Irgendwo im fremden Land ziehen wir durch Stein und Sand, fern von zu Haus und vogelfrei. Hundert Mann und ich bin dabei. Hundert Mann und ein Befehl und ein Weg, den keiner will. Tag ein, Tag aus, wer weiß wohin. Verbranntes Land, und was ist der Sinn? Ganz allein in dunkler Nacht habe ich oft daran gedacht, dass weit von hier der Vollmond scheint und weit von mir ein Mädchen weint. Und die Welt ist doch so schön, könnt ich dich noch einmal sehen. Nun trennt uns schon ein langes Jahr, weil ein Befehl unser Schicksal war. Wahllos schlägt das Schicksal zu. Heute ich und morgen du. Ich hör von fern die Krähen schreien im Morgenrot. Warum muss das sein? Irgendwo im fremden Land ziehen wir durch Stein und Sand, fern von zu Haus und vogelfrei. Hundert Mann und ich bin dabei. Hundert Mann und ich war dabei. Hundert Mann und ich war dabei. Herzlich willkommen zum einzigen Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral, der Podcast mit den Headsets. Ist der Anycast von Jonas, das gab vorhin 57, Dennis Mord ist da. Hallo. Cornelius Carter ist auch da. Einen schönen guten Abend, hallo. Benke hat sein Headset bei und wir haben noch einen Gast. Hallo. Hi. Das wird vorgestellt. Ja, später, Mann. Ist Intro. Mann. Jetzt hat der Kater auch noch ins Intro gehustet. Ja, was aber ist das hier? Das ist auch egal, weil das Intro habe ich zwischendurch, war so eine Sekunde weg, weil ich mich verklickt hatte wieder. Aber kannst du nachher noch reinschneiden? Das kann ich nachschneiden, ja genau, aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Wir haben hier Tim. Ihr müsst euch nicht sorgen, das Husten ist hier nicht drauf, es ist nur bei Skype mit drin. Ich halte ja, das Mikrofon dann schon weg. Aber der Stream hat es trotzdem gehört. Ja, der Stream. Hallo Stream. Hallo Stream, ja. Herzlich willkommen zum zweiten Versuch der 57. Ausgabe des Fachpodcasts für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hab ich doch gerade schon gesagt, Mensch, ja, wir holen uns schon wieder. Keine zwei Minuten rum und wir müssen schon wieder die alten Kamellen ausgraben und zu Themen ausgehen. Ja, weshalb die zweite Versuch, Herr Brun? Legen Sie mal Beichte ab. Nochmal. Haben wir doch gehört, ist doch alles im Feed. Ja, trotzdem. Das ist, nee, wir gar nicht ein. Doch. Das ist Mobbing hier, was du betreibst. Ja, so wie die Polizei ja am Samstag. Ja, ist egal. Ja. Gib mal so einen Zimtschreck, bevor die aufisst. Ja. Mach mal hin. Gönn dir. Ja. Wir können ja mal anfangen. Ja. Wir haben ja Betriebsausflüge gemacht, ne? Okay. Hast du auch was zu essen von denen? Das wäre schon hilfreich. Dann kann ich hab Bier. Alsfelder Landbrauerei. Das ist lecker. Gute. So. Alsfeld. Ich muss mal kurz meinen Mund mit. Mein Mund ist ja bis immer noch Essensreste zwischen den Zähnen. Ich spüle das mal mit Cola aus. Das war auf jeden Fall ein Anschlag. Ach, so. Ja. Wir haben. Nicht leise? Nein. Doch. Weiß ich nicht. Ich kann nicht hören. Ich habe das Gefühl, dass, also, aber vielleicht ist auch zu wenig Bums auf meinen Kopfhörern. Ist gut, dass wir solche Sachen immer in der Sendung machen. Ja, jetzt guck mal, jetzt ist der Bums da. Einmal aufgedreht, die Kopfhörer und dann. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sage. Ich hatte noch irgendwie mir einen Gag ausgedacht. Habe ich schon wieder vergessen. Das glaube ich zu allem unserem Vorteil, dass du den vergessen hast. Nächstes Mal schreibe ich die auf, alle. Ja. Wir haben Betriebsausflüge gemacht. Heute die Gags vergessen, letztes Mal die Headsets. Ja. Mann. Ja. Na los. Anycast, ihr Alzheimer-Fachpodcast. Ach ja. Was denn? So an. Wieso? Weiß ich nicht. Soll ich was tun? Habe ich schon wieder vergessen. Mein kurzer Gedächtnis ist hin, weil es Alzheimer Land. Egal. So, wir waren jetzt aber hier. Komm, Feuerwerk, ja. Einer nach dem anderen. Wir waren. Wollt ihr von LOL anfangen oder von Wrestling? Ja, wir können das so als Teaser benutzen, ne? Weil zu LOL reden wir gleich noch, oder? Ja. Wir reden von dem Film LOL übrigens. Ja. Da hat nämlich der Zwilling, der hier neben uns sitzt, hat nämlich mitgespielt. Genau, da spielt er ein riesengroßes Smiley. War da der Stiefvater. Genau. Ja. In einem Skype-Chat. Genau, und du hattest eine Affäre mit, nee, gar nicht wahr, der Ex-Mann von Demi Moore, glaube ich. Du hattest eine Affäre mit dem Kotz-Smiley. War das nicht so? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Keine geschlossenen Fragen stellen, ist verboten. Willst du sofort vom Vorsitzenden zurückgriffen? Geht nicht. Was? Kannst du nicht mal machen. Und auch nicht hier Suggestivfragen, noch schlimmer. So geht ja, das nicht. Ich habe keine Fragen gestellt. Nee, ich aber. Ach so. So. Freitag waren wir in Adlershof. Warum waren wir denn in Adlershof, Frank? Das ist mein Einsatz gewesen. Ach so, Entschuldigung. Aber du isst ja noch. Das ist ja fürchterlich. Wir können doch hier nicht essen und gleichzeitig sprechen. Das ist ekelhaft. So. Da fährt man so mit der S-Bahn hin, dann steigt man aus und dann läuft man irgendwie durch so ein karges Industriegebiet und dann sind da auch noch so Hallen, in denen so Produktionen aufgenommen werden. Und da waren wir... und haben uns in einem Fernsehstudio angeschaut, wie zweimal Fünfer-Teams aus 13-jährigen, hauptsächlich Koreanern, nicht nur, aber hauptsächlich Koreaner. Ich glaube, die dürfen auch nicht 13 sein. Ich glaube, man muss tatsächlich mindestens 16 sein. Ja, gibt's doch gefälschte Pässe und sowas. Kriegst du hier alles auch an der Warschau. Du wohnst hier doch auch in der Nähe, du weißt es doch. Ich weiß nicht, ich habe keinen gefälschten Pass. Und die dann nebeneinander spielen und auf so einer Leinwand wird dann übertragen, wie die gegeneinander so ein Online-Spiel spielen. League of Legends. Und Dennis war nicht mit. Warum nicht, Dennis? Es gab keine Karten mehr. Ja, war ausverkauft. Ja. Unfassbar. Glaube ich gar nicht. Gibt es so viele koreanische Schulmädchen, die sich das in Berlin angucken? Tatsächlich war, glaube ich, kein einziges koreanisches Schulmädchen zum Zuschauen da. Ein bisschen schade, ne? Weiß ich nicht. Ja. Der Renk hat ja schon gescherzt, dass er irgendwie der Älteste dort sei. Das stimmt ja nicht, weil ein Kumpel von mir war ja auch da, der ist auf jeden Fall, vor allem der Renke braucht gar nicht sagen, dass er der Älteste ist. Ja, der Renke ist sowieso das Küken-Team intern. Ich bin aber, ich war aber der Einzige mit E-Ring da, bin ich mir ziemlich sicher. Und so wie die, so wie der Stage-Manager aussah, auch von der Crew. Vor uns saßen zwei Eltern, ich glaube, die waren auch verheiratet. Aber es zählt ja nicht. Du suchst Berlin hier. Ja, okay. Hier ist man da ein bisschen offener. Wahrscheinlich kennen die sich gar nicht. Ja. Aber auch miteinander verheiratet, wer weiß. Ja. Ja, aber der Stage Manager hat am Anfang. Wie ist der Stage Manager? Kevin. Ja. Natürlich ist der Kevin. Schon ein anderes Format als dieser Ingo. Aber dazu später mehr. Ja, das kommt jetzt ja quasi jetzt gleich. Aber das ist da eigentlich, also das haben wir glaube ich auch schon mal erzählt, dass wir da waren, als ich da schon mal war, oder? Haben wir das nicht? War das schon mal in der Sendung? Du hast dich gerade beschwert, dass wir hier Wiederholungen machen. Warst du da nicht? Haben wir da nicht? Ich war noch nicht dabei, als du das erzählt hast. Ich kann mich auch nicht erinnern, nein. Das ist das Problem, wenn man halt Wirklichkeit und Podcast verschmelzt. Man weiß halt nicht, welche Story erzählt hat. Das muss man sich aber vorstellen. Twilight Zone. Das muss man sich ja aber vorstellen, da sitzen also in dem Publikum auch hauptsächlich, also es ist so, ich würde mal sagen, Sebastian Eldati wäre da voll auf seine Kosten gekommen. Guckt also, das alle nackt oder was? Nee. Also ja, schon, aber nicht strafrechtlich relevant. Ah, okay. Ja. Überwiegend junge Knaben, das stimmt. Genau. Ja. Das Knaben ist auch ein sehr schöner Begriff. Ja. Aber auch ein paar Mädels, die haben sogar Schnaps getrunken später. Echt? Ja. Die hatten Korn dabei. Den guten oder den von Aldi? Korn. Korn, ja. Da stand in vier großen Lettern Korn auf der Flasche. So wie so drei Xe. Genau. Geil. Und zum Totenkopf. Ist doch eine Band, oder? Ja. Aber die wird anders geschrieben. Nee, genau, das ist eher falsch rum, ne? Glaube ich. Ne? Genauso geschrieben. Das ist eher andersrum. Ja, genau, das R ist. Ja. Ja, aber es ist halt nicht der Bandname, sondern das Bandlogo, wo das R dann umgekehrt ist. Weil ich glaube, es gibt kein umgedrehtes R als Zeichen. Nicht mal in Russland? Ich glaube auch nicht mal in Russland. In Russland haben die vieles, aber nicht umgedrehte R's, meine ich. Ja, aus dem Bett ist dann auch kein R, sondern es würde aussehen wie ein R, aber wenn dann irgendwie so ein D oder so. Ja. So ist es ja in den meisten verrückten irgendwie Alphabeten, ne? Es sind immer, sieht genauso aus, heißt aber völlig anders. Und dann waren wir. Es gibt das Zeichen übrigens im Russischen, ne? Ah, also. Streber. Hast du gerade gegoogelt, oder? Gegoogelt. Das zählt nicht. Ich habe umgedrehtes R eingegeben bei Google. Genau das, ja. Und was ist das? Was heißt das? Ist es ein D? Komm, lass es ein D sein. Das ist, das spricht man aus wie Ja im Russischen. Ja. Das heißt ich. Ach so, ich. Und es ist ein gespiegeltes R. Das erfindest du doch gerade. Wenn das Internet das sagt, dann wird das stimmen. Ja, klar. Also, was sollen wir denn, wer sind wir hier zu zweifeln? Und dann waren wir Samstag mal wieder beim Wrestling und diesmal war Dennis auch dabei. Ja. Wir waren wieder bei der German Wrestling Federation. Zu einer sehr frühen Zeit, ehrlich gesagt. Ist immer so. Ja. Immer um 6. Ja. Ist ja auch eine Familienveranstaltung. Habe ich gesehen. Da waren tatsächlich auch Kinder dabei. Da war vor allem ein Kind dabei. Das hat wirklich wahnsinnig viel Lärm gemacht. Ja, ich habe mich schon gefragt, wann der Konflikt Auto hatte in der Security, in den schlecht sitzenden C&A-Anzügen, die sich sehr wichtig fühlt, weil sie schlecht sitzende C&A-Anzüge trägt und diesem Spanisch, glaube ich, Spanisch aus dem spanischen Kulturraum entstammenden Kind. Also es gab ja einen mexikanischen Gastwrestler im dritten Match oder so. Oder das zweite sogar, genau. Und das können auch Mexikaner gewesen sein. Aber wir müssen erwähnen, wir waren da German Wrestling Night 30. Nee, die heißt nicht. Die heißt nicht German, die heißt doch Berlin Wrestling Night. Genau. Ja. Berlin, ja. So. Und da war halt dieser Gastkämpfer und es gab auch ganz viele Menschen im Publikum mit so einer Luchador-Maske. Und die nochmal für die Nicht-Wrestler, was ist das für eine Maske? Das ist diese klassische mexikanische. Traditionelle mexikanische Wrestling-Maske, die man übrigens, da hat er auch, das ist auch ein bisschen, also da ist er nicht so ganz Traditionalist gewesen, dieser komische Visa Silva oder so. Ja, weil die ausgezogen. Genau, weil eigentlich lässt man die auf. Ja. Und wenn man die auszieht, setzt man keine mehr auf. Also es gibt dann auch das so Masken-Matches in Mexiko. Und wenn man dann enttarnt ist, setzt man die Maske dann nicht mehr auf. Das ist eine totale Tradition. Nie mehr so. Genau, deshalb kriegen die Wrestler, die sozusagen ihre Maske aufgeben in einem Match von der Promotion, immer richtig viel Geld dafür. Ja, können die dann noch weiter wresteln ohne Maske? Oder? Ja, klar. Aber die Maske ist halt weg, ne? Oh, krass. Ja, dann sieht man dich. Das ist schon krass eigentlich. Ja, aber da gibt es dann richtig viel Geld tatsächlich, weil das halt so ein... Ne, so ein auch. Ja, nee, nein, das kann man mit Demütigung, genauso wie das, also es gibt ja auch so Hair versus Hair Matches, wo dann die Haare abrasiert werden, das ist halt irgendwie so die nordamerikanische Variante davon. Ernsthaft? Im Ring werden Haare abrasiert? Ja, der Verlierer, der kriegt dann die Haare geschoren, genau, das gibt's ja. Und das hört sich auch eher nach so einem coolen Porno an. Match. Ja, aber da gibt's dann halt, nein, das ist halt ein Match und am Ende, der verliert, kriegt er die Haare ab, so. Das ist halt, wow. Ja. Ich sag das sind Handlungen halt einiger schwulen Pornos. Genau so. Hat der hier vorher verloren? Oder, also, so, bei den meisten Leuten ist es scheißegal. Oder? Nee, Cornelius, frag nicht. Ich werde jetzt keine Plots von, Dings da. Oh, okay. So, gruselig. Jetzt. Ja, und was war dein Punkt? Nicht mehr aus meinem Kopf. Okay, soll ich jetzt schon mal den Schnaps holen oder? Also bei den ja. Ne, Haaren und so, das natürlich, das soll halt nochmal die Demütigung des Verlierers dann. Und da ist es halt bei diesen Maskendingern auch so, halt nur, dass man die halt nach alter Tradition dann nicht mehr aufsetzt, weil wenn die Maske weg ist, die Identität des Luchadors, des Kämpfers enthüllt. Genau. Und wir hatten diesen spanischen Oder genau, Mexikan- Spanisch sprechend auf jeden Fall. Ja. Sagen wir mal so, das, damit kann, macht man eigentlich nichts falsch. Und da war einfach so ein Sechsjähriger dabei, der sehr laut und sehr schrill, vor allem sehr leidenschaftlich dabei war. Ja, und sehr... Fick dich, Alter! Genau, und auch sehr, ich würde mal sagen, rüde Schimpfworte benutzt hat für sein Alter auf jeden Fall. Der Papa war nicht so ganz deutsch sprechend? Vielleicht, ja, doch, der konnte auch deutsch. Ja? Ich saß ein bisschen, okay, näher dran als du. Aber ich weiß nicht, ob das sein Vater war oder sein Onkel oder so. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaub, wenn auf jeden Fall hat er sich immer richtig gefreut, wenn der Kleine so reingeschrien hat. Und vor allen Dingen immer, je übler das Schimpfwort, desto doller hat er sich auch gefreut. Ja. Also die hatten Spaß. Und der Junge wurde dann tatsächlich von der Security mehrfach ermahnt. Ja. Als einziger, wohlgemerkt. Aber es war auch wirklich von dem 17-jährigen Security-Menschen in diesem schlecht roten Hemd. Der war von diesem großen Typen mit den langen Haaren. Ja. Der sich auch noch wichtig fühlt, das Security-Menschen halt. Gut. Fühlen sich halt wichtig. Wenn ich hier Antworten geben muss, dann müsst ihr weiterreden. Das sehe ich doch gar nicht. Ja, ansonsten, ne, wie schon im November war ich ja schon mal da. Und wir erzählten davon bereits, was berichtete. Ja, die Veranstaltung da fand ich ein bisschen launiger, waren noch ein bisschen mehr Leute da. Aber schlecht war es trotzdem nicht. Wie hat es euch denn so gefallen? Das war sehr, sehr, sehr humorvoll. Also es war lustig. Es ist schon sehr viel mit Theatralik dabei. Vor allem, wenn irgendwie das Match dann in der entscheidenden Sekunde quasi am Ende komplett gedreht wird und es vorbei ist. Ja, also... Das war schon. Ich habe ein bisschen den Fehler gemacht, dir vorher nicht so ein bisschen so Grund. Ja, das war richtig behindert. Euch übrigens weil auch. Ehrlich gesagt, ich fand es eigentlich nicht so geil. Ja. Aber ich sag mal, auf dem Heimweg hast du mir ja so eine dezente Stunde lang eine Einführung in die Grundprinzipien des Wrestlings gegeben. Es wäre auf jeden Fall viel witziger gewesen, wenn ich das Zeug vorher gewusst hätte. Ja, definitiv. Ja. Der Brun war eher mit seinem Wegbier beschäftigt. Mache ich dann nochmal und dann gehen wir da nochmal hin. Ja. Dann, also es ist jetzt schwierig, man könnte die Veranstaltung jetzt noch auseinanderzückeln, Booking besprechen, das ist dann aber vielleicht geht dann zu sehr in die Tiefe. Hatten wir das nicht schon mal auch? Ja, nee, was wir jetzt am Wochenende noch besprochen hatten, sind so Sachen, so Entscheidungen, die ich nicht ganz logisch fand. Ach so, okay. So, die da getroffen worden sind. Aber das hören Sie dann im Wrestling-Podcast mit Herrn Brun. Genau. Ja. Nee, aber ist finde ich, echt eine schöne Veranstaltung. Ist einmal im Monat, wir machen gerne nochmal Werbung. Das ist ein sehr entspannter Abend, der sehr lustig ist, weil man komischerweise unbewusst sofort für eine Seite mitfiebert, weil man so merkt, wer das Arschloch sein soll auf der Bühne und wer die Guten. Genau. Vor allem, wenn man Dark Society heißt, Alter, kannst du halt auch nicht. Also. Oder Cash Money Mafia. Cash, ja. Cash Money Mafia. Oder aus Cottbus kommst. Ja, okay. Da hört der ja, aber hier, wir müssen noch nicht Stadt belegen. Es war tatsächlich eine brandenburgische Flagge und keine polnische. Ja. Ja. Entschuldigung, ja. Der hatte das so in der Hose stecken. Ja. Ich werde auch meinen Adler noch erkennen können. Entschuldigung. Kommst du aus Brandenburg? der kam zeitgleich. Ah. Gut. Dum, dum, dum, dum. Ja, wir waren, genau, das war unser Betriebsausflug. Ja, und dann waren wir noch Nachbar Union Sonntag. Ja, aber das ist ja klar. Bei sehr schönem Wetter, also das muss man loben. Also ja, da hat das richtig gut, oder? Das war sehr schönes Wetter. Also ich hatte eine Jacke an, völlig bescheuert. Und am Bahnsteig sagt er noch, zum Glück habe ich nicht die lange Unterhose angezogen. Ja, ich habe erst kurz überlegt. Was hast du denn gedacht, Mann? Was ist denn los erst mit dir? Ich habe kurz überlegt, ich habe halt morgens so nach dem Aufstehen das Fenster aufgemacht, den gelüftet und merk so, das ist doch noch irgendwie ein bisschen kalt. Ob du nicht einmal die lange Unterhose anziehen sollst, aber dann hätte ich mich, glaube ich, echt. Es ist März, Mann. Und es war auch noch richtig warm. So, und Alter, es ist März, ja. Als ich vor 2 Jahren im März nach Berlin gezogen bin, lagen hier 10 Zentimeter dicke Eisplatten auf der Straße. Ja, vor 2 Jahren. So, am Ende musste Herr Brun tatsächlich dann die Jacke wie so ein deutscher Tourist sich um die Hüfte binden. Gut. Aber, da muss ich mal echt sagen, das hat mir ganz schön im Stehen Stabilität gegeben. Das fand ich, also das habe ich besonders gemerkt, als ich dann nach dem Spiel das wieder geöffnet habe, um mir die Jacke wieder über die Schultern, also richtig anzuziehen. Da habe ich gemerkt, da ist mir jetzt so ein bisschen Stabilität so im Hüftbereich verloren gegangen. Vielleicht sollte ich so diese hier Gewichthebergürtel einfach tragen. Oder du solltest einfach grundsätzlich immer mit so einer Jacke um die Hüfte rumlaufen. Vielleicht wäre auch ein Korsett was für dich. Wenn du schon Stabilität was um die Hüfte haben willst. Auch gut. Ja, aber ist Korsett nicht zu krass? Gehen da nicht die ganzen Muskeln dann irgendwie auf Dauer? Test es doch einfach erst wir können dir auch einen Stock in den Arsch schieben, dann hast du auch Stabilität von innen. dann würde ich mir den Stock lieber auf dem Rücken anbinden lassen. Wirklich viele gute Vorschläge hier. Ja. Ich evaluiere das mal. Ja, das waren die. Es war sonst noch für jemand irgendwo? Ja, Betriebsausflug, und zwar bei am Donnerstag, oder Herr Carter? Ja, am Donnerstag. Ja, war ich in Hannover bei der 100. Folge Schöne Ecken im Astor Grand Cinema in Hannover. Astor Grand Cinema, genau. Das vorher ein Cinemax war. Das erste übrigens damals. Das erste, aber trotzdem eins der hässlicheren. Das haben sie mit ein bisschen Teppich und lustigen Leuchten schon ganz schick gemacht am Ende. Genau, das ist so ein bisschen so ein 50er-Jahres-Stil. Ja, und wir saßen in so einem etwas kleineren Kinosaal mit sehr bequemem Sitzen, rotes Polster und an beiden Seitenwänden alles voller Bücherregale, wo dann so Sachen wie Männerpolitik und Ziegenaufzucht stand in dem Regal und so ein paar Bücher. Also das Sortiment war schon breit gefächert. Und es gab Schöne Ecken, die 100. Folge in Dolby Surround. Genau, die erste Podcast-Folge in einem Kino und die erste Folge in Dolby Surround. Ja. Aber du musst erzählen, wie du es fandst, weil ich saß halt vorne und da war der Sound halt doof. Ja, ich saß ja auch nicht viel weiter von dir weg, weil wir haben uns in die zweite Reihe gesetzt. Ich und die Wikigeeks, Ex-Wikigeeks. Aber am Ende, ja, also ich fand's. Hast du gerade ein bisschen in deinen Mund gerülpst, obwohl der zu war. Ich hab's auch gehört. Ja. Ich habe in meinen Mund erbrochen. War so schlimm. Ja, es war so schlimm. Nein, es war grandios. Also ich fand's super. Also klar, man hätte so inhaltlich noch so irgendwie, also noch mehr reinstecken können. Aber hätte klar, man hätte jetzt auch inhaltlich was machen können, ja, aber nein, gab also, ja Popcorn. Ja, das ist ja schlimm. Wir dachten so, oh, das ist jetzt ganz fies und holen Popcorn, um dieses Sounderlebnis nochmal zu verstärken von vorne. War aber richtig so, weil ihr habt ja Mikros noch aufgestellt, das aufgenommen. Das kommt ja alles mit in die Aufnahme. Genau, ich bin auch vorhin noch dran gewesen, versuche sogar eine 5.1 Aufnahme von dem Saal selber nochmal später, also als DVD-Image bereitzustellen. Das hängt gerade noch ein bisschen, aber das hat ganz gut funktioniert, insbesondere auch der Apfel. Da hört man mich. Meta-Podcast, unfassbar. Da hört man dann mich schmatzen, mich lachen, in den Apfel beißen, der sehr lecker war. Wie hieß der Obstbauer? Hast du mit reingeschmuggelt oder da gekauft? Es gab, die gab's da. Die gab's genau, da. Es gab Äpfel im Kino. Richtig, die haben wir da, als unser Sponsor war Obstbauer Hane aus Gleiding bei Hannover, ein Edelobstbauer, so nennt er sich auch selbst. Edelobst. Ja, für einen besonderen Effekt haben wir da Äpfel ausgeteilt. Für den besonderen Abend. Ja. Gönnen Sie sich einen Apfel. Der Escort-Apfel. Ja, der war lecker und das haben wir, da haben wir gleichzeitig eingebissen für den Soundeffekt. Ja, das hat auch ganz gut geklappt. Ja, und danach gab's noch oben Getränke. Wollen wir eigentlich mal anfangen, damit so zwischendrin einfach mal ein Stück Musik zu spielen, damit ich mal irgendwie so die Geschichten auspacken kann, die ich nicht in der Öffentlichkeit breitreten kann, weil wir fangen ja gerade ganz lustige Sachen ein, die ich... Ja, musst du eine Aftershow, wenn das Stream nicht mehr läuft, erzählen. Ah, ich dachte, wir sind hier in diesem Podcast, dafür, wo aber du einfach redest. Es gibt manche Geschichten, die ich auch liebend gern erzählen würde, aber ich dann meistens damit eine strafbewertende Abmahnung rechnen muss. Ja. So, das ist das Problem. Ja. Na, ich fand das schön. Ich freue mich über alle, die gekommen sind, um das mal hier nicht so ausdefontieren zu lassen. Folge ist übrigens heute Nacht um 1 Uhr online. Ich habe sie fertig geschnitten. Wer das Ganze nochmal nachhören möchte, in nicht 5.1, die normale Folge gibt es gleich. Also meinst du damit morgen Nacht? Ja, jetzt so 3 Stunden. Also quasi vor 2 Tagen, weil der Endcast erscheint ja erst in 2 Tagen. Warum eigentlich? Weil ich arbeite. Früher haben wir das immer direkt nach der Sendung gemacht. Ja, ich bin alt geworden, ich möchte meinen Schlaf haben. So. Verstehe ich. Nee, Anycast war super und dann war ich ja noch in Hannover in so einer... Anycast war super, ja, ist immer so. Oh Mann. Schöne Ecken war super. Und danach war ich noch in Hannover, ich war schon beim nächsten Satz, das wir die letzten dann... ich war noch in Hannover dann auswärts trinken, wegen Eurovision Vorentscheid, Contest, dazu aber auch gleich später. Da reden wir auch nochmal drüber. Ja genau, und dann bin ich stockbesoffen mit dem Nachtbus um 3 Uhr morgens nach Berlin gefahren. Das erste Mal mit einem Fernbus. Von der Fahrt habe ich nichts mitbekommen, aber der ist auch angekommen, ne? Er ist angekommen. Also ist nur ein Teaser für später. Ja, ist auch angekommen, ja. Hast du hier, was hast du bezahlt? Was? Fernbus? Ja. 12 Euro. Hannover, Berlin. Das war schon okay. Ja. Ja, so viel zu unseren Betriebsausflügen, oder? Habe ich jetzt noch was vergessen? Ja, wollen wir den Gast mal vorstellen, sag mal. Nee, wollen wir wirklich? Der war schon mal hier. Ja, aber nicht in quasi nicht in der, in der na, Sonderepisode. Ich nicht im Hauptevent. Nein, aber die war auch auf der Anycast-Seite. Ja, ist ja. sie ja auch immer. Das ist in der ist Sonderepisode. Sie wurdest, da wurdest du auch zur Kultur gezwungen, oder? Genau. Das zur ist, Kultur gezwungen. Das ist quasi ein. Zum zweiten Mal. Ist, du musst es so sehen, das ist quasi so eine Art Spin-off, ja, die aber im Kanon eigentlich ist. Ein sehr schlechter Spin-off, aber. Das ist quasi das Crossover von. Nee, es, eigentlich ist es so Sachen. So Sachen, die wir auch machen, aber wobei die Bindung, naja, eigentlich ist für es die doch wir zu faul sind, einen eigenen Film. Darkness und ja. Witchblade, ein Comic teilen, der aber in beide Storylines passt, oder? Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Genau so ist lustig. Das. Das war, glaube ich, nicht lustig. Ich glaube, der eine Hörer, der diesen Witz verstanden hat, bestimmt herzlich gerade gelacht. Wir grüßen dich an der Stelle. Ja, weiter? Ja, und da, das war nämlich die Sonderepisode zum Auftakt des Good Morning in the Morning Podcasts. Ja. Und da hat er sich hier mal durch 3 Stunden Dschungelcamp gequält. War wirklich wahnsinnig schön. Hast also ich erinnere diesen Abend so voller Freude. Hab doch Bier. Aus zuverlässiger Stimmt, Quelle. Es gab Bier. Aus zuverlässiger Quelle wurde ich informiert darüber, dass du danach keine einzige Folge Dschungelcamp geschaut hast. Das die zuverlässige Quelle war A, ich. Und B, stimmt das nicht? Ich habe gesagt, ich habe eine Folge geschaut dann noch. Welche denn? Weiß ich nicht. Es war ein Mittwoch. Es war in der zweiten Woche der Mittwoch. Ich bin nach Hause gekommen, meine Mitbewohner haben Bachelor, glaube ich, geschaut. Ist das eigentlich und danach kam das irgendwie. Nein, er hat keinen Twitter-Account. Ich habe keinen Twitter-Account. Aber ist auch schön. Der Zwilling, das ist jetzt dein Twitter-Account. Ich glaube, der existiert schon. Hat 52.000 Tweets, ist aber gesperrt. Hatte ich vorhin versehentlich rausgegeben. Der hat auch hier so ein Anime-Spleen, ja. Offensichtlich. Ich habe nicht so ein Anime-Spleen. Ja. Ja. Wie fandst du das Dschungelcamp? Naja gut, ich habe ja nur die eine Folge mit euch gesehen und eine Folge dann an dem Mittwoch. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, das hat mich einfach nicht gehuckt, sonst hätte ich glaube ich noch mehr geschaut. Es hat mich nicht abgeholt. Es hat dich nicht gehuckt, ja. Wie wir FAZ-Kolumnisten sagen, ja. Ja, was soll ich sonst? Oh, diese Assis. Ja, was denn? Ah ja, Real Madrid Ausgleich. Ja, Madrid ausgeglichen. Jetzt macht dieses beschissene Fußball aus. Das ist doch auch tagesaktuell. Also ja. Außer für die Hörer, die jetzt quasi spielen. Nein, du musst verstehen. Das, hier sind, das sind die meisten. Was wir machen hier, ja, das ist auch eine Zeitkapsel. Nein. Es ist immer ein Snapshot von dem, was gerade jetzt passiert. Du kommst mir mit FAZ-Kolumnisten, hör dem mal zu. Und das wird für ewig auffindbar sein im Internet. Irgendwo die eingemauerten Zeitungen bei einer Grundsteinlegung. Genau so ist das. Genau so. Und dann haben wir diese ganzen Themenblöcke, die irgendwie darauf schließen lassen, was ist das für eine Welt, in der diese Menschen leben, in welcher Kultur bewegen die sich und was passiert da? Und dann hast du innen drin noch diese einzelnen Häppchen und diese Mini-Bits von Informationen, die auf das schließen lassen, was jetzt gerade in diesem Moment damals passiert ist. Und du kannst auf die Sekunde genau bestimmen, ja, sagen wir auf die Minute genau bestimmen, wann das war. Dein Pathos ist genauso eklig wie das Bundesliga-Intro. Ich habe beim ersten 5 Minuten aufgehört, weil ich dachte, jetzt kommt eh nur noch Quatsch. Ja. So. Das ist unser heutiger Gast. Yay. Ja, genauer stellen wir dich jetzt nicht vor, weil dann muss man halt mal, den muss man auch mal hier die Sonderepisode 11 hören. Ja, die Leute können das ja auch mal Twitter-Account nachverfolgen. Genau. dann musst du aber immer den Leuten auch, ne? Ja, genau, das mache ich. Ich mache immer das mit dem ne und so. So. Noch ein bisschen Metakram und zwar nehmen wir uns jetzt vor. 3. Was 3? 3 Meter, dachte ich jetzt. Achso. Was? 3 Meter, dachte ich jetzt. Ich dachte, du machst so einen sinnlosen Countdown. Das wäre voll geil gewesen. Ich habe gesagt, noch Metakram. Noch so ein bisschen Metakram. Ja, habe ich gesagt, 3 habe ich vorgeschlagen. Oh Mann. So ein bisschen. Ich hau dir jetzt gleich um muss die Ohren. Kann man sich nicht einfach mal stehen lassen? Kann man nicht einfach Nein. mal Witze, kann man, Nein. muss man Witze immer erklären? Erstens sind sie nicht gut. Und das ist doch egal. Nicht verdient, so stehen gelassen zu werden. Ja, Metakram jetzt. So. Und zwar, die Frau Dingens hat auf ihrem Blog was vorgeschlagen, was wir, glaube ich, ganz sympathisch finden. Und wir vielleicht uns zukünftig dran halten werden. Wer ist Frau Dingens? Probieren. Frau Dingens ist ein Gemeinschaftsblog von Menschen. Die heißt doch, das heißt wirklich Frau Dingens. Ich dachte, dir wäre der Name nicht eingefallen. Nee. Vor allem mit dem besten Stockfoto aller Zeiten. Stabiler Blick. Dem Grumpy Old Man. Und Stock zwar, am Arsch. Sieht ein bisschen aus wie bei Judge Dredd in dem neuen Film. Nee, das ist lustigerweise Eierstockfoto oder nee, Eierstockfoto oder wie was? Die haben so Eierstockfoto. Die, es gibt so hier, nee, Getty, die haben ganz fiese Bilder nachgestellt nochmal. Also die sind wirklich fies. Also hier so Business-Stockfotos mit so zwei Stars oder drei, deren Namen jetzt entfallen sind. Aber man sieht. Ach, das ist doch hier der Dings. Ja, ja, der Dings, genau. Der immer so hier auf Künstler-Dude macht. Mhm. Ja. Und da kommt es her. Und die sind wirklich echt, echt schlimm, diese Vince Vaughn, oder? Das hier vorne ist Vince Vaughn tatsächlich. Vorne, ja. Aber jetzt rechts, wie heißt der denn noch, Mann? Keine Ahnung. Die Hackfresse erkenne ich, aber der Name. Der hat den Bösewicht im letzten guten Spider-Man gespielt. Willem Dafoe. Im vorletzten guten Spider-Man. Sorry. Ich weiß nicht, wer. Welchen Spider-Man-Bösewicht meinst du denn? Vor allem, warum redest du darüber? Du weißt ja nicht mal, dass der Dr. Octopus ein Spider-Man-Bösewicht ist. Der war ja im ersten, weil Dr. Im Octopus ersten Film mit Dr. Mit Octopus hier, auch eine Dildo-Marke sein könnte. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, aber das Foto erinnert mich an Alan Rickman, meinst du den? Jetzt werden hier einfach Niveaugrenzen überschritten. Da mache ich so nicht mehr mit. Der. Weil du da schon längst warst. Oh, wie heißt der denn noch? Ist egal. Also, ist egal. Google den jetzt. Nee, ist überhaupt nicht egal. Das ist doch wichtig. Und zwar schlagt Frau Dingens vor, ein Bechdel, nee, Bestell? Bestell. Ein Bestelltest. Bestelltest. Ein Bestelltest, wir bestellen jetzt fünf Pizzen. Ja, Gidos Teller, ja. Genau, davon muss eine vegetarisch sein. Genau, Döner Teller Wasage. Ja. Bestelltest heißt das, glaube ich. Und zwar für Sachthemen. Und zwar nennt sich das dann 20 ND. Und zwar fordert sie einfach dann 20% der Gäste von so Medien, also Wort, Schrift, Video, sollten doch bitte weiblich sein für den Anfang. Das nehmen wir uns jetzt auch mal vor. Wir hoffen es irgendwie erfüllen zu können. Ja, aber nicht nur, nicht nur einfach Mädchen, sondern Mädchen, die nicht darüber erzählen, dass sie Mädchen sind, ja, und was genau. Sie bestimmte, ja, und dass sie halt eine bestimmte. Die verschweigen, dass sie ein Mädchen sind. Das nein. Sie sind nicht eingeladen, weil sie eine Frau sind, sondern wegen ihres Themas. Ja. Genau, das aber auch kein Frauenthema, also ein anfangs genau. Frauenthema sein soll. Das heißt, man kann Frauenthemen nur mit Männern besprechen? Was? Ja, ist doch aber logisch. Ist dieser Test nicht eigentlich sogar ausgeschlossen, wenn Frauen sich mit Männern unterhalten? Also ich habe mich ja nur gefragt, wie man dann über Frauenthemen sprechen kann. Also das geht dann nur ohne Frauen. Nein, das geht auch mit Frauen, aber die zählen dann nicht. Ach so, okay, gut. Mhm. Das sind dann keine richtigen Frauen, verstehst du? Das sind die Frauen für die Frauenthemen. Okay, das ist die dritte. Gegangen. Der Fachpodcast für, ja. Also, ich meine hier, die Spider-Man-Dinger mit Tobey Maguire. Die sind immer noch dabei. Ja. Was ist Spider-Man 2? War Spider-Man das? Tobey Maguire? Nee, gar nicht. Aus dem Spider-Man-Reboot. Das ist auch der Schauspieler von Spidey. James Franco, Mann. James Franco? Wer sah denn da aus wie James Franco, Mann? Junge, da ist James Franco bei, Alter. Ich zeig dir mal die Bilder nochmal, Dennis. Hier, ich kann mal zwischendurch eine Frage, die uns gerade auf Twitter von Ed Bergpirat gestellt James wurde. James Franco gewesen. Kommt heute was? Doch. Nein. Da rechts im Bild. Oder sein jüngerer Bruder. Nein. Doch. Nein. Ich lese einfach mal im Artikel, wer es ist. Und zwar. Boah, ich finde, es sieht nicht so aus wie der Bruder. Der Bruder spielt aber Scrubs mit. Komm mal, das ist doch nicht. Nein. Das ist auf jeden Fall nicht James Franco. Ist nicht James Franco? Der Bruder. Aber es ist irgendein Schauspieler, aber wer? Ich weiß sein Bruder ist. Er hat auch einen Bruder, der sieht so ähnlich aus wie er auf jeden Fall. Frage von Ed Bergpirat auf Twitter auf jeden Fall. Kommt heute noch was über Better Call Saul? Nein. Ganz klares Nein. Was? Übertrieben gut. Weil der Bruder hat es noch gesehen. Warum denn eigentlich nicht? Der Bruder hat sich gesehen, er hat sich geguckt. Erste Folge halb. So, er hat sich geguckt, weil er Breaking Bad nicht gesehen hat. Ja, okay. Ja. Warum darfst du nicht später hier sein? Gucken? Das ist ja zeitlich alles auch so passend. Ja, aber es macht schon mehr Spaß, wenn man Breaking Bad gesehen hat. Der Bruder geht's auf zur Schande. Allein auf schon bei Skype reinspeichern. Kann man ja nicht ganz endgültig beurteilen, wenn man es nicht, wenn man es schon gesehen hat, ob es ohne besser wäre, ne? Ja, stimmt natürlich, aber. Aber es ist Dave Franco, tatsächlich der Bruder. Und ich sage noch, der Typ. So. Ist der Typ groß im Bild ist übrigens wirklich Alan Rickman. Eindeutig, die Fresse. Sag mal, ist Dave Franco nicht auch mit der einen von Community zusammen? Ich weiß es nicht. Du und dein Gala-Abo. Darf ich jetzt wieder zurückkommen? Also wir machen das, wir versuchen es, oder wir nehmen es vor und wir scheitern, dann werden wir irgendwas Schlimmes machen. Also wir werden es machen. Punkt. Das ist jetzt unsere Selbstverpflichtung. Mehr Frauen in Podcasts. Achso, ja, jeder fünf, heute jeder Entschuldigung. Damit nicht an. Das zählt doch jetzt schon. Das ist Gast 1 von 5. Genau, wir fangen okay, ab jetzt an. So, und dann muss in den nächsten 4 Folgen mit Gast darunter eine Frau sein. Dann ist es erfüllt. Das kriegen wir hin. So, habt ihr jetzt... Können wir einfach keine Gäste mehr einladen. Das auch oder das. Ich bin eh für die Wiebke. Die so. Super. Habt ihr jetzt die Vita von Dave Franco durchgelesen? Das wird sie oder nie hören. Das ist völlig hier verfehlt hier. Was macht ihr denn wieder? Ach, das ist irgendwie auch gar nicht. Ich will jetzt gucken, ob der mit der einen aus... Ach. Doch gar nicht. Du hast gerade ein Poster von ihm bestellt, wo er so halb angezogen rumsteht. Ja. Währenddessen erzähle ich kurz zu Patreon, was da jetzt los ist. Und zwar... Patreon. Patrone. Patreon. Patrone. Ich schreibe immer Patrone aus Versehen. Das ist bis zur letzten Patrone. Die haben jetzt ein Update rausgebracht, dass die, wie in letzter Folge Anycast berichtet, beschriebene Problem des Wattmess jetzt anerkennen als Problem, sich aber trotzdem irgendwie nicht richtig, also nicht in der Verantwortung fühlen. Die schreiben so, ja, unsere Prüfungen haben ergeben, dass unser innovatives Geschäftsmodell ja nicht diesen Regeln unterliegt, was natürlich Bullshit ist, digitale Güter sind digitale Güter am Ende. Und das zweite ist, ja, und wenn es doch dann zutrifft, dann kümmern wir uns demnächst mal drum. Daher, also wenigstens also jetzt nach der Phase der also die 7 Phasen der Trauer, ist jetzt Patreon bei Phase der Akzeptanz. Quatsch. Doch. Nein, das ist Bargaining, das ist hier Verhandeln, was sie gerade machen. So lange nicht bei Akzeptanz. Ach so. Ich wollte aber nur. Was ist denn Patreon, Mann? Da kannst du sagen, hier, pass mal auf, ich produziere was oder ich mache was oder ich bin einfach, möchte einfach nur parasitär leben in dieser Gesellschaft. Hör den fucking Podcast einfach. Finanzier mich doch bitte. Und dann kannst du sagen, du kannst mich jetzt sozusagen pro Folge, die wir oder pro, was ist, Comic, Verfilmung, Dokumentation oder so, oder Artikel, den ich auf meinem Blog dings, kannst du mich sozusagen, bist du ein Patron, ja, von mir? Und kannst mir dafür sagen, du gibst mir jetzt für jede Arbeit, die ich mache, einfach einen Fünfer. Oder du sagst, du alimentierst mich monatlich mit einem Fünfer und dafür bist du quasi wie so im Mittelalter. Der Lehnsherr. Ja, die dann so, weißt du, an ihre Künstler immer so ganz viel Geld ausgeschüttet haben. Dafür mussten die dann einmal im Jahr so eine Büste irgendwie anfertigen von so einem komischen, hässlichen Inzuchtsgesicht und dann haben das irgendwie aufgehübscht und so und dann... Und das war in der Sendung? Und dann machen die noch andere Kunst. So ist ja im Mittelalter Kunst entstanden, dadurch, dass Leute hattest, die irgendwie andere alimentiert haben. Und das macht man jetzt hier so mit Internet und so können alle... Genau. Könnte man das nicht auch über dieses Flatter machen, was ihr habt oder so? Kann man auch. Kann man auch, machen wir ja auch. Ja. Nur Flatter ist... mit Flatter kriegst du keinen Ärger mit dem Finanzamt, aber mit Patreon aktuell schon. Ja, cool, dann lohnt sich ja dieses Pad. Weil du bei Flatter keine Aussage triffst, welchen bestimmten Betrag du für eine bestimmte Leistung gibst. Und das ist ja vor allem nicht in einem zusammen. Gegenleistung. Nicht, genau, ja. Genau, es gibt ja einfach keine Gegenleistung. Du sagst einfach, hier sind meine 10 Euro und dann so funktioniert Flatter und bei einem Klick, den du gibst, kriegt einer im Monat halt die 10 Euro und machst du halt 100 Klicks, kriegt jeder 10 Cent. Ah, okay, aber genau. Am Ende des Monats ist es doch Einkommen bei dir. Genau, bei uns dann schon und das ist auch muss dann versteuert werden, klar, aber hier geht's gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ja. Also es werden keine guten Hallo, liebes Finanzamt. Genau, und hier bei Patreon ist das quasi ja auch richtig Umsatz, den du generierst. Ja, vor allem hast du halt auch eine Gegenleistung so erwähnt auf unserer Dankeschön-Seite. Genau. Es gibt Sticker, das ist halt eine Gegenleistung, weil das ist ja keine Spende, sondern du eigentlich kaufst es und dir. Und auf Erwähnung muss halt Steuer gezahlt werden. Ne? Das ist ein digitales Gut, ja. In Erwähnungssteuer. In Deutschland würden wir natürlich unter die weiß nicht, 17.000 Euro 19, Paragraph 19 des Umsatzsteuergesetzes. Ja, also aber ihr müsst keine Umsatzsteuer anmelden, aber... Genau, aber der Witz ist, dass die halt jetzt... Aber 28 EU-Länder. Genau, die haben jetzt halt die Richtlinie geändert. Also früher war das, wo du deinen Sitz hattest, da hast du Umsatzsteuer abgeführt. Deshalb sind die halt alle nach Luxemburg abgehauen. Jetzt haben die gesagt, jetzt... Vorhin hast du dich beschwert, dass wir die Dinge wiederholen. Jetzt erzählst du die letzte Sendung. Ja, aber er muss es ja auch verstehen. Ja. Er muss auch ein bisschen drin sein. Und jetzt ist es halt, wenn du einen Kunden in Luxemburg hast, dann musst du als Unternehmen die Umsatzsteuer in Luxemburg für diesen Kauf abführen. Wenn du einen Kunden in Belgien hast, musst du die Umsatzsteuer dafür in Belgien abführen. Und dann gibt es ein vereinfachtes Verfahren, wie das überall abgeführt werden kann. Jetzt müssten wir uns quasi in jedem EU-Land damit auseinandersetzen, so einen Antrag bei der jeweils zuständigen Finanzbehörde zu stellen, was wir auch über eine deutsche Zentralbehörde tun können, damit wir da Umsatzsteuerbefreiung kriegen. Mhm. Und dann müssten wir noch nachweisen, welcher jetzt genau, der uns bei Patreon unterstützt, von wo kommt, ja, und das, die Infrastruktur bietet dieser. Ja, ist ein nicht. Zugfähiges Argument, das nicht zu machen. Ja. Ja, aber es gibt manche Leute, die halt verdienen gerade so viel Geld damit, die wollen halt die Realität nicht wahrhaben. Und dann gibt's halt auch so Leute, die sagen, naja, pass mal auf, die meisten Leute, die bei euch kaufen werden, sind ja eh im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, keine Ahnung. Ja, aber gut, dann kann halt das slowenische Finanzamt immer noch ankommen und sagen, hier, ich sehe, du generierst da jeden Monat 500 Euro Umsatz. Ich glaube, das sind alles Slowenen. So. Beweis das mal. Und also Stress mit Finanzbehörden möchte ich nicht so gerne haben. Vor allem nicht mit 28. Ja. So. Aber hey, manche Leute verdienen Geld und wollen halt. Ich rede von Alison Brie übrigens. Ich glaube, die ist mit Dave Franco zusammen. Gab's nicht mal so eine Seite Who Dates Who oder so? Ich finde es schon bemerkenswert, dass das du das quasi echt, so aus der echt. Erinnerung herausholst. Ich habe noch nie so eine Seite besucht. Echt so schlimm. Ey, das ist echt alles so schlimm, so schlimm, so schlimm, so schlimm. Das Imperium informiert. Huch. Ja, unsere beliebte Rubrik. Und zwar apropos, wenn wir hier im EU sind, und zwar gehen wir kurz nach Estland. Und zwar Estland ist für seine wofür kennt denn Estland? Wofür ist es denn bekannt? Was sagt euch Estland? Schnee. Schnee. Hier, übrigens, ne? Ich weiß gar nicht, wer Estland. Ich hatte recht. Dave Franco, Alison Brie. So. Mein Wahnsinn. Das ist wirklich krass, diese Information hat mein Leben verändert. Herr Brun, was halten Sie von Estland? Ja, ist im Baltikum, ne? Ja. Ist nett, oder? Estland ist ziemlich großartig. Ich war schon zweimal da. Gibt auch eine Podcast-Folge zu Estland. Tallinn, ja. Euch kann man nichts fragen, weil ihr immer antwortet, hör doch den Podcast. Es gibt sogar eine Podcast-Folge über Estland. Da gab es auf jeden Fall mal kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr, aber ich glaube, das stampfen die gerade wieder ein. Wieso war das, ne? In Tallinn. Es war zumindest für Ureinwohner, also nicht für Touristen. Aber sie haben mit experimentiert vor 2 Jahren, richtig. Mhm. Ja. Das ist aber auch gut. Man soll auswärtige Ruhe. Kostenloses WLAN und Skype haben die erfunden dort. Ja, Skype ist erfunden. Das ist, apropos da, ist Skype. Die Estländerinnen und Estländer haben gemerkt, dass sie als Land. Esten. Die Esten, ja. Die ist es, die Esten? Ja. Die haben gemerkt, dass sie als Land, das keine Rohstoffe hat und irgendwie keine bedeutende Industrie, mal irgendwas machen müssen, damit sich ihr Wirtschaftswachstum, also mal Wirtschaft wächst. Und haben sich dafür entschieden, ja, dann werden wir halt digital. Und die haben halt angefangen, ganz viel Digitalkrempel zu machen. Die haben angefangen, 99 papierlos zu arbeiten in deren Regierung. Die haben ein Grundrecht auf Internet eingeführt. Die machen Online-Wahlen. Auch das ist. Ja, das ist ja bescheuert. Ja, das ist bescheuert. Aber sie machen's, was die Wahlquote aber erhöht hat. So. Super. Toll. Ich habe Bots beteiligt haben. 80% der Bevölkerung haben abgestimmt. Obwohl, das weiß ich gar nicht so ganz genau, weil erstens weiß ich nicht, wer das System gehackt hat. Und zweitens ist es ist die Wahl halt entweder nicht geheim oder sie ist nicht. Also, ich wollte es nicht bewerten. Die Kritikpunkte gelten, ja. Ja. Ich wollte es nicht bewerten, also ich wollte einfach sagen. Ja, mal so eine grobe Richtung kriegen wir ja schon raus und dann können wir das Parlament ja so mal halbwegs auffüllen. Ist auf jeden Fall ist auch eine Herangehensweise. Ich wollte einfach nur erwähnt haben, dass sie da Dinge ausprobieren, auch wenn sie falsch sein können. Aber digitale Steuererklärung stand auch im Artikel, ne? Genau. 95% machen das digital. Ja, genau. Die müssen halt nur einfach ihre. Das meine ich aber auch. Ja, aber nicht 95%. Ja, nein, stopp. Ich bin von mir 100%, Entschuldigung. Na, aber stopp, du musst im Zweifel immer noch Quittungen dem Finanzamt zusenden. Hey, muss man nicht mehr die Elster dann ausdrucken und nochmal hinschicken? Nee. Das musst du hier aber eigentlich auch nicht unbedingt. Das geht bei uns aber auch komplett digital. Echt? Bis auf die Quittung natürlich, aber... Quittung. Ja, aber Estland geht es auch ohne Quittungen. Die müssen das einfach das nur... Das musste man früher mal. Bisschen Disziplin mehr hier, die Herren. Nein! Doch. Also. Müssen wir auf die Tube drücken, ich habe 34% Akku auf dem Rechner. Das ist mir herzlich egal. Sehr herzlich. Jetzt wird er langsam. So. Und die machen 5G und das ist alles super und das ist digital und jetzt machen sie, dass ich öffnen sie. Findet ihr nicht auch, dass die Sendung heute so zerfahren ist und man irgendwie nie zum Punkt kommt und ständig hier. Entschuldigung. Ich verballe dich wirklich auf die Toilette. Kannst du mit der Waschmaschine reden? Da habe ich aber WLAN, ne? Ich hoffe. Gut. Und die führen jetzt die digitale Staatsbürgerschaft ein, um ihre digitale Infrastruktur auch allen Bürgern der Europäischen Union zu öffnen. Damit sind irgendwie hast du keine Rechte verbunden, aber kriegst eine Signaturdatei, kannst irgendwie deren Dienste noch nutzen, so Krempel. Und das geht jetzt demnächst los. Und Gesundheit. Und Bier öffnen. Und das ist ganz schön. Also ich finde, dass als Land, das irgendwie nichts hat, war das eine sehr zukunftsweisende Entscheidung. Und ich bin sehr neidisch drüber, dass wir uns hier immer noch über WLAN-Strahlung in Schulen unterhalten müssen, was auch echt so. Ja, es soll exportiert werden, ne? Also haben sich einige Länder bereits auch dafür interessiert, Teile dieser Technologie auch zu übernehmen. Was packen die denn in so große Kanister? Das ist echt sehr voll geil. Und ich finde es auch sehr schön, wie das angeboten wurde. Lustig, wenn wir Better Call Saul war, ja. Wenn wir eigentlich so Router-Zwischenlager bauen, wo dann kommen die erstmal in so ein Abklingenbecken. Ja, das ist Estland. Ich finde es auch sehr schön, wie das entsprechende Angebot heißt, weil die Esten nennen sich selbst Esti und das ist dann das elektronische Esti, deswegen e-Esti und die Domain ist .ee. Ja, das ist sehr schön. Boah, da waren echt viele Wörter. Also ich hab's nicht Estland auf jeden Fall mal, es ist ein geiles Land. Fahrt mal hin. Zu viele lohnt sich auch mit Finnland zu kombinieren. Nach Tallinn fliegen, ein paar Tage da sein, dann nach Helsinki rüber mit der Fähre und zurück. Aber ist das nicht teuer? Nein. Nein. Also okay. Du kannst mit Billigflieger von Bremen aus für 20 Euro nach Tallinn fliegen. Aber ja, du musst erstmal nach Bremen kommen. Ja, weiß nicht. Zug halt. Ja, Zug, genau. Und dann ist schon wieder das Billig aus der Billigreise schon direkt entfernt. Aus Berlin kann man ja fast mit Fahrrad nach Island, ne? Ist dann nicht mehr so weit. Ich dachte nach Bremen. Nee, die andere Richtung jetzt. Egal. Ja, die Opas haben es ja auch bis nach Stalingrad geschafft zu Fuß. Also daher sollten wir es auch mal in Estland schaffen. Ja, aber zurück ja nicht mehr. Das ist ein Problem. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen. Ja, da hättest du dir vorüberlegen müssen. So. Gut, dass ich nicht mit der Wehrmacht nach Estland fahre. Ja. So. Weiter geht's. Du bist ja auch ausgemustert, oder? Ja. Du nicht? Ich nicht, ne. Ich habe noch meinen Dienst am Vaterland geleistet. Dennis, musstest du eigentlich noch zur Musterung? Am Dienst am Vaterland? Hast du dem Vaterland einen runtergeholt, oder was ist? Quatsch, war sie wieder. Ach, der hat den Popo von Menschen erwischt. Ah, wie schön. Nee. Der war nicht Fahrer. Nur du. Ach, natürlich. Da hat man doch zumindest irgendwas Nützliches für die Gesellschaft getan. Kein Diss an alle, naja, eigentlich schon. Aber. Ja, Cornelis? Ja. Ja. Ich tat das mit dem Popo auch, aber überwiegend war ich damit beschäftigt, Zeitungen zu setzen und Auto zu fahren. Also, ich bekam noch ein Schreiben vom Kreisersatzwehramt. Kreiswehrersatzwehr, ja. Andersrum. Der kennt das schon gar nicht mehr. Das ist ja, asozial. Er musste diese erniedrigen. Wieso bist du hier das richtige Küken? Nicht mehr. So, ich bekam das Schreiben, aber darauf geantwortet, dass ich gerade zur Schule gehe und echt kein Interesse habe. Und als es dann soweit wäre, war schon die Wehrpflicht abgeschafft. Krass. Also, ich habe noch nie so ein Kreiswehrersatzamt von innen gesehen. Der Verweigerung wurde auch wirklich immer lückriger. Ich meine, wir mussten richtig viel schreiben. Ja, und du hast einfach nur gesagt, dass du keinen Bock hast und daraufhin haben sie die ganze Armee abgeschafft. Hallo? Meine Güte. Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich keinen Bock hätte. Ich habe gesagt, ich habe gerade nur keine Zeit. Mhm. So. Dass sie dann sagen, naja, dann können wir auch die Veranstaltung abblasen, wusste ich ja nicht. Hättest du auch Wehrdienst in Polen machen können. Da haben sie es aber auch abgeschafft. Toll. So. Da... Die Armee hat Angst vor dir. Ist die Frage, hat Kanada einen Wehrdienst? Bist du Kanadier? Weiß ich nicht, ich frag nur. Weil Kanada macht gerade das mit den 5-Dollar-Noten ganz lustig. Sind das 5 Dollar in Kanada? Sind das kanadische Dollar? Das ist eine gute Überleitung. Kanadisch, ja, das ist Wahnsinn, ne? Wir üben das ja auch schon länger. Alter, das zerredet man nicht. Die goldene Moderationsbrücke. Okay, ja. Und wenn du nicht gleich ruhig kriegst du eine Brücke in die Zähne. Oh nein. So. Ist ja Leonard Nimoy vor kurzem gestorben. Und quasi als Tribut haben die Kanadier sich entschieden, naja, dann malen wir halt Spock auf unsere 5-Dollar-Scheine. Weil der Typ, ich weiß gar nicht, wie heißt der Typ eigentlich auf diesem 5-Dollar-Schein? 5-Dollar-Mann. Und zwar so wie der 6-Millionen-Dollar-Mann, nur um 5 Millionen, also 999.995 Dollar. Und zwar ist das ärmer. Wilfrid Laurer, Und der hat so eine ähnliche Gesichtsstruktur wie Spock, solange man muss ihm halt nur die Augenbrauen, so das Bärtchen und die Haare drauf mal und dann Ohren. Und Ohren und die Ohren nicht vergessen. Und dann sieht er aus wie Spock von der Seite. Und das Ganze nennt sich Spocking, das Phänomen. Ja. Und das machen ganz viele Kanadier. Und die Bank of Canada hat gesagt, das finden wir gar nicht so toll, aber wir können es nicht verbieten, weil es erlaubt ist. Ja, nee, aber erst haben Politiker ja richtig rumgeschrien, das ist ja alles verboten und hochkriminell und alle wegsperren. Ja. Und dann hat irgendwie die Notenbank gesagt, ja, nee, ist leider nicht verboten. Das ist wie mit unseren Euroscheinen, die gehören uns. Doch. Ich habe nur gehustet, ich habe gesagt. Ist das so? Ja, die gehören uns, du kannst du draufmalen, kannst du brennen, kannst du rauchen. Das ist im Gegensatz zu den amerikanischen Dollar, die gehören sie dir nicht. Die sind aber stopp mal, ist das nicht irgendwie hier Dings? Ich dachte auch, dass das irgendwie Eigentum, also ich habe gar keine Ahnung. Aber du kannst Euro, du kannst einen Euro noten, kannst du machen, was du willst. Hast ja bezahlt also dafür. Nicht fälschen, ja, genau, du hast dafür bezahlt. Moment. Na also, und so weiß ich, das ist jetzt mein Schlage mal kurz im Kommentar nach. Ja, ja, ich dachte auch in so einem Gefühl, dass es da irgendwie eine Verbotsnorm gäbe. Ja. Die mich daran hindert, Euroscheine zu verbrennen. Noten? Halt. So aus Spaß. Gibt's nicht. Ja. Gibt's nicht. Du kannst mit den Euroscheinen machen, was du willst. Geld. Rauchen. Geld gibt es. Geldstrafe. Geldstrafe. Geldstrafe. Ja, das also, ist dumm. Gibt relativ oft Geldstrafe. Was heißt denn, was ist denn so ein Notenwert? Hey, google doch einfach mal. Euro verbrennen. Euro. Obwohl Euro verbrennen, da kommt auch viel bei rum. Geld zerstören. Straftat. Da, siehst du so. Guck mal. So. Guck mal, da oben, das fängt schon an mit Haarbeletten, so bei der Demo öffentlich 500 Euro in 5 Scheinen. So, und zwar sagt die Zeit Online, hat sich damit beschäftigt, Geldvernichtung. Ja. Banknoten sind Eigentum der Europäischen Zentralbank. Das Vernichten von Geldscheinen ist daher strafbar. Stimmt's? Und Zeit Online schreibt, sie können sich mit einem 20-Euro-Schein eine Zigarette anzünden, ihr Geld durch den Reißwolf drehen oder die Schnipsel in der Fußgängerzone verstreuen oder die Banknoten einfach auch nach Hause horten. Niemand darf ihnen das verbieten. Denn wie das BGB sagt, der Eigentümer kann mit ihm den gehörenden Sachen grundsätzlich nach Belieben verfahren. Ja, grundsätzlich, ne? Ja. So. Aber das Eigentum hat ja auch seine. Wir wollen jetzt hier nicht. Nee, du darfst mit den Euroscheinen machen, was du willst. Ja. Weiß nicht, wie es mit Münzen ist, da bin ich mir unsicher. Aber Euroscheine. Ich kann mir mit der Münze wirklich ganz schlecht eine Zigarre anzünden. In den USA ist es halt anders. Da ist es halt der Götterschein im Staat. So. Oder darfst du es nicht machen? Ja, aber das war nicht mal der Witz, dass. Alter Schwede. Gesundheit. War nicht mal der Witz, dass irgendwie dass sie die Kupfermenge irgendwie in 1-Cent-Münzen reduzieren wollten, weil der Kupferpreis so anstieg, dass es drohte, das Kupfer, das in der 1-Cent-Münze drin ist, mehr wert zu sein als 1 Cent? Und dann die Leute es einschmelzen? Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie. Oder es war ein Hoax? Kann auch sein. Ja. Aber hört sich plausibel an. Ja. Wie alle guten Hoaxes. Ja, wir müssen wieder auf Aluminiumgeld umstellen. Ja. Meine Mutter hat noch so ein paar hier ostfriesische Dollar, oder was? Genau. Zahlt, ja, aus Friesen hat man bis in die 60er Jahre noch mit Dollar gezahlt. Echt jetzt? Ja, aus Friesendollar. Was waren da so drauf an Bildern? Die wurden von Otto illustriert, so jeder einzeln. Okay, alles klar, ja, gut. Ja, Spocking aus Kanada. Ganz groß die nächste Nachricht, wie ich unfassbar schön. St. Pauli pinkelt zurück. Ja. St. Pauli, ihr kennt das, ein Stadtteil von Hamburg. Einer der besseren. Und da gibt's kann das Reeperbahn, Stadtteil. Also die hat der Stadtteil, in dem die Reeperbahn, also ja, ja. So. Also da gibt's halt so Kneipen viele und Clubs und bekannt aus der Spiegel-TV-Dokumentation, der Ort. Genau, der Netto. Nee, der Penny, ne? Der Penny und die Esso-Tankstelle, die leider nicht mehr. Ja, die Esso-Tankstelle, ja. Das ist echt Kulturgut, ist da verloren. Ja, da habe ich schon, da habe ich noch Bier getrunken. Ja? Ja. Oh, das habe ich nicht mehr geschafft. Tja. So, mehrfach sogar. Egal. Auf jeden Fall viele Kneipen, viel junges Touri-Volk, das da trinkt. Also sowas wie hier der Simon Dach geht's quasi. Nur, dass hier nicht so. Die Prostitution nicht so offensiv beworben wird, sagen wir mal so. Ja. Und wo getrunken wird, muss auch gepinkelt werden irgendwann. Und das ist natürlich irgendwie nicht so schön, weil das stinkt dann immer und dann hat man irgendwie die Socken nass und man läuft irgendwo lang und es kommt eine eine betrunkene Frau aus einem Haus und zieht sich die Unterhose runter und pinkelt einfach vor allem auf den Bordstein. So Dinge passieren dann und das ist dann auch nicht schön fürs Auge und jetzt muss man sich überlegen, was macht man denn da? Da kann man jetzt irgendwie Polizei und Ordnungsamt rumschicken und dann verteilen die irgendwie hier so irgendwie so ein Verwarngeld oder irgendwie eine Geldbuße oder so, ist alles irgendwie dumm. Viel geiler ist doch, wenn man die Leute sozusagen einen Schluck von ihrem eigenen Gift trinken lässt. Ihre eigene Medizin? Wie sagt man? Wie ist denn die Redewendung? Was? Nimm mal einen Schluck von deiner eigenen Medizin trinken. Das Eigenurin? Genau. Irgendwie sowas. Das ist eine klassische Redewendung. Mittelstrahl dreimal täglich. Ja, und zwar hat die Werbegemeinschaft oder die Interessensgemeinschaft St. Pauli besser gesagt, haben jetzt einfach aus sich von einem Hersteller, leider habe ich den Fachterminus in diesem Spiegel-Online-Artikel und in diesem Video, einen besonderen Lack besorgen lassen. Oh ja, krass, habe ich auch gelesen. Den kann man auch trinken übrigens. Den Lack? Ja. Der krass wasserabweisend ist. Das heißt, wenn man da Wasser raufkippt, dann perlt er ab. Das der Effekt hat, wenn du halt gegenpinkelst, dass es quasi fast im selben Winkel wieder zurückkommt und du dir die Schuhe nass machst. Genau. Weil natürlich besonders die Leute, die da irgendwie Immobilien besitzen, da das nicht so cool finden, wenn da ständig ans Haus gepisst wird, weil das stinkt dann, das vergammelt auch alles und so, das ist nicht so. Genau, das ist super hydrophobic Coating. Danke. Und das ist, finde ich, eine sehr lustige Gelegenheit. Die haben es bisher nur jetzt zwei Wände gestrichen dort, weil es kostet 500 Euro pro Quadratmeter, diese Farbe. Aber sie hoffen da demnächst auf Rabatt vom Hersteller wegen auch des Werbeeffekts. Und wollen da auch mehr Wände bemalen. Die, glaube ich, die ersten beiden Testwände sind tatsächlich noch mit einem Schild markiert. Also wo du lesen kannst, Wand pinkelt zurück oder so. Aber sie wollen es demnächst quasi auch Wände machen, wo es nicht mehr steht, wo die Leute dann auch überrascht werden von diesem Effekt. Ich finde das jetzt ziemlich cool und frage mich, ob das eigentlich auch dann, ob die Wände auch zurückkotzen, wenn man dagegen kotzt. Ich frage mich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das Leute absteigt oder ob die dann nicht eher versuchen, ums Eck irgendwie anders dann zu pinkeln. So, das muss ja halt überall die Farbe dann sein. Ja genau, aber ich meine, das ist ja Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, ne? Ist ein bisschen schräg und schon läuft's. Du kannst auch vielleicht versuchen, geschickt um die Ecke deinen Nachbarn anzupinkeln. Ja genau, deswegen meine ich ja. Das man kann das neue ja, okay, Pauli-Spiel. Kann einfach einen Schritt zurückgehen. Cool. Oder? Und dann wird über das Kreuz gepinkelt. Ja, aber die Schlacht und das ist eine neue Tradition geboren. Als alkoholisierte Person neigst du dich da erstmal an der Wand abzustützen und du gehst ja der Wand ziemlich nah. Gibt ja Autos. Wie Autos? Willst du zum Auto pinkeln? Ja. Nicht aus dem, an ein Auto. Ach so. Aus dem Auto. Das können wir gerne am 1. Mai fahren wir nach Prenzlberg und pingeln an die Porsches. So. Okay, bin ich dabei. Aber die stehen doch sowieso alle, die sind alle mit dem Autoaufzug aufs begrünte Dach gefahren. Ja, stimmt. Kennt ihr eigentlich die Anti-Climbing Paint aus London, aus England? Die was? Nee. Das ist anscheinend, damit man nicht an Regengrillen hochklettert und ins Haus einbricht, gibt es da eine Anti-Hochkletterfarbe. Das ist quasi nicht trocknender, schwarzer, glibberiger Schleim. Ich habe das angefasst, weil es von Weitem mehr aussieht wie Design. Das Zeug ist halt unendlich, also man kann es halt nicht hoch, es rutscht und du hast halt wahnsinnig komprimierte Farbe an deinen Händen. Du musst nur so ein bisschen gegenkommen und hast alles voller schwarzer Schmiere. Das ist da einfach so im öffentlichen Raum. Da darfst du wirklich nicht drankommen, kein bisschen. Das ist auch sehr faszinierend. Das ist aber nur an der Regenrinne, ne? Ja, an so Rohren und Metallteilen, wo du nicht hochklettern kannst. Ja, also nicht an der Fassade an sich. Nee, da nicht, okay. Genau. Was man mit mir hier macht, da hat man so ein Gerüst aufgeklebt und die Leute nicht draufgekommen, einfach NATO-Draht montiert. Ja. So, das ist auch eine Methode. So. Glibber schlägt halt nur so ein bisschen ab. Was? Glibber ist halt nicht so wie NATO-Draht, ne? Das ist schon. Da kann man ja, aber da hast du wenigstens bei so NATO-Draht hast du wenigstens Grip, wenn du hochkletterst. Also da kommst du dann, wenn du willst, kommst du hoch. Ja, kann auch schwer loslassen dann manchmal. Ist eh oft schwer loszulassen. Ich wusste, dass das kommt, aber es war auch eine steile Vorlage. Wenn wir schon beim Pingeln waren, auch wann andere Wasserfeuchtspiele in Berlin. In der BND-Zentrale wurde eingebrochen und Wasserhähne geklaut. Und dann war die BND-Zentrale plötzlich unter Wasser und wir hatten unser Watergate. Tja. Das ist auf jeden Fall ein guter Geheimdienst. Die haben es echt im Griff. Das, wenn du einen Neubau das machst denkt man, ne? Und dir irgendwie Wasserhähne geklaut werden, weil, weiß nicht, es gab nur eine alternative Theorie, dass einfach jemand die Rohre zu stark unter Druck gesetzt hat bei den Bauarbeiten und die einfach in der Nacht dann Ja, das Ding ist ja auch, wenn du die Wasserhähne klaust, ist dann gleich ein Loch im Rohr. Nee, ich weiß es nicht. Ja. Kommt drauf an. Aber es ist halt Wasser vollgelaufen, es gibt einen Schaden und fragt man sich ehrlich gesagt, abseits vom Dachschaden dieses Geheimdienstes, haben die jetzt auch einen Wasserschaden. Hör doch, wie ich, die Gags werden heute hier, das ist echt Fließbandarbeit, das macht schon gar keinen Spaß mehr. Ja, wir sind fast zu professionell mittlerweile. Gag-Feuerwerk. Ja. Aber was wir noch festgehen, das ist so viel wie Pyros. Das ist wie Kategorie C-Podcaster sind wir. Kategorie C-Podcaster? Ja. Da fehlen mir die Brüste für. Hab jetzt nicht verstanden. C-Promi. Ich dachte, es geht um Hooligans. Genau. Größe so. Dachte ich jetzt auch. Ach so, ach, Sportkartei. Ja. Gewalttäter Sport. Oder so. Mag so sein. Ja. Ich kenne mich da nicht mit aus. Ja. Ich war noch nie beim Fußball. Ja. Klar, du darfst ja auch nicht mehr ins Stadion. Ich freue mich schon. Also schade, dass Hertha nicht absteigt, weil ich hätte gerne Stadion verbunden im Olympiastadion. Wieso soll Hertha nicht absteigen? Was ist denn das für ein Quatsch? Wobei, die sind doch jetzt gerade auf Platz 14 oder so, oder? Ja, egal. Ist auch jetzt. Jedenfalls, BND hat Wasserschaden gehabt, ganz lustig. Ja. Das nächste ist einfach nur ein komisches Wortspiel oder komisches Wording, finde ich. Wortspiele, das ist der Podcast für Wortspiele. Also genau, aber da hat der Podcast hier einen Anbieter von einer App gemacht. Die haben so eine App gebaut für eine Dating-App für Muslime, weil, wisst ihr ja, haben es schwer, sich zu treffen. Manchmal machen das auch die Familien und vielleicht kennt ihr Tinder, das ist so ein Ding, da wischt man nach links für doof und rechts für geil und so. Ach, das ist so für Mütter. Ach, so funktioniert das? Das ist so für Mütter. Ja, ja. Ja, die Frau ist für meinen Sohn gut. Nein, die nicht. Genau. Ah, okay. Ich habe dann schreibt gefragt, die Mutter halt im Namen des Sohnes und die Richtungen, die man wischt. Ja, was? Ja, klar, es gibt schlecht und gut, links und rechts. Oder auch X und Herz, aber es ist ja auch Rumpe. Auf jeden Fall hat man diese App auch wirklich 1:1 nachgebaut für Muslime. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie sie das eigentlich vorher filtern, dass das auch wirklich nur Muslime machen, aber die heißt halt Minder. Und ich finde das einfach mal total beschissener Namen. Minder? Oder? Ja, weil das total minderwertig klingt. Ach und so. Einfach nicht gut. Es ist Minder hört sich an wie so eine Aldi-Produktkopie. Ich meine, vielleicht geht's im ausländischen Markt, aber im deutschen Markt Minder kannst du so eine App nicht nennen. Na, ich finde das süß, dass jetzt für die Muslime eigene Dating-Apps rausgebracht werden. Ja, aber das ist eigentlich normal, weil du hast ja, also es ist eine spezielle Zielgruppe, die haben einfach andere, kulturtechnisch einfach andere Hintergründe, das ist relevant. Also die haben ja, das finde ich schon wichtig. Ich finde, ja, dann kann man auch einfach normale App nehmen und einen dicken Schalter reinmachen, mach Muslime, fertig, na gut. Ja. Naja, ey, ich finde eine App, die quasi nur auf Oberflächlichkeiten abstellt, warum hat die dann so hintergründige Kategorien? Also finde ich totaler Quatsch. Wie hintergründige Kategorien? Naja, warum stelle ich das Klima ab, wenn ich eine App nehme, wo objektiv nur das Aussehen zählt? Das ist doch krasser Unsinn. Ich raff deinen Point nicht. Ist auch egal. Ich habe ihn verstanden. Oh. Ha, ich auch. Immerhin. Ja. Na gut. Nee, ist ein guter Punkt. Das war der beste Punkt bisher. Das war gar nicht schlecht. Was? Na, ja, lass uns jetzt weitergehen, weil das war fast das können wir nicht aufrollen. Also ich finde es grundsätzlich. Aber willst du jetzt allgemein über die ethischen Dimensionen von Tinder? Nein, wenn du halt sowas machst, wo du sagst, so sieht gut aus, sieht nicht gut aus, gefällt mir nicht so gut, und dann packst du da noch irgendwas rein, was auf einmal, also so eine weitere Variable, die aber nicht nach dem Aussehen geht, sozusagen irgendwie eine extra Kategorie kurze Haare, lange Haare oder keine Ahnung was, sondern dann machst du nochmal eine extra App, wo dann irgendwie nur eine warum diese Unterscheidung dann? Das warum keinen Sinn, warum machst du, trennst du nochmal nach Religion? Religion, das ist ja auch nicht so, dass du, was du dann irgendwie doch Innere des Menschen abzielt. Das ist keine Religionsfrage, sondern ein Kulturraum. Das ist ja was anderes als Religion. Du kannst ja auch, aber ich denke, das ist ja auch als Christ. Es geht auch um Muslime, nicht um Kulturraum. Explizit um Muslime? Na okay. Weiß ich nicht, da ist noch Champions League, aber. Ja. Übrigens, irgendwann gibt es dann noch eine App für Menschen, die unbedingt Eltern werden wollen. Die heißt dann einfach Kinder. Das gibt eine Abmahnung aus Italien. Ja, nee, Sebastian Edati macht sich jetzt selbstständig, habe ich gehört. Der macht so einen Fotodienst auf Kinderflicker, habe ich gehört. Ja, für den gibt es dann auch die entsprechende App, wo er wischen kann. Gefällt mir. Snapchat für Kinder. Gefällt mir nicht. Ja. Nee, ich habe ja generell ein Problem mit Religion. Und dann finde ich aber Ich finde Menschen, die irgendwie, also erstmal sind so, Der hat ein extrovertiert, Problem mit Religion. Extrovertiert religiöse Menschen finde ich schon mal anstrengend genug. Und die sich dann auch noch so abgrenzen, so, ja, aber irgendwie, ich möchte mich hier nur mit Leuten treffen, die das irgendwie auch so machen. Das ist halt auch alles so, das ist irgendwie na, so na, stopp. Der spaloniert halt, ja gerade so eine Religion und ich treffe mich nicht mit schon mal, hä? Und dann würde am liebsten Leute verbrennen, die den falschen Ostfriesentee trinken. Nee, ich weiß ja, dass der Rango so antiklerikale Züge hat. Aber ich finde es immer extrem blöd, wenn man seine eigene Religion so versteht, dass es so ein Abgrenzungskriterium ist. Dann hat er übrigens auch gerne eine App nur für Deutsche und da musst du mit Aria-Nachweis bringen. Das ist mir ganz wichtig, ja, weil das, genau, das ist mein Kulturraum. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich einfach nur mit weißen Menschen zu tun habe. Weil Rest, sagen wir mal ehrlich, ist schon ein bisschen ekelhaft, ja. So ab einem gewisser Grad von Bräune, die man nicht mehr im Spanienurlaub erreicht, das sieht dann auch einfach unästhetisch aus. Da möchte ich meine Gene schon nicht mit kreuzen. Also ich muss ich mal ganz ehrlich sagen. Mach mich doch jetzt nicht über die sexuelle Präferenz immer Menschen lustig. Wenn Leute sich nur mit ihrer Menschen aus ihrer eigenen Religion daten wollen, ist nee, das so. Aber ich möchte nicht illiberalen Menschen gegenüber liberal sein müssen. Ich habe keinen Bock drauf. Ja, ist so. Ich bin deiner Meinung. Ja, ich hab keine Lust drauf, jetzt zu sagen. Aber tut dir die App weh? Ich bin jetzt so liberal. Muss ja nicht downloaden. Ich bin jetzt so liberal. Nee, ich nicht das ist los. Ich bin und diese App. Was ja Ausgangspunkt war, dass ich es unsinnig finde. Und das hat er quasi. Na, du kannst es ja unsinnig, aber ich finde, also mir kann auch diese App auch hässlich egal sein am Ende. Wenn die Leute die brauchen, dann brauchen sie. Und das ist mir auch egal, weil mich bewegt es nicht. Ich habe ja mein eigenes Teil da. Ja, aber ich finde die Aufregung jetzt gerade nicht wert. Ich verstehe deinen Punkt, ja. Ja. Aber lass sie doch. Ich ja klar, lass sie doch. Ja, aber wenn du jetzt sagen willst, so, ich meine jetzt eine Nazi-Dating-App, ja? So, dann sagst du, lass du die Nazi untereinander daten, ist doch voll geil. Machen die irgendwie hier, machen ne? sie doch eh. Arme in die Luft und, nein, aber warum soll ich sagen, sozusagen. Voll die gute Idee. Nimm da. Warum sollte man das sagen? Ich bin total bei dir. Ja, warum sollte man sozusagen das auch noch unterstützend finden, wenn ich sozusagen, wenn ich Nazis scheiße finde, ja, und finde, dass sie sich dann auch so aber selber einigeln. Nein, aber ich finde jetzt gerade den Vergleich von Religion und Nazis so ein bisschen, er hat Zwiespalt, das hinkt so ein bisschen wie Goebbels gerade. Nein, das nee, ist das ein, ist doch nur, weil wir einfach Religion immer so überprivilegieren. Ich möchte mich selber sozusagen in meine eigene Gruppe, die ich mir irgendwie definiert habe, weil irgendwelche komischen, weiß ich nicht, Wüstenmännchen vor 3000 Jahren mal sich irgendwelche Geschichten am Lagerfeuer erzählt haben, nachdem sie Kamelscheiße geraucht haben. aber das ist doch wahrscheinlicher, dass es daher kommt, als dass es irgendwie sozusagen eine Schrift ist, die tatsächlich von irgendwie, ja. Ne, so. Und dass die sich dann auch noch so irgendwie ihre eigenen, nee, das finde ich nicht richtig. So, wenn wir Gesellschaft machen wollen, dann wollen wir ja auch richtig Gesellschaft machen, dann soll irgendwie Tinder für alle da sein, ja, und dann kann da auch jeder. Aber Tinder ist doch jetzt irgendwie kein gesellschaftlicher Anspruch. Also tut mir leid, also wenn Leute finden. Aber ich sag ja auch, ich habe mit Religion an sich ein Problem. Ja, aber ich glaube, am Ende geht es da auch nicht Religion, sondern Beschwerden. Das ist doch Tinder für Muslime. Das ist doch genauso wie Tinder für Christen oder so. Oder für Friesen. Das ist doch bescheuert. Ich meine, wir sind alle eigen. Also, vor allem, wenn man nicht mit den anderen Friesen zu tun haben möchte. Nee, aber ich meine, der Rango ist halt Fries und trotzdem schließt er nicht Friesen aus. Das ist doch schwachsinnig. Ne, der ist Ostfriese und frag ihn mal über den anderen Friesen. Dann wird er. Ja, aber das ist ja auch Heimat, sag ich mal. Da schimpft man immer über die anderen. Aber das bedeutet ja nicht, dass man die tatsächlich dann faktisch ausschließt. Nein, also oder hast du so eine Friesen-Tinder-App? Ich versuche gerade irgendwie so ein Wort, irgendwie, was ich jetzt hätte reinschreiben, aber ich finde es nicht. Weil Frinder klingt ja auch scheiße. Nenn es einfach Rinder. Ich hab so eine Rinder-App. Tut mir leid, dass ich diese Diskussion losgetreten habe. Nein, das war sehr wichtig und wertvoll, damit wir endlich mal von diesem Gag-Feuerwerk hier abkommen. Das war ja schon aber richtig, zu ertragen. Das ist ein bisschen scheiße labern hier, ne? Das ist wichtig. So. Ich krieg jetzt einen Göttinger Kaufpakt vor die Haustür. Was? Ist gut. Ja, und zwar, hier um die Ecke gibt es das RAW-Gelände, das Reichsausbesserungswerk. Reichsbahnausbesserung. Das ist diese Partymeile, oder? Nee, das sind auch andere Sachen. Nee, Reichsbahn. Reichsbahnausbesserungswerk? Ja. Du musst doch nicht das Reich ausbessern, sondern die Reichsbahn. Das ist dann diese ganzen Clubs links neben der Bahn Warschauer Straße. Aber das sind auch so ganz coole ansonsten Veranstaltungssachen. Ja. Ja, okay. Reichsbahn. Ausbesserungswerk, ja, vielleicht. Ja, stimmt, hast recht. Da ist immer mal so Flohmarkt und so Stuff. Aber es reicht, hätte man ja auch mal ausbessern. Ab und zu auch mal so ein Craft Beer Festival. Ja. Das gehörte Investoren, und zwar zwei, die haben sich dann gestritten eine Zeit lang. Das kam, glaube ich, auch mal im Anycast auch mal vor. Ja, die Eigentumsverhältnisse waren nicht ganz geklärt. Genau. Dann war haben das nicht jetzt so isländische Investoren? Genau. Ja, und einer hatte irgendwie eine Vormerkung drin, du weißt ja, wie das ist. Naja. Ja. Die haben sich irgendwann mal geeinigt und haben einfach, wie Salomon. Streng akzessorisch übrigens. Das wie so Salomon unsere. Einfach das Kind in die Hälfte geteilt und es gibt jetzt ein Ost- und Westgelände. Und das Westgelände. West? Ist das so durchgegangen? So, das Westgelände, der Westteil, genau. Der hat jetzt hat eine Firma, die Kurt Immobilien GmbH aus Göttingen, haben die gekauft. Und zwar für wie 20 Millionen Euro, was schon happiges Sümmchen ist. Und die, was man wohl spekuliert, ist, dass sie auch noch den Ostteil kaufen möchten, weil erst dann macht es Sinn. Weil dann kann man da Real Estate machen. Da kann man Luxuswohnungen und Einkaufsmöglichkeiten. Ja, finde ich gut, das habt ihr auch nicht besser verdient. Du bist doch nur neidisch, weil du hier nicht wohnst. Noch nicht sogar. Also. Du wohnst doch ja in Mitte, gemacht. Du. Echt. Ich bitte dich. Ey. Mauerstreifenkind. Und genau, und die Firma ist auch bekannt für den Göttinger Kaufpark. Und da, also aber das ist ja architektonisch. Ja, ich habe gesehen, der ist von hier GMP Architekten Design. Ja, ja, das schon lustigerweise. Star-Architekt. Star-Architekten haben den Göttinger Kaufpark. Ja, Praktikanten im Star-Architektenbüro wahrscheinlich eher. Ja, aber steht GMP dran. Das ist dieselbe Firma. Ja, war bestimmt teuer. Man hat die beauftragt und gesagt, gib mal billig einen Entwurf, was habt ihr noch auf Schublade? Ja. Hier kannst du haben, 30%. Und aus diesem Entwurf des Göttinger Kaufparks hat ja GMP dann einmal den Flughafen BR hochgezogen. Weil der auch Tegel gebaut hat, muss man fairerweise ja sagen. Die sind schon gut, aber ja. Dass sie auch den Göttinger Kaufpark, habe ich auch während der Recherche entdeckt, das ist lustig. Aber die Firma ist auch in Berlin aktiv und jetzt sind die haben gekauft. Es wird spannend, weil es gibt einen Beschluss der Bezirksversammlung, die sagt, das soll da bitte so erhalten sein, mit der Club und Party und Kultur, dieser Party-Kulturraum. Mal schauen, was ist da dann für Konfliktlinien noch entstehen. Weil die wollen natürlich mal ihre 20 Millionen oder was dann noch, wenn sie noch mal rein investieren, auch gerne wieder zurückhaben. So viel dazu. Genau. Ein Busfahrer kann ja auch nicht mehr Bus fahren, der fährt ja einfach nur nach Navi. Und es gibt ja manchmal auch Orte, die kommen öfter vor. Und da hat es ein Busfahrer tatsächlich geschafft, statt nach La Plagne in den Alpen, in den französischen Alpen, in die Pyrenäen zu fahren, was da einfach mal ein Umweg ist von über 1200 Kilometer und aber an einem ganzen Tag. Rafft man das nicht irgendwann, dass hier irgendwas faul ist? Das habe ich auch gefragt. Also es sind bei Toulouse umgekehrt, was wirklich kurz vor dem falschen Ort war, nachdem er wirklich schon ja mindestens 600 Kilometer in die falsche Richtung gefahren ist. Und meine 24 Stunden Umweg, das heißt, er hätte eigentlich mindestens 12 Stunden Zeit gehabt, das zu bemerken. Oder irgendwer aus diesem Bus vielleicht, das, ich meine, hier haben wir auch alle Smartphones dabei, das waren glaube ich Schüler. Da hat keiner da drauf geguckt, um mal zu schauen, ob das auch wirklich die Richtung zu dem Ort ist, wo sie hinwollen. Die waren einfach wie eine richtige Klassenfahrt, einfach so strulle schon unterwegs, das ist keiner gerafft. Vermutlich. Inklusive 400 Busfahrer. Kilometer ist vorbei. Also da ist auch eine Karte verlinkt, wenn man da mal so drauf guckt, stellt man fest, es ist quasi, also das ist ein ganz anderer Teil von Europa schon fast, wo der Busfahrer hingefahren ist. Ja, das ist schon, Also. Und zwar sind die in Belgien losgefahren. Ja. Schon lustig, die sind schon, Also sind eigentlich fast doppelt so weit gefahren, wie sie mussten. Schon, Fällt da nicht mal jemand auf, dass irgendwie einfach auch ein Tag schon weg ist und sie hätten schon längst da sein sollen, alle verhungert im Bus. Ich sage ja, die waren einfach so strulle alle. Das ist unglaublich. Fand ich sehr schön. Ah, das ist ja, das, aber das muss man als ich habe mich aber auch mal verfahren mit dem Bus. Wir sind mal nach hier den Austausch gemacht, nach Frankreich in der 8. Klasse und da sind wir ist auch, der irgendwie auf Ketten hingefahren oder was? Gut, der Witz war natürlich allgegenwärtig, aber nee, wir sind irgendwie durch Belgien gefahren, ganz lange. Ursprünglich wollte der Busfahrer wohl irgendeinen Stau umgehen, den er sich ausgedacht hatte oder so. Ja. Sind wir ganz lange durch Belgien gefahren. Belgien, und, das ist Sebastian Idati unter den Ländern. Und da hat Benny Jetzt hast du ihn erst gerafft oder was? Nee. Da hat Benny, ich muss gerade nur dran zurückdenken, wie bescheuert das war. Da hat Benny, also ein aus meiner Klasse, hat sein Handy in das Pissoir einer belgischen Raststätte fallen lassen. Hat er das wieder rausbekommen? Und deswegen habt ihr euch verfahren? Ich wollte jetzt sagen, ging aber noch. Doch, war das Navi drauf. Sowieso, ja, Handys sind nicht wie viele kaputt gegangen bei uns in der Schule. Ich kenne auch jemanden, der war am Mittelmeer mit seinem damals mit seinem Telefon. Mit seinem Handy, wo man die Antenne rausschiebt und das mal kurbeln musste. Damals mit dem Draht. Nee, es war eins der ersten. Also zusammen hingefahren, der kam allein zurück oder was? Eins der ersten Nokia-Handys, das richtig schön Video abspielen konnte und so. So viel dazu. Ich weiß nicht, wollen wir einfach jetzt so thementechnisch sind wir auch durch, oder? Oder wollt ihr noch hier über dieses... Ja, jetzt kommen noch die richtigen Themen erst. Ach, ernsthaft? Ja, ja. Ich finde diese Videospiele nicht wirklich als... Also was? Da soll er erstmal erzählen hier. Nimm mal weiter hier. Ja, deswegen sage ich ja so, der kritische Punkt mit ihr mir... Was? Ich habe es auch nicht so ganz getroffen. Entscheidet euch. Also, erzähl, mach weiter. Erzähl einfach von deinem Spiel. Erzähl mal von deinem Spiel. Ja. Weil der Herr Zwilling ist nämlich da, weil ich war auch mit ihm bei diesem League of Legends Ding da, dieser quasi europäischen Champions League, wenn man das so nennen will, wo halt tatsächlich Profiteams gegeneinander antreten, um sich dann für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, habe ich richtig verstanden. Genau. Ne? Ja. Und das Spiel heißt League of Legends? Ja. Genau. Und aber es war quasi Champions League of Legends. Naja, das ist... Und mir ist, aber um es mal kurz zu sagen, mir ist eingefallen, vor einigen Wochen ist mir so eine Leuchte aufgegangen. Erst vor einigen Wochen? Ja, und zwar hierzu explizit. Bin mit jemandem zur Grundschule gegangen, da war eine Klasse unter mir, Patrick. Den hast du da erkannt? Nee, der wohnt noch der ist kein kleiner koreanischer Junge. Sind ja auch nicht nur kleine koreanische Jungen. Kann man jemand in einem Satz erklären, was dieses Spiel macht? Ja, machen wir sofort. Auf keinen Fall einen Satz. Also, ich hab nicht gefragt. Und da ist mir aufgefallen, das ist so ein Typ, den sehe ich alle paar Jahre mal. Also wirklich alle paar Jahre mal. Wir unterhalten uns irgendwie kurz auf Facebook irgendwie so, aber ansonsten sehen wir uns wirklich alle paar Jahre mal. Und da war ich vor Jahren noch bevor ich Kinder hatte, noch bevor sich das überhaupt abgezeichnet hat. Das muss also schon über 4 Jahre her. Da war ich mal bei ihm, als ich Weihnachten in Ostfriesland war. Der wohnt tatsächlich noch in dem Dorf, wo ich gewohnt habe. Und da hat der nämlich mit so Jungs über Skype so ein Spiel gespielt. Und das muss das gewesen sein. Echt? Es gibt ja noch andere so in der Art. Ja, aber das war schon, also die waren halt auch zu 5, das weiß ich noch. Und das war halt auch so ein großes Ding, egal. Das Ding ist, der Witz ist, worauf ich hinaus will, ist, dass so Kellerkinderspiel. Kellerkinderspiel, das gibt's schon ewig. Ja. Und bis vor einem halben Jahr wusste ich nicht mal von dessen Existenz. Also ich schon länger, also auch in meiner Schule, also damals im Krieg, als alles noch schwarz-weiß war, haben die das auch gespielt. Fühlt sich immer so fürchterlich alt, das ist total lächerlich. Wer? Er, ja. Ach so, ja, das stimmt, es kommt jemand. Ist letztes Jahr 17 geworden. Vor allem hat die Bundeswehr nicht mehr mitgemacht, weil die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Sonst nur mit meinem kleinen Bruder so. In der Schule haben das auch Leute gespielt, willst du sagen? Ja, genau. Ja. Nee, ich kann das, es kann sein, dass ich mal gelesen habe oder so, weißt du, geil, aber so richtig gewahr, dass es da Menschen gibt, die sowas auch wie ich spielen, war es mir eigentlich nicht. Und jetzt finde ich irgendwie heraus, da gibt es Profis. Da gibt es Fernsehstudios dafür. Ja, wo das irgendwie einigermaßen professionell tatsächlich auch produziert wird. Wo Kevins Stage Manager sind, ja. Genau. Der Kevin ist ja, da. Ja, aber die Weltmeisterschaften, so, die hat richtig hohe Einschaltquoten auch gehabt. Also, muss man schon sagen. Ja, wie viele Leute schauen da denn zu? Weißt du, hast du das Zahlen? Nee, habe ich leider nicht. Bist du nicht vorbereitet? Es gab da mal so eine Statistik. Ja, ich habe es mir jetzt nicht gemerkt und ich habe nicht extra noch nachgeschaut. Es waren wirklich relativ viele, muss ich sagen. Also ich. 300. Nee, es war. Ja, so, nee, so wenn du bei Twitch guckst. Oder so. Der Stream von der LCS, ich glaube, der hat so, ich schätze mal so 250.000 Zuschauer. Und du kannst ja, glaube ich, auch über Asubo oder sonst irgendwie gucken. Oder das finde ich ja lustig, so dieses Twitch. Ich schaue da mal so alle paar Wochen mal wieder rein und hänge so für eine halbe Stunde oder Stunde fest. Das ist ja krass, was die Leute da machen. Das ist echt krass bei Twitch, ja. Aber das streamt zum Beispiel nie jemand Fußballmanager, das verstehe ich gar nicht. Weil Fußballmanager das langweiligste Spiel der Welt ist. Und nur so Aslaks wie du es spielen. Aslak? Was ist denn jetzt los? Ja. Du wirst gerade zum Haftbefehl-Follower befördert. So. Ja? Ja, sie ist beleidigt. Nee, Dennis hört Hafti, ich mach grad die Boss-Transformation. Läuft bei dir. Okay, ich bin wirklich gespannt auf die Vorher-Nachher-Fotos. Ich schon Bock drauf, auf jeden Fall. So. Also du spielst das, wie lange denn eigentlich schon? Ich? Ja. Keine Ahnung, anderthalb Jahre vielleicht? Noob! Du bist ja, auf jeden Fall Noob, sag ich mal. So, und dann haben wir ja schon darüber mal geredet und du meint, und hat mir recht erzählt, dass es da auch so ein Ligasystem da drin gibt. Genau, also das ist... Erstmal, ja, wo geht's da in dem Spiel? Das haben wir ja gar nicht erklärt. Genau, also ja, aber das Ligasystem vielleicht kann man zuerst erklären, weil das ist auf jeden Fall einfacher. Ja, erzähl also, mal. Also man lädt sich das Spiel runter, ist kostenlos, ja? Das ist kostenlos. Man kann Geld reinversenken, muss man aber nicht. Ist kein Pay-to-Win auf jeden Fall. Genau, also du kannst Geld dafür ausgeben... Alles, was spielrelevant ist für die Mechaniken, kannst du auch erspielen, so. Aber wenn man das schnell haben will, kann man da auch mal irgendwie einen Zehner reinschmeißen. Genau. Und ansonsten kann man sich irgendwie Merchandise kaufen und irgendwie schickere Farben oder genau, so. Genau, ja. Ja. Und schickere Farben, ja. Und dann fängt man an mit einem Tutorial und kann irgendwie so gegen Bots kämpfen und auch gegen... Genau, denn was der Rango jetzt gerade auspackt, ist, er hat es auch angefangen, aber kommt nicht so richtig zum Spielen. Also du bist noch in dem Status, wo du gegen Bots spielst, ne? Ich war immer noch mit Fußballmanager beschäftigt. Nee, das habe ich auch irgendwie nicht gespielt. Das ist Schande, das ist eine Riesenschande. Genau, das stimmt. Und dann levelt man sich erstmal so hoch. Für die Level bekommt man dann halt wieder so Punkte und da kann man sich dann so Champions kaufen. Was das sind, da kommen wir dann später nochmal zu. Und dann, wenn ich Level 30 erreicht habe, ist das Maximallevel, ja. Dann kann ich Ranked Games spielen. Genau. Also Ligaspiele. Und da spielt quasi jeder, der auf Level 30 ist und Bock darauf hat, das zu tun, kann da mitspielen. Ja. Genau. Und dann kommt es darauf an, wie sehr du die anderen, wie gut du die anderen bezwingst. Und dann bekommst du irgendwie da Punkte oder wie wird da genau ausgewertet? Also das ist natürlich erstmal. Das ist ja 5 gegen 5. Du bist ja immer ein bisschen abhängig von deinen Mitspielern. So alleine kannst du es ja selten kontrollieren. Zumindest nicht voll. Dann startet man nicht wie bei der Bundesliga, oder nicht wie beim Fußball, so in der untersten Liga, sondern du hast erstmal so deine 10 Placement Games. Also du machst diese 10 Spiele und je nachdem, wie die laufen, wirst du quasi eingestuft in so einer Basisliga, von der aus du dich dann nach oben oder unten bewegen kannst. Und das hängt mit so einem Faktor zusammen, der heißt MMR. Also Die haben schon vorher so eine Einschätzung, wie gut du eigentlich bist und versuchen dir ebenbürtige Gegner zu geben und je nachdem, wie du gegen die spielst, da kriegst du halt quasi Punkte in dieser MMR und dann wirst du gerankt. Klar, wenn du jetzt gegen sehr gute spielst und gewinnst, dann kriegst du mehr Punkte, als wenn du gegen Noobs gewinnst. So wie bei Quizduell. So wie bei Quizduell, ja. Es ist wahrscheinlich immer gleich. Das basiert auf diesem Elo-System von Schach, wo man auch quasi... Leute gegeneinander ranked. So. Ja, also man spielt quasi nicht, es gibt keine absoluten Punktzahlen, sondern es ist immer relativ zu genau allen anderen. Ja. Ja. Je nachdem, gegen wen du halt gewinnst. So. Genau, und dann gibt es so Ligen, es gibt irgendwie Bronze. Silber, Gold, Platin, Diamond und dann Challenger Master. Und jeweils 5 Division, also jedenfalls immer 5 dazwischen. So. Also Bronze 5, 4, 3, 2, 1, Silber 5, 4, 3, 2, 1. Und es geht nach oben und unten, wie du magst. Und wenn du musst immer quasi in einer Division, wenn du jetzt so wie ich Silber 3 bist, also quasi in der noch Noob-Division, dann musst du dir da Punkte erspielen. Und wenn du 100 Punkte hast, spielst du eine Promo. Das sind dann in diesen kleinen Promos von Silber 3 auf 2 oder 2 auf 1 sind immer 3 Spiele, Best of 3. Und wenn du quasi so die große Division, also von Silber auf Gold, ist immer so eine große Promo, 5 Spiele, Best of 5. Und dann kannst du da aufsteigen. Oder halt nicht. Ist aber immer gleichbedeutend mit ein anderer steigt ab. Nee, da nicht. Ich glaube, bei Challenger ist das so. Da sind tatsächlich dann nur die 100 Besten oder so drin. Wo stehst du denn aktuell? Ich bin Silber 3, also ziemlich weit unten. Auf jeden Fall nicht vergleichbar. Wir haben letztens zufällig gegen Ocelot gespielt, oder mutmaßlich Ocelot. Das ist so ein berühmter Spieler. Der hat uns schon gut gestompt. Also da merkst du auf jeden Fall, dass die ein paar Klassen besser sind. So, und wenn ich es richtig verstanden habe, man spielt in Teams gegen ein anderes Team. Genau. Also das ist so ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel, wie es so schön heißt. Das ist so eine symmetrisch aufgebaute Karte. Wenn du dann ganz oben bist sozusagen, dann kannst du an so erstmal so nationalen Ausscheidewettbewerben teilnehmen und kommst dann irgendwann in diese... Naja, es ist so, wenn du... Es gibt also Ausscheidewettbewerbe klingt wie ein Kackwettbewerb, sorry. Genau so ist es. Ja. Nee, du hast da quasi verschiedene... Da wäre ich auf jeden Fall echt vorne mit dabei, ja, in Darmstadt. Das ist der Wahnsinn, da solltest du es auf jeden Fall machen. Es gibt verschiedene Modi. Du kannst Solo und Duo Queue spielen, also alleine oder zu zweit, und wirst dann mit so Teammates gematcht Bilder zusammen. In meinem Kopf. Entschuldigung. oder du spielst Teamranked. Mit Teamranked kannst du dich quasi direkt für die Profis, sage ich mal, Liga qualifizieren. Mhm. Und mit Solo-Queue natürlich nicht. Aber die Leute, die ganz oben in der Solo-Queue stehen, die werden halt auch, sind entweder bei Teams oder werden von denen angeworben. Mhm. So, und dann kommt man halt dann irgendwann zu diesen kontinentalen, richtig aufwendig produzierten Profi-Ligen. Das stimmt. Und die gibt's in Europa, in Asien. Es gibt China, Nordamerika. Korea, Nordamerika und Ozeanien. Es gibt, glaube ich, 5. Ich bin mir nicht sicher. Ja, und die Gewinner da gehen dann immer zur Weltmeisterschaft und da gibt es 1 Million Dollar zu gewinnen. Oder? Da gab es letztes Jahr 1 Million Dollar, glaube ich. Aber was macht man am Ende in diesem Spiel? Darauf kommen wir jetzt. Das ist eine total gute Frage, die du da stellst. Also Es spielen fünf, nur gute Fragen. 5 gegen 5. Auf einer Karte, Ziel dieser Karte, die ist symmetrisch. Oben rechts und unten links ist die Basis von den beiden Teams. Also die ist immer gleich in jedem Spiel? Die ist immer, das ist das Prinzip, das ist ein bisschen wie Fußball. Jedes Spiel folgt denselben Strukturen, aber läuft ja immer anders. Oder Schach, jede Partie ist auch immer mit 8x8, glaube ich, Feldern und hat dieselben Regeln, aber es läuft halt immer anders. Und genauso ist da auch. Man spielt immer 5 gegen 5. Das Ziel ist, diese gegnerische Zentrale zu zerstören, sage ich mal. Und dafür muss man vorher Sachen zerstören, und zwar sukzessive, so die Türme vorher. Die Türme schießen auf dich. Das sind so Verteidigungsbasen von deinen. Genau, das basiert so ein bisschen auf, ich glaube, so einem Warcraft-Mod, Warcraft 3-Mod. Und du hast, diese Karte hat so 3 Wege, die und dazwischen so ein bisschen Fläche durch so einen Wald. Ja. Und das bestimmt auch so die Position, die Spieler spielen. Also die 5 Figuren. Ist immer die gleiche Karte? Ist immer die gleiche Karte. Deswegen gesagt, Fußball ist auch wie immer ein Fußballfeld. Das ist tatsächlich immer gleich. Und die müssen quasi dann den ersten Turm, den zweiten Turm, den dritten Turm zerstören. Auf jeder Karte stehen dann auch mehrere, also auf jeder Lane, auf jedem Weg stehen verschiedene Türme. Und die welche, müssen welche Lanes gibt es denn? Es gibt ja die Top-Lane, die geht so oben, die Mid-Lane und die Bottom-Lane. Und dazwischen ist der Jungle und so ein River, der das quasi diagonal teilt. Und jeder Spieler pickt einen Champion. So, und die haben eigentlich alle unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und sind das auch so wie bei so Krempel halt, wie ja, verschiedene Rassen und Elfen und so, oder so, also, was macht man? Ist also hat man einen Charakter oder gar nicht? Oder ist das? Du spielst quasi immer einen Charakter, das stimmt schon. Ja. Aber das ist jetzt nicht, kommt nicht so richtig drauf an, ob die Elf oder nicht sind. Also die haben schon so eine Story, aber die ist eigentlich egal, es geht schon mehr um die Skills, die haben. Zum Beispiel kannst du dann halt jemanden spielen, der so super tanky ist, so unzerstörbar, und jemanden hochwirft oder so. Also diese Skills kannst du im Laufe der Spiele, des Spielverlaufs verbessern oder erlernen, oder sind die Facts? Achso, genau, ja, jedes Spiel geht von, du startest mit Level 1 und es geht bis Level 18, mehr nicht. Also wie quasi nach 90 Minuten. Aber es geht halt, bis dein Exos zerstört ist. Ja. Und danach startest du wieder bei 1. Also es bringt dir jetzt nichts, in einem Spiel besonders gut gewesen zu sein, weil beim nächsten bist du wieder bei 0. Okay. Genau, und jede Lane hat im Grunde auch eine eigene Funktion. So, also es gibt schon so eine Startaufstellung, wie jetzt beim Fußball das klassische 4-2-3-1 gespielt wird. Im Moment spielt man da eigentlich auch irgendwie mit einem AD Carry, einem Roaming Support. Im Moment gibt es viele Lanes. Ach so, ja. Was ist ein AD Carry? Okay, also ich glaube, wenn wir das jetzt ausbreiten, dauert es sau lange. Ist egal, wir haben Zeit. Okay, also du hast auf der Top-Lane eigentlich und auf der Mid-Lane im Moment hat man ganz viele so. Also auf der Midlane hat man vorher immer so Assassins gespielt, ich weiß gar nicht, macht man jetzt wahrscheinlich immer noch, deren Aufgabe ist im Grunde, den Gegner richtig schnell zu zerstören, also einen aus dem Gegnerteam schnell rauszunehmen. Also quasi so Kamikaze-Style rein und gucken den ersten. Genau, und dann schön alles zerstören. Das ist dieser AD Carry. Das ist der AP, das ist der Midlaner, in der Mitte ist so einer. Auf der Botlane ist ein AD Carry, der macht halt viel mit so normalen Attacks Schaden, wie wenn du, keine Ahnung, deine Bogenschützen bei Age of Empires irgendwie. Es ist immer ein Fernkämpfer, es gibt auch Nahkämpfer, und der macht mit seinen normalen Auto-Attacks, sagt man da, Schaden und skaliert halt viel mit Items und nicht mit Leben, nicht mit Level. Das heißt, der braucht viel Zeit, um richtig stark zu werden und macht dann auch quasi vor allem über Zeit Schaden. Das heißt, das ist eine Figur, die man beschützt im Spiel, weil der quasi umso länger er lebt, umso mehr Schaden macht er. Deswegen ist der Midlaner, der Assassin, geht eigentlich immer oder versucht immer diesen AD Carry zu töten, den gegnerischen. Ja. So, das sind schon mal diese beiden Rollen. Weil der so viel Zeit braucht, um nach hinten raus stark zu werden, hat er unten einen Support, der ihm beim Farmen hilft. Farmen, das ist, es kommen, also jeder spielt Champions, aber es kommen so kleine Creeps, heißen die. Wenn man die tötet, gibt's Geld. Und der versucht ihm das Farmen zu ermöglichen. und ihn zu beschützen und macht so Sicht auf der Karte, weil es gibt auch diesen Fog of War, wie bei allen Strategiespielen. Und top. Also Jungle spielt man viel so Bruiser, die sind so Nahkämpfer und so ein bisschen tanky und können auch ein bisschen Schaden machen, haben so ein bisschen CC, so alles so ein bisschen. Was findet man in diesem Jungle eigentlich? Weshalb geht man eigentlich in den Jungle und nicht über die drei Lanes? Naja, es sind ja fünf Spieler auf drei Lanes. Der Support farmt auch und alle farmen halt, die wollen halt alle richtig viel Geld. Der Support farmt halt auch nicht. Der hat so ein Item, das gibt ihm Geld, aber es ist nie so viel wie bei allen anderen Lanern. So, der hat halt, das hat hinten raus halt Probleme oder hat halt nicht so viel Geld. Der skaliert eher mit Level und so. Und Farm macht man halt, indem man diese Creeps tötet. Genau. Und zwar den letzten Hit auf diese. Genau, man macht immer den Last Hit. Ja. Und man bräuchte jetzt per se keinen Jungler, der könnte ja auf irgendeine Lane gehen, aber dann müsste er sich halt Gold und Erfahrung mit dem anderen Laner teilen. Deswegen geht er in den Jungle. Da sind neutrale Camps, also quasi auch so Monster, die herumstehen. Ja. Die tötest du und kriegst dann auch Gold dafür und Erfahrung. So ganz knuffige Steinmonster sind da. Genau, das sind so knuffige Steinmonster. Und was macht jetzt der Typ auf der Top-Lane? Das habe ich jetzt noch nicht gerafft. Der Top-Lane ist, ja, also früher war das immer so, dass es so ein klassischer Tank war, der halt auch so ein bisschen versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wenn die beiden Teams gegeneinander kämpfen. Und im Moment ist ganz viel so auch Leute, die vor allem mit Level skalieren, also die auch gar nicht so sehr die starken Items brauchen, aber schon die auch Schaden machen. So. Also Rumble wird viel gespielt, Lissandra, also sind so Champs, so, die so auch magischen Schaden machen, aber auch ein bisschen fürs Team Utility bringen und so. Also aber auch an, also Top ist ein bisschen variabel, aber Toplane ist auch einfach auch eine Rolle, die kann man viel machen, würde ich sagen. Ja, okay. Und das, also du sagst jetzt, dass man für irgendwie der Typ auf der Bottom irgendwie sehr viel auf Zeit arbeitet. Wie lange dauert denn so ein Spiel eigentlich? Ich würde sagen, so in der Regel zwischen 25 und 45 Minuten. Okay. Und das heißt, am Ende muss man den Gegner komplett getötet haben oder nur seinen Turm oder wie läuft das? Du musst nur diese Basis zerstören. Nur diese Basis. Aber das ist halt schwer, wenn Leute davor stehen und versuchen, die zu verteidigen. Also insofern kann man das eigentlich effektiv nur machen, wenn man auch zumindest einen der Gegner getötet hat, oder sagen wir mal zwei. Kommt drauf an, wen halt. Ja, okay. Und das spielen Leute? Aber das mit dem Top, Bottom und Midlane und so, wer da hingeht und was das für, das sind alles schon taktische Erwägungen, die sozusagen sich erst entwickelt haben, erst später mit dem Spiel aufgekommen sind, ne? Genau, ja. Ja. Das heißt, ich meine, das ist so ein bisschen wie der AD Carry ist halt vielleicht einfach so der Zehner, so. Also das sind ja Positionen, die Funktionen im Spiel simulieren. Was macht denn den Reiz aus in einem Satz? Ich finde, der Reiz ist wie bei jedem guten Spiel. Es ist relativ leicht zu lernen, aber richtig schwer zu meistern. Und es wird halt immer, und während beim Fußball ändern sich ja auch Regeln nicht so schnell oder nicht so oft, sieht man ja auch beim Torkamera und sowas. Und da ist halt alles immer in einem Fluss. Was für manchen Spieler sehr entgegenkommt, dass sich Regeln nicht so schnell ändern in dem Spiel. Ja. Na, da ändert sich halt viel. Da ändert sich dann, es gibt halt so viele Champs und es kommen neue dazu und es gibt halt immer Patches und es ändert sich halt ständig irgendwas. Und das heißt, man findet immer irgendwas, was gerade richtig gut ist. Sowas Flavor of the Month-mäßiges. Und dazu ist es halt auch noch, also ich würde sagen, es ist relativ leicht zu lernen. Klar, man braucht diese 30 Level, braucht man auf jeden Fall. Aber dann ist es auch ein sehr interessantes Spiel. Wie lange braucht man denn für diese 30 Level? Also ich hab relativ lange gebraucht, weil ich nicht so oft gezockt habe. Mein alter Mitbewohner hatte so eine angefixte Phase, wo er auch nichts zu tun hat. Ich glaube, der hat 2 Wochen gebraucht. Also, aber der hat auch echt nichts anderes gemacht in der Zeit. Das ist, ja. Und dann stehen halt auf diesen Lanes überall, hattest du das schon mit den Türmen und so erzählt? Alles? Ja, da stehen dann noch so Türme. Ja, genau, aber du warst ja mit deinem Fußballticker beschäftigt. Ja, nee, aber dann gibt's aber noch im Jungle noch auch noch so Sonder-Items. Einen Drachen zum Beispiel. Mhm, also die sind nicht gespiegelt, die gibt's nicht auf jeder Seite. Es gibt noch einen Dragon und einen Baron. Der Dragon gibt so Buffs, der macht dich stärker, wenn du ihn tötest. Und aber dauerhaft das ganze Spiel und das stackt auch, es wird immer besser. Und der Baron, der gibt so einen kurzfristigen Buff und der ist aber quasi an sich stärker. Aber den gibt's auch, also der ist halt. Der Baron limitiert. Ist quasi so ein großer Drache, der ist ein bisschen gefährlicher. Ja. Und so. Und dann gibt's halt kurz vor der Basis noch so Sondertürme. Inhibitoren meinst du? Genau. Naja, also vor der Basis, die hat dann auch noch so wenige Zugänge. Und da gibt's dann 3 Türme auch auf jeder Lane. und dahinter stehen Inhibitoren. Wenn man die tötet, dann spawnen stärkere Creeps. Dann kommen stärkere Creeps. Das heißt, also für diese die Gegner wird es schwieriger, die Basis Creeps zu verteidigen. Diese Creeps sind auch keine neutralen Objekte, sondern jedes Team hat sozusagen eigene und die kommen immer automatisch, werden die ausgesandt und dann laufen immer so in Fünfergruppen. Das sind quasi die Fans. Fußvolk. Ja. Ja. Die laufen halt auf allen Richtungen lang. Ja. Und wenn du halt so einen Inhibitor getötet hast, dann kommen halt stärkere von denen. Und dann wird es natürlich noch schwieriger, das zu verteidigen. Das heißt aber nicht, dass du dann das Spiel verloren hast. Nee. Und zwar sowas von gar nicht. Also jetzt war es beim letzten Mal, Freitag, als wir da waren, nicht so krass, aber als wir das erste Mal da waren, haben wir auf jeden Fall auch zwei Matches gesehen, die deutlich über eine Stunde gedauert haben. Ja, das stimmt. Dafür haben wir jetzt am Freitag zwei richtig krasse Rasuren miterlebt. Ja, dieses Mal waren die Matchups waren schon eigentlich so nur so Bayern-Paderborn-mäßig. Und das war wie das eine hat knapp über 30 gedauert oder so, 32 Minuten. Da haben wir schon gedacht, das war jetzt aber fürchterlich schnell. Und dann waren nur so 25. Genau, genau 24 Minuten hat es gedauert. Krass. Und da wurde tatsächlich ein Gegner wirklich platt gemacht. Ja. Zerstört, ohne Ende. Hat er einen strategischen Fehler gemacht? Nee, das ist. Oder einfach, hatten einfach nur Pech? Nee, das sind einfach, waren einfach viel bessere Teams. Und die haben es auch viel besser. Die haben jetzt auch keine Fehler gemacht. Das ist ja immer auch irgendwie der Unterschied bei quasi zwischen Profis und Amateuren. Profis machen einfach weniger Fehler. Und wenn die das alles souverän runterspielen, dann läuft das, glaube ich. So, der Renk spielt das jetzt auch. Ich habe das Tutorial gespielt und ein richtiges Spiel gemacht gegen Menschen. Gegen Bots. Mit Menschen gegen Bots. So. Ja. Ist ganz lustig. Glaube ich. Aber kostet halt immer einfach echt eine Stunde Zeit davon, so ein Kackspiel zu spielen. Ist echt viel. Ja. Beim Fußballmanager reicht nochmal 5 Minuten, um die Aufstellung festzulegen. Ich bin ja eher so ein, wenn ich spiele, dann auch so eher 5 Minuten alle paar Monate. Ja, da bietet sich das nicht unbedingt an. Aber da gibt es auch kaum Spieler, die prästiniert sind für 5 Minuten alle paar Monate. Doch, Left 4 Dead. Ja. Ich spiele es am Ende in 20 Minuten, ja, aber es ist so ein Teil einer Kampagne, kann ich ja schon mal gerne mal spielen. Und hier, wie hieß denn das noch? Das eine Spiel, das ich mir jetzt auch gekauft habe. Wie hieß denn? Papers, Please. Ja, Papers, Please ist super. Das haben wir, glaube ich, schon mal im Anycast vorgestellt. Anycast, ja, ich glaube. Da kommt in uns der Bürokrat dann auf. Ja, das ist auch sehr schön. Ja. Ist mir auch egal, ob da irgendwie eine Frau ankommt und rumheult, dass sie, wenn man den Typen reinlässt, dass sie dann irgendwie umgebracht wird oder so. Scheißegal. Egal. Der Pass ist richtig. Wenn der Pass richtig ist, dann muss der ins Land. Ja. Das sind die Regeln, ja. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Genau. Ich wende sie an. Vor allem, was man, ich weiß nicht, ob das, in diesem Spiel geht es ja auch so, eigentlich hast du die Regeln nicht gemacht, aber du bist auch gezwungen, in diesem System mitzuarbeiten, weil du musst halt Wärme und Medikamente für deine Familie spielen. Genau. Das ist halt am wenig das Zynische an dem Spiel. Aber das Gute ist, wenn du sehr wenig Geld verdienst, die alle krank werden, wenn die sterben, dann bleibt wieder mehr Geld für dich übrig. Das stimmt auch. Ist gar nicht schlecht. Naja. Wenn man diese Phase erreicht, ist man der Oberbeamte in Axtonien. Axtonien? Irgendwas. Ich weiß es nicht. Mehr so ein Kunstspiel eigentlich. Ja. Aber sehr schön gemacht. Ja. So. Was gibt's denn noch zu dem Spiel zu sagen, was ist zu dem Spiel, was noch nicht gesagt wurde bisher? Ich finde es halt, das ist echt relativ kompliziert am Anfang. Weil man auch so verschiedene Items und so kaufen muss und das dann auch immer. Das hat so eine. Das wäre leicht zu lernen? Nee, ich sage ja, das ist bei jedem Spiel, das ist so, dass es quasi leicht zu lernen und schwer zu meistern ist. Ich finde, leicht zu lernen ist schon, das ist eigentlich wie Age of Empires, nur jeder spielt nur eine Figur auf fünf Wegen. Vor allem, wenn man Big Mamas Cheat nutzt. Ja, dann, was war Big Mama? War das das Auto mit der Kanone, oder? Nee, Big Mama war, glaube ich, Gold und das mit dem Auto war, glaube ich, Big Daddy. Ach, kann sein. Aber ich bin mir unsicher. Das waren noch Zeiten. Ich finde quasi, wenn du dann das. Es reicht ja schon, wenn du erstmal verstehst, dass du diese Minions farmst und die gegnerische Base erstellen musst. Das Spielprinzip ist ja leicht zu lernen, aber alles, was darüber hinausgeht, da kommt man dann von 100 in 1000. Ich hatte dem Renke mal so ein Video aufgenommen dafür und ich habe dann immer gemerkt, wie selbstverständlich ich solche Wörter benutze, wie, ach, dann musst du die Creeps farmen und dann dies und das und da habe ich immer gemerkt, ach krass, das versteht ja kein Mensch. Creeps farmen, das ist auch so Drogenslang, ja, oder? Guck mal, die CS von dem sind ja total schlecht und so. Also, was ist denn CS? Das ist dieser Creep Score. Das wird oben rechts angezeigt, wie viele du tatsächlich getötet hast mit dem letzten Schuss. Also, es ist, also das Das ist auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, eine eigene Welt. So. Es gibt so viele Hardcore-Nerds. Ja, das ist ja sicher nicht neu hier im Podcast, dass hier Nerds sind. Ich sehe ja noch zumindest noch zwei andere. Aber. Ja, also ich will. Ja, nö. Was mit Star Trek? Oder dem einstündigen Vortrag über Wrestling? Der war sehr kurz. Ja, also ich sag mal, Nerdtum kann ja auf verschiedenen Bereichen existieren. Nee, das ist krass. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so das populärste Spiel, was es gibt. Und deswegen ist da diese Community ist halt auch riesig. So, also wenn du bei Twitch mal guckst, wie viele Leute da streamen, wie viele Zuschauer die haben, was die so an Donations kriegen, ist echt krass. Und planst du jetzt deine Juristenkarriere an den Nagel zu hängen und Profispieler zu werden? Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Dafür bin ich auch schon zu alt. Wenn ich höre, dass die da teilweise mit 23 retiren und so. Also das schaffst du einfach körperlich nicht mehr. Ja, ja, ja. Und dann sitzen die immer, und das ist auch, die sind sowieso auch die ganzen Kommentatoren, die sind alle saujung, die sind noch, sind die, das ist, glaube ich, noch keiner über 30, oder? Der Quickshot vielleicht, weiß ich nicht. Oder der Fischio vielleicht, der sieht auch ein bisschen älter. Der Fischio weiß ich nicht, ich glaube, der ist nicht so alt. Nee? Nee. Der wirkt aber so. Da muss man von Kindesbeinen an trainieren. Weiß ich nicht, die sind auf jeden Fall alle schon relativ lang dabei oder relativ gut auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Ja, wir sind auch, als wir dann Bier holen gegangen sind, haben auch... Da wird Bier verkauft? Ja, ja. Oh. Ja, ja. Gegen Ausweis natürlich und sehr teuer, 3 Euro für so eine kleine Pissflasche. Aber da haben auch 2, 3 Spieler haben Papa gesagt und er hat gesagt, nee, sorry. Also, die sind schon jung. Ja. Das wollte ich damit sagen. Ja. Nee, generell. Testet's mal aus. Da mal hinzugehen ist auch gut. Damit lernt man doch das Spiel ganz gut. Also, das. Finde ich aber sowas von total. Vor allem diesmal ist mir jetzt Freitag schon aufgefallen, dass ich halt so bei Sachen, die sich abgezeichnet haben, strategische Fehler von Spielern herauslesen konnte. Und wusste, das war jetzt die falsche Entscheidung. So, du kannst dich ja noch an das Kind hinter uns erinnern, das dann immer hier seine Lieblingsmannschaft da angefeuert hat. Und der hat irgendwie so in 2 Aktionen ganz laut gerufen, geh, töte ihn, töte ihn. Und beides Mal wäre es total die falsche Entscheidung gewesen, zu dem Spieler zu rennen und versuchen, ihn zu töten. Das hätte er schaffen können. Aber er wäre halt auch auf jeden Fall am Arsch gewesen. Also einmal war es so, dann hätten sie in dem Fall den Baron verloren. Ah, okay. Sein Team. Das ist also wie bei uns in Sektor 3, wenn hinter uns der bierbäuchige Mann reinruft und dann seine Fußballmeinung kundtut. Oder seine genau. Ja. Genau, es ist eigentlich total wie Fußball. Es gibt auch da irgendwelche Leute, die es besser können als die Profis. Ja. Da ist auch jeder Bundestrainer. Nee, ich fand, das kann man ganz gut durchsehen, sehen, auch lernen und verstehen. Ja, okay. Also ist jetzt der Auftrag an die gemeine Hörerschaft, Hörerinnenschaft. Ja, solange das in Berlin ist und man in Berlin lebt, kann man da mal hingehen, weil es kostet irgendwie 10 € plus unverschämt hohe Gebühren, die über 10% betragen des Kartenpreises. Und man muss nach Adlershof. Das gut, auch, aber das ist auch ja eine Zumutung. Aber, na gut. Das kriegt man wohl noch hin. Nee, das kann man sich merken. Ist auf jeden Fall auch eine kleine Freakshow, kann man schon sagen. So was da an Leuten rumläuft, das ist schon, geht auf keine Kuhhaut. Und es gibt auch einen sehr, sehr unseriösen Merchandising-Stand. Da stehen nämlich einfach keine Preise, die musst du erfragen. Ah. Das ist ja Verstoß gegen. Das ist Ordnungsamt wüsste. Ja, das ist ein Verstoß, oder? Brauchst du also auf dem Markt brauchst du auf jeden Fall für Essen, aber ob du es da brauchst, weiß ich nicht. Ja, mal schauen. Bei so Schmuckläden steht auch voll auf kein Preis. Das ist so ein niederes Recht, damit setze ich mich gerne auseinander. Niederes Recht? Finde ich gut, dass es da Kategorien gibt mit so niederem Recht. Bei dir nicht? Nee. Okay, alles klar. Ja, denn? Das war's. Lied auf Welt. Cornelis? Mhm. Schon runtergeladen? Nee, nicht Spieler. Hm. Ich bin nicht Spieler. Sorry, ich bin nicht Spieler. Ja, tut mir leid. Du Passivspieler. Ist auch nicht gesund. Apropos Spieler, ich habe heute Leute heute geguckt. Darauf bist du jetzt noch stolz, oder was? Nee, ich werte das gar nicht. Das ist, ja. Das war einfach so heute. Das lief zufällig, du bist draufgefallen aus. Genau. Und da wurde berichtet, dass heute der Prozess begonnen hat gegen einen Mann, der in. Das ist auch das beste Gerichtsreporter bei so Boulevardsendungen. Ja, total geil. Das mache ich später. Ja, stimmt, das ist ein Job für dich, oder? Laienjuristen. Ja, Mann, der war in der hier, wie heißt da unten bei euch noch diese Dings da, wo man hingeht zum Zocken? Nee, das ist jetzt nicht bei uns. Keller? Doch, doch. Ja, sowas bei euch. So eine Spielhalle, hier, Spielbank. In Wiesbaden, Frankfurt. Bad Homburg. Wiesbaden war es. Genau. Er hat in Wiesbaden irgendwie eine halbe Million gewonnen oder so. Geil. An einem Abend, ja, genau. Ist dann nach Frankfurt gefahren, um zu feiern. Hat da irgendwie... Ach, der Geisterfahrer. Genau. Ah, Koks, ja. Koks und Alkohol und ist dann irgendwie nochmal... ich glaube, er kommt aus Bad Homburg, sowas, ist irgendwie nach Wiesbaden gefahren, hat dann die Kohle gewonnen, ist dann irgendwie nach Frankfurt zum Feiern, meinte dann nicht genug gefeiert zu haben. Und wo fährt man dann hin, wenn man in Frankfurt fertig ist mit Feiern? Nach Kaiserslautern, richtig. Was? Und, ja, und ist dann irgendwie wieder zurück, nochmal nach Bad Homburg und wollte dann irgendwie, ich weiß nicht so genau, den Rest auf jeden Fall unterwegs ist er auf der Auto, hat er auf der Auto, 40 Stunden nicht gepennt, sehr viel Koks und Alkohol im Körper und ist dann, meinte auf der Autobahn wenden zu müssen. Ja, ist dann irgendwie in die falsche Richtung gefahren und dann hat dann irgendwie einen umgebracht, ja. Und mehrere Leute schwer verletzt. Krass. Was wolltest du jetzt uns damit sagen? Außer das ZDF-Programm nachzuerzählen? Nee, das war ein Spieler, das wollte ich damit sagen. Ach so. Ja. Okay. Unter dem Gesichtspunkt freut mich, dass du nicht Spieler bist. Mal gewinnt man, mal verliert man, ja. Es gleicht sich ja immer aus im Leben. Apropos gewinnen. Die goldene Moderationsbrücke. Wir kommen zum Eurovision Song Contest, der demnächst in Wien ist, am 23. Mai, wo ich hinfliege. Ich freue mich schon total drauf, wo ich exorbitant Geld, viel Geld ausgeben werde für, oder schon ausgegeben habe. Und du bringst Kaffee mit. Und ich bringe Kaffee mit. Ich weiß aber noch nicht, welchen. Du musst sagen, nee, du musst kannst du auch Manna mitbringen? Das kann ich auch machen. Das gibt's ja auch in Deutschland. Was für ein Unsinn. Aber nicht alles. Also schreib mir Bestellungen auf. Ich habe ja... Nein, ich will, dass du für mich irgendwo hingehst und sagst, hier, gib mir mal geilen Kaffee. Aber warum ist das Kind? Die können mich doch verarschen. Ich kann das ja nicht probieren. Ich will das doch nicht probieren. Das Problem, du schickst halt einen Nicht-Kaffeetrinker, der in seinem Leben noch nie Kaffee getrunken hat. Du hast im Leben noch nie Kaffee getrunken. Ja, aber ich habe jetzt ein bisschen Problem damit, wenn ich dir jetzt sage, kauf mir das und das, ja. Und dann kaufst du mir das, dann weiß ich ja, was ich bekomme. Ich möchte also so ein bisschen Nervenkitzel dabei sein, weißt du? Ich will dir so eine Wildcard, ich will dir so irgendwie 15 Euro in die Hand drücken und sagen, hol mir einfach irgendwas. Guten Kaffee, das weiß ich sogar. Ja, natürlich, halt kein 5-Kilo-Sack, aber so 250 Gramm oder so würde mir schon reichen. Ja, in der Kaffeestadt schlechthin. Wien. Bitte dich. Da überforderst du mich mit. Aber der Song Contest in Wien und da fahre ich hin. Und jetzt war natürlich, bevor es da losgeht, muss man natürlich noch den deutschen Kandidatin oder Kandidaten festlegen. Gab es jetzt einen Vorentscheid in Hannover, wo ich dann bei der besagten After-Show-Party in einem Establishment Blue All-Star-Charakters verweilte. Man denke sich die passende Musik jetzt. Der Vorentscheid war. Du Oysterbar kennst du aber, ne? Nee. Oh. Hast du Police Academy nicht gesehen? Oh. Oh. Ich hab den gleich mal gesehen mit 8 Jahren. Oh. Ich gebe dir gleich meine DVD-Box mit. Ich habe alle 7 Teile. Oh, das ist ja wirklich wahnsinnig gut. Und ich empfehle dir mit dem 7. Anzufahren Mission in Moskau. Am besten schmeißt du den direkt weg. Den will er gar nicht wieder haben. Ich fand den okay. Aber unfassbar schlecht. Das Spiel. Ja. So, weiter im Text. Genau, und da fand sowas wie ein Eklat statt, weil der Gewinner, der Andreas Kümmert, hat abgelehnt, da nach Wien zu fahren. Warum hat er dann da mitgemacht? Na, er wollte. Der ist spontan abgelehnt, ne? Der hat so spontan quasi abgelehnt. Der Typ hatte zu dem Zeitpunkt 40 Grad Fieber, hat noch nie geprobt, also hat bei dieser Veranstaltung nicht proben können, weil er irgendwie krank war und hat sich dann irgendwie auf diesem Finale rausgequält, hat einen sehr guten Auftritt abgelegt. Die Songs sind auch gut. Hat dann mit 80% das Voting gewonnen und hat sich dann entschieden, das ist nichts für mich hier alles. Was ich sehr nachvollziehen kann, das ist sehr viel jetzt, was jetzt beginnt für die Gewinnerin oder für den Gewinner, ist halt einfach eine Menge Promotouren, Arbeit. Das ist jetzt die stressigsten Wochen und wenn du Pech hast, wirst du mit Platz 19 abgestraft. Das kann für jemanden sein, der sowas wie eine Karriere hat, wie dieser Typ, nicht vorteilhaft sein. Hat er eine Karriere? Ja, der ist bekannt einigermaßen. Wie heißt er? Andreas Kümmert. Nie gehört. Ist ein Songwriter, ist auch egal. Also ist vielleicht das deine ist Musik. Struwwel, das ist ein struwweliger ja. Dude, der irgendwie bei The Voice gewonnen hat. Genau. Also er hat sowas wie Bekanntheit. Das hat die Gewinnerin Ann-Sophie nicht, die ist Newcomerin, wie es so schön heißt. Die ist dann quasi für ihn eingesprungen, oder? Genau, sie war die Zweitplatzierte mit 20%. Oh, das ist ja auch scheiße, und die wurde Standing von, anzureisen. Ja, deswegen sind die Rufe jetzt aktuell so ein bisschen, da müssen wir einen neuen Vorentscheid. Die Deutschen sind halt so, die wollen halt direkt einen neuen Vorentscheid und so krempeln halt. Nee, aber der hat gewonnen? Ja. Ja. Krass. Und der hat einen super Auftritt, aber für ihn sagt er, das ist nichts für mich hier. Ich glaube, Ann-Sophie macht das besser. Womit er vermutlich recht hat. Ann-Sophie hat mit ihrem Song Black Smoke, der eigentlich sehr nett ist, das ist so ein klassischer Eurovision Song Contest Song, so halt so souliger, so schön kräftig, so, damit kann man abgehen, aber das ist halt kein Platz 1. Der Andreas Kümmert hätte vielleicht einen Platz 1 sich holen können, aber der meinte für sich, er passt da nicht rein, was nachvollziehbar ist, und Ann-Sophie ist halt passt so. Passt er auch krass. Nicht. Ja, ist so. Und Ann-Sophie fährt jetzt dahin. Und das wollte ich jetzt eigentlich nur erzählen. Und das war jetzt der Vorentscheid. Ich habe das nicht gesehen, übrigens. Nee? Bisschen nee. Überraschend, ich auch nicht. Kann man sich alles ich hab's auch noch gelesen, aber ich alles noch anschauen. Was war denn Samstag, Mensch? Das war Donnerstag. Sag ich doch, Donnerstag. Donnerstag, da war doch was. Da war Schöne Ecken 100. Genau. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Ich hab's erst in da wurde Geschichte. Auch nicht gesungen. Wurde? Nee, wir haben nicht gesungen. Nein. Nee. Ich habe auf jeden Fall, habe ich das nicht angeschaut. Ich glaube, ich habe LCS geschaut. Ich habe das das Lied auch bis jetzt noch nicht gehört. Nee, was soll ich das machen? Ist gut. Wollen wir das mal einspielen? Nee. Ist doch Werbung. Nein, aber ich will mit dem Finanzamt wenig Stress haben, mit der GEMA noch weniger. Ja, komm. Ja. Das ist ein bisschen Waldorf Frommer, ich bitte dich. Ja, die werden schon. Das genau, und sie fällt es. Und das wird lustig. Vor allem wird es lustig, weil es dieses Jahr der 60. Eurovision Song Contest aller der Chansons ist. Das Publikum altert mit. Noch gar nicht. Ich bin relativ jung. Ah, na gut. Du weißt doch, Schwule werden nie älter als 29. Conchita Wurst hat übrigens schon bekundet, dass sie ja sehr gut nachvollziehen kann, dass der Andrea Kümmert da keinen Bock drauf hat. Ja. Es ist quasi geadelt. Weil 60 Jahre was Besonderes ist und wer das Land Australien eine besondere Beziehung mit dem Song Contest hat, seit vielen Jahren überträgt dort SBS das in den Morgenstunden und nochmal abends als Real Life das Ganze, und da ist so eine kleine Fangemeinde entstanden, und jetzt quasi als Belohnung für ihre Treue dürfen sie es ja mitmachen, haben eine Wildcard fürs Finale bekommen. Das heißt, normalerweise sind ja 6 Länder immer gesetzt, das ist Deutschland, Frankreich, England, Italien und Frankreich und noch ein 6. Land, was mir jetzt nicht einfällt oder ich schon erzählt habe. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber das gute Europa. Das gute Europa, ja. Das ist gesetzt. Gut. Und Australien darf jetzt direkt auch ins Finale starten, damit sie einfach im Halbfinale niemanden den Platz wegnehmen. Und die dürfen jetzt mit anstarten. Und die haben Guy Sebastian geschickt. Guy Sebastian sagt in Deutschland oder in Europa nichts, ist aber dort. Ist der von SpongeBob, ne? Dieser Stern. So nie geschaut, aber ist der Stern nicht Patrick? Ja, heißt er. Du hast SpongeBob nie geschaut? Nee. Alter, was hat er? Du hast echt was verpasst. Meine Güte. Vor allem ist SpongeBob älter als ich. Und. Aber habe ich das richtig verstanden, dass Australien beim Eurovision Song Contest mitmacht? Ja. Beim Eurovision Song Contest. Dann erkläre ich dir jetzt für den Dummen. Und zwar, der Eurovision Song Contest wird ausveranstaltet. Das war ein Diss, und der war ziemlich. Ja, aber wirklich no fucks given. Der Eurovision Song Contest wird von der EBU, von der European Broadcasting Union, veranstaltet, deren Mitglieder auch aus Ländern bestehen, die nicht zur Europäischen Union gehören, sondern auch nicht zur Kontinentaleuropa gehören. Hm. Darunter zählt auch Israel oder Marokko, also vor allem so das Westafrika so ein bisschen dazu, und ganz viel noch so nach dem Ural, so das ist auch so eine Menge dabei. Mhm. Deswegen darf auch Israel teilnehmen, und das ist die haben auch schon mal gewonnen, deswegen war der Song Contest auch schon mal in Israel. Oh ja, das ist aber ein ganz fürchterliches Lied, ne? Ja, aber die spielen doch auch mit bei der Europa League. So. Die Eurovision Song Contest. Ja, aber das hat ja politische Gründe, die man genau, aber ich meine, Das kann ich noch irgendwie akzeptieren, das dazu zu zählen, so, aber. Nee, aber die. Australien, was ist denn da los? Genau, Australien hat aber eine Laura Alphen eingeladen, einmalig teilzunehmen. Ach so. Mit Guy Sebastian. Guy Sebastian, wie gesagt, ist in Australien bekannt, weil der hat da bei dem australischen Idol gewonnen, ist länger bekannt. Und macht Der Typ. Popmusik halt. Der hat auch schon, der ist auch für Deutschland vielleicht ganz gar nicht uninteressant, ja. Er hat auch schon 24 ARIA Awards gewonnen. Er hat 24 Nominierungen, ARIA. Also 24 Mal zu einem ARIA Award. Doch nicht ARIA. Doch. ARIA Award. Doch, klar. Oh. Yeah. Ach. Doch. Ja. Das ist wirklich krass. ARIA Award. Ja. Ist so. ARIA Award am seidenen Band. Ja, oder so hab ich doch gesagt. ARIA Award. Ja. Und, genau. Australian Recording Industry Association, ARIA. Ja. ARIA. ARIA. Genau, und die dürfen jetzt teilnehmen. Ich verstehe gar nicht, was das Problem ist hier. Ja. Und was ist für eigentlich so den spannenden Fall, Dennis, wenn Australien gewinnt? Ja, das wollte ich gerade fragen, aber dann hast du jetzt ist schon gefragt. Wenn Australien gewinnt, dann gibt es einfach, dann darf Australien ein zweites Mal teilnehmen. Nein! Ja! Wer hätte das gedacht? Aber es findet nicht in Australien statt, sondern in einer europäischen Stadt. Die dürfen dann gemeinsam SBS und dem jeweiligen Land, das sie sich aussuchen, das gemeinsam veranstalten. Das heißt, wenn man, das heißt, Australien könnte England die Chance geben, wieder in 300 Jahren Eurovision Song Contest Geschichte mal wieder einen Song Contest auszuführen. Oder Weißrussland kauft sich Australien. Ich wäre für Österreich, weil ich als Kind ständig dachte, dass Austria Australien ist. Kann man das nicht? Das ist ja, du weißt schon, dass der jetzt dieses Jahr in Austria stattfindet, in Österreich? Ja. Das ist ja im Mai, ne? Ja. Ja. Da ist ja schon, ja, Ende Mai ist auch schon recht warm. Dann eben nochmal da. Was mal geil wäre, wenn also Australien gewinnt, den könnte ich durchaus was abgewinnen. Dann kann man das ja auch mal so als Open Air veranstalten. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Location in Deutschland, die man benutzen könnte für und so eine Open-Air-Veranstaltung machen, wo halt auch echt viele Leute kommen können, so mit Familienausflug, so, ja, so mit die Kinder schöne Zöpfe flechten, ja, und so einen Korb mitnehmen und alle ziehen sich ihre schönen Ausgehanzüge an und dann, weiß ich, Nürnberg oder so, mal Bayern ist auch nicht schlecht, ja, Franken. Vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Gelände, was man da nutzen könnte. Fuck off. Ernsthaft. Und genau, Australien darf teilnehmen. Das wird lustig alles. Und zuletzt möchte ich noch ein. Ich marschiere die auch gleich ein. Ja, dann können wir auch gleich die ARIA Awards damit verleihen. Und als letzten Link-Tipp zum Eurovision Song Contest gibt es noch das Intro von einem finnischen Vorentscheid, der deutsch ist. Also das Intro, also der Zähler spricht auf Deutsch, einem lustigen Google Translate Deutsch. Und da wird so ein bisschen durch mit allen Klischees aus Österreich mal in 5 Minuten erklärt, was Österreich denn so besonders ist. Was ganz lustig ist. Kann man sich anschauen. Ist alles verlinkt. In den Shownotes. Nicht wahr? Ja. Ich schaue das ja auch immer gerne. Das ist ja auch bekannt. Echt? Ja, wir gucken das. Wir haben das letzten Jahr zusammen geguckt. Ja, das ist krass, weil ich war total überrascht, als du letztes Mal davon erzählt hast, dass du da hinfährst. Ja, das würde ich jetzt auch nicht machen. Also da irgendwie, also wenn das ich würde es auch nicht gucken. Nur das habe ich aber schon als Kind immer geguckt. Das ist ganz witzig eigentlich. Das ist ganz witzig. Vor allen Dingen, ist es in den letzten Jahren war es halt auch immer so, dass die Franzosen eigentlich immer echt einen richtig geilen Song hatten. Aber immer am Blues. Immer richtig verkackt. Das hat einfach keiner gewählt. Das ist mal halt noch übel für. Und das ist halt auch echt eine gute Kriege, die sie angefangen echt haben. Eine gute Freakshow. Ja. Ich erinnere immer noch an den rumänischen Frauen auf der Bühne. Dracula. Ja, genau. Rumänischer Gay Dracula, der war echt hardcore, der Typ. Ja. Oder halt polnische Frauen, die Butter stampfen. Hab ich ganz verdrängt. Oh ja. Mit tiefem Ausschnitt. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Da sollte ich auf jeden Fall mal einschalten. Ja. Ja. Und die russischen Omas. Ja. Die waren auch super. Die waren super. Das sind halt so 80-Jährige für Russland angetreten. Genau. Babuschkas. Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesehen oder so. Du verpasst so viel, du Kulturbanause. Ja, das ist richtig. Eurovision Song Contest, ich glaube, das ist wirklich total verlust. Das ist europäische Integration, indem wir uns gegenseitig niedervoten. Genau. Das ist der zweite Weltkrieg nur fortgesetzt. Und jeder gegen jeden. Ja. Also, ja. Da fahre ich jetzt hin, das wird lustig. So ist gut. Dazu. Ausführliche Berichte möchten wir. Ja. Vielleicht machen wir so ein Telco aus Österreich. Aus dem. Wie nannten sie es damals? GAU Österreich? GAU Österreich oder Reichsgebiet oder Reichsgebiet? Weiß ich nicht. Warst du noch nicht dabei? Nee, ich hab geschlafen. Kommt ja auch aus Polen eigentlich. Ja. Oh. Also mehr so Ostdeutschland. Ja. Ostpreußen. Wollen wir fürs nächste Thema reden? Ja, wir können es mal erwähnen. Ja. Die Grünen bringen jetzt ein Cannabis-Kontrollgesetz in den Deutschen Bundestag. Ja. Das, ganz schlimmerweise, schon ich auf Twitter gemerkt habe, ein Amazon Prime Hasch-Abo verbietet. Lieferdienste sind ausgeschlossen. Es darf nur stationärer Handel stattfinden. Was ich sehr beschissen finde, weil ich gerne auf pizza.de neben einer Pizza über Lombok. Lombok. Ach, jetzt habe ich den Zips ver... Entschuldigung. Da habe ich schnell genug gestaltet. Das ist egal. Gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge zu einem Handfeld übrigens. Zwilling. Habt ihr auch geraucht? Nee. Nee, das so sind unsere Erfahrungen. Sind das ja alles männlich oder weibliche? Ich vergesse das immer. Die männlichen sind okay, die weiblichen sind... Das kommt drauf an. Was sagt ja, der, auch, der Test auch, dazu? Auch scheißegal am Ende. Aber die Sorten, die du zum Dings anbauen musst, die dürfen alle nicht, da darf nicht so viel Knallzeug drin sein. Ja. Und du musst die auf jeden Fall vor der Blüte ernten. Ach stimmt, die Blüte war die Nummer, wo das, ja. Genau, was halt, das wäre halt sogar egal, weil das ist ja nicht Drehhanf, der da benutzt wird. Aber okay. Muss trotzdem vor der Blüte geerntet werden, was ein bisschen dumm ist, weil du dadurch eigentlich wieder Nachteile hast, weil, also du darfst die Blüte nicht ganz abwarten, weil sonst, weil wenn die Blüte sozusagen, da wird denn da die Energie reingesteckt und dann geht das aus der Faser raus, aber es gibt so ein, am besten ist die Faserstruktur, wenn das halt so ein bisschen blüht. So, und da schneidet man sich Qualität mit ab, aber das ist halt, das ist ja alles Teufels. Genau, und die haben dieses Cannabis-Kontrollgesetz jetzt vorgestellt, dass es mehreren Gesetzen besteht. Das ist ein Gesetzespaket und vor allem einmal das Cannabis-Kontrollgesetz, wo es einfach regelt, ja, stationärer Handel und Fuhren, wie, was sind die Genehmigungen und die Handhabe und wie die Läden auszusehen haben. Schon ein bisschen bürokratisch alles, aber in Ordnung. Dazu kommt noch ein Cannabis-Steuergesetz, wo dann ich hätte mich überlegt, macht man das eigentlich nach THC-Gehalt oder die besteuern das sich nach Gramm oder nach Kilogramm am Ende. Wir reden dann, 100 Gramm oder 10 Gramm, ich habe es nicht mehr vergessen, aber es sind dann so Steuersätze von, also am Ende sagen die Grünen, wollen sie halt bei irgendwie bei 10 Euro rauskommen mit Steuern. Also die sollen 5 bis 6 Euro Steuern pro Gramm drauf sein. Genau. Weil du nämlich, du musst dafür sorgen, dass du, wenn du sowas machst, dass du leicht über Marktpreis bist und auf keinen Fall drunter, also auf dem Schwarzmarktpreis, weil sonst decken sich halt die Dealer sozusagen legal ein und verticken das dann zum Schwarzmarktpreis weiter und dann hast du natürlich die Kontrollmöglichkeiten, die du bei der Legalisierung dann auf einmal hast, die würdest du da selber mit unterminieren, deshalb müssen die über Marktpreis. Zum Kontrollgesetz, das regelt auch so ein bisschen, wie viel du besitzen darfst. Genau. Die Regeln dann, die Sache ist dann von, ich habe den Grammzahl jetzt vergessen, ist auch egal. Da steht auch drin, dass du zwei Pflanzen zur Eigennutzung, alles ganz lustig. Und noch die Anpassung des Betäubungsmittelgesetzes, da wird dann rausgestrichen und ein paar andere Verkehrsdelikte. Da wird nochmal das Strafgesetzbuch ergänzt, dass quasi dann das Fahren unter Cannabis-Einfluss strengstens untersagt ist. Aber es wird, was da sozusagen mitgeschehen soll, es soll ein Grenzwert festgelegt werden für THC im Blut beim Autofahren, wo jetzt neulich noch das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, dass ein Nanogramm pro Liter schon reicht, ausreichend dafür ist, dass man dir die Fahrerlaubnis entzieht. Das ist ja krass. Ja. Das ist schon ein bisschen bitter, ne? Sehr hart. Ja. Dann sicher, da sind die Auswirkungen deutlich spürbar. Ja, garantiert. Nee, lehnt sich so an die Sachen an, die man jetzt so in den USA, so in Colorado und so gemacht hat. Also nicht Verkauf in Apotheken, wie es mal Schleswig-Holstein geplant hat in den 90er Jahren. Und explizite Läden, die sind auch wirklich nur, dürfen auch nur Cannabis verkaufen. Ja. So quasi so eine Art wie diese Alkoholshops in Skandinavien. Ja. So ungefähr. Die sollen halt auch Alterskontrollen, Zugänge haben, es soll alles geregelt sein, weil unter 18-Jährige darf das nicht abgegeben werden. Ja, Das ist auf jeden Fall mal ein guter Aufschlag. Bin ich mal gespannt, wie da die Debatte steht. Das ist auch interessant. Das hat echt lange gedauert, bis es auch so was Solides gibt wie einen Gesetzestext. Ja, und das ist jetzt ja kein Hexenwerk, ja. Wenn man sagt, Gesetzestext, das kannst du, also es, da können sich halt mal irgendwie 5 Juristen dann nochmal zusammensetzen aus der Fraktion und dann mal, wenn die sich ein Jahr lang irgendwie jedes zweite Wochenende treffen oder so, dann kriegt man das auch schon mal zusammengefummelt. Also das muss ja nicht perfekt sein, aber wenn man ein bisschen Ahnung von der Materie hat, dann kriegt man das schon hin. Das wundert mich wirklich, dass das sozusagen jetzt erst kommt. Ja. Also ich vermute mal, dass wir zum nächsten Bundestagswahlkampf wird es eins der Themen sein, der bedeutenden. Ja, glaube, gut, aber ich meine, das war es, also das war 98 auch. Ob das bedeutendes Thema wird. Nein, aber war's, aber die Debatte ist ja schon weiter. Du hast jetzt, wo die Drogenbeauftragte ja bisher so schon irgendwie Halligalli gemacht hat, als du irgendwie nur irgendwie Kilometer von Hasch entfernt warst. Jetzt sagt ja, aber für Schwerkranke ist es okay. Das ist jetzt quasi die Gesellschaft sagt jetzt erstmal für Schritt 1. Ja. Für Schwerkranke ist es okay. Also, und so wie es auch in den USA war. Erst ging es medizinisch Marihuana, ging okay. Und dann dauert es irgendwie keine 2 Jahre, da war Mariana legalisiert. Also, der Drops ist eh gelutscht, ja. Diese Cannabis-Prohibition wird aufhören. Die Frage ist nur wann. Und Deutschland ist bei solchen Sachen immer ein bisschen später. Deshalb wird es auch noch dauern. Dieses Cannabis-Kontrollgesetz wird selbstverständlich nicht verabschiedet werden. Natürlich nicht. Ist auch gar nicht dazu da, verabschiedet zu werden, sondern um die Debatte anzuregen. 98 war es auch schon mal großes Wahlkampfthema der Grünen. Da gab es Demonstrationen, da sind 30.000 Leute für Legalisierung auf die Straße gegangen. Wieso ist das denn nur? Es gab schon, also ich habe schon an größeren Demos teilgenommen. Ja, aber ne, das ist halt mehr die als. Die gegen den Irakkrieg oder guck mal, jetzt ist hier einmal. Jetzt ist hier irgendwie einmal im Jahr, im August ist hier Hanfparade in Berlin. Ja, aber es ist auch so eine Karneval. Da sind sich irgendwie 1000 Leute in einer großen, riechenden grünen Qualmwolke. So. das hatte schon mal ganz andere Dimensionen. Und ich denke, das wird auch einfach noch ein bisschen dauern. Aber ich denke, was ich aber schon sagen will, das Ding ist durch. Aber ich glaube auch, da weil die USA der Treiber in dem ganzen War on Drugs waren und das fällt jetzt einfach komplett weg und deshalb wird das hier auch, aber wir brauchen halt einfach mal wieder ein bisschen und länger. Spätestens kommt es via TTIP, wo dann die Staaten sagen, wie? Ja, weil es gibt halt freier Handel wird beeinträchtigt, ne? Natürlich, weil USA sind Produzenten mittlerweile von dem. Ja, klar, das ist halt gut. Und dann kommt es via TTIP, weil TTIP und dann sagen sie hier, Deutschland, wie soll das? Ihr behindert unsere Investitionen hier. Habt ihr Weeds eigentlich gesehen? Nee. Nur auszugsweise. Die ersten 3 Staffeln, glaube ich, ja. Ja, das wurde immer leider schlechter. Ich hab's dann wurde irgendwann immer abgedreht, aber es ist schöner, also vom Start her ist es schick, ja. Das Ende ist ganz lustig. Das zeigt halt die Familie so quasi noch ein paar Jahre weiter, noch nach der letzten Staffel sozusagen. Annie Kass berichtet. Und sie, genau, und sie wird am Ende reich, die Mutter, damit, dass sie so eine Art Starbucks für Cannabis-Produkte erfindet. Und ich meine, das ist schon ganz witzig, weil das passiert ja drüben gerade echt. Ja, das ist ein Milliardenmarkt. Ja, noch nicht ganz, aber. Ja, doch schon. Also, paar Milliarden Steuernahmen gab es jetzt schon für ein paar Staaten. Schon, doch. So nee, das ist alles so im zweistelligen Millionenbereich. Ernsthaft? Ja, das ist ziemlich, aber die haben auch eine ziemlich niedrige Steuer drauf. Okay. Also, Okay, ja. Aber es ist. Es wird noch ein bisschen Venture-Kapital rein und so, ist gut. Aber auch die Grünen haben da auch irgendwas gesagt, dass es da auch schon ordentlich Steuernahmen dafür scheppern geben soll. Also, das kann man gut vorstellen. Der Witz, viel interessanter ist es ja immer noch mit diesem Ding hier in Kreuzberg, mit dem Coffeeshop, den die Grünen Testshop. Da, genau. Denn das gab's ja schon mal, ne? Schleswig-Holstein hat das ja schon mal beantragt, halt für wissenschaftliche Zwecke und auch mit öffentlicher Sicherheit und Ordnung und Dings, was auch immer drin steht, kann man das auch begründen, so eine Ausnahmegenehmigung, die ist abgelehnt worden, dann hat man es dabei bewenden lassen. Das war politisch so opportun. Jetzt war ja auch die Ansage vom Gesundheitsminister ganz eindeutig nein, weil er Chef der sozusagen, also oberster Dienstherr der Bundesaufsichtsdings, Bundesbehörde für Arzneimittelaufsicht. Weißt du, was ich meine, ne? Ja, ich habe eine grobe Ahnung, was du meinst. Ja. Und die wird er anweisen, das abzulehnen, hat er schon gesagt. Also das ist eine ganz eindeutig politische Entscheidung, die getroffen wird. Und bisher ist es immer noch die Ansage der Grünen in Kreuzberg, wir klagen dann vom Verwaltungsgericht. Beziehungsweise müsste es dann, wer ist denn dann eigentlich zuständig? Jetzt überlegen wir mal kurz. Das ist doch eine Verwaltungssache, oder? Ja, das müsste eigentlich erstmal das normale Verwaltungsgericht sein. Ja. Ja, also der Witz ist halt, die Argumente, die halt anführen, die sind halt alle schon nicht unzutreffend. Und wenn die klagen würden, schätze ich jetzt, so wie, also wenn die es jetzt sozusagen durchexerzieren würden über Jahre, so wie ich das Bundesverwaltungsgericht einschätze, Ja, und auch die letzten Urteile, die dazu gefällt wurden, dass dieser eine Typ jetzt sich tatsächlich Cannabis im Schrank selbst anbauen darf, weil er nicht die Kohle hat, um sich in der Apotheke zu kaufen. Wo's, also ich hab's, und ein Nanogramm reicht. Nee, ja. Aber ich habe das gesehen, man kann so in der Apotheke auch bestellen, wenn man dieses spezielle Rezept dafür hat. Und das muss tatsächlich aus Holland importiert werden. Es gab so einiger Zeit jetzt gerade Lieferschwierigkeiten. Ja, Krempel. Ja, es ist echt und teuer, das Krempel. Das ist ein bisschen ja. Kaputt, das System, so wie es hier läuft. Was ist denn der Preis dann da? Ich hab's, glaube ich, aber zwar. Ich meine Apothekenpreise, klar, aber. Ja, aber. Nee, das aber war, ordentliche Apothekenpreise. Ja? Ich glaube, dreistellig? What? Oder zweistellig? Also auf jeden aber Fall ein müsste er für eine Monatsration dreistellig hinlegen. Und die Kasse übernimmt natürlich nicht. Ja. Ah, das ist ja bitter. Aber kann man das dann irgendwie. Also ich wüsste gerne, im Vergleich ist der Schlesi teurer. Oder der Girly. Ach, der Schlesi. Die Hasenheide. Der ist, also wenn du es dir quasi auf dem freien Markt besorgst, dann kriegst du, glaube ich, billiger. Ja. Aber dafür ist es wahrscheinlich nicht. Das hatte ich ja gerade eben schon. Du kannst es nicht billiger verkaufen, weil es ist bescheuert. Weil sonst halt die Leute hingehen würden, das verticken würden. Aber ja auch teurer. Nein, wenn es in der Apotheke billiger wäre, für genau, ein paar Schmerzpatienten. Dann würden die das da kaufen. Na, das könnten sie ja nicht, weil so einfach ist es ja im Moment nicht. Du brauchst halt, wie ich, das muss ja sozusagen austherapierte Krankheit in Anführungsstrichen. Ach so, ja, klar. Nichts anderes da funktionieren. Du musst halt diesen Ausnahmegenehmigungsbla beantragen und die Hälfte der Anträge werden immer noch abgelehnt, dann musst du wieder klagen und so. Das ist halt irgendwie, das macht so ein nur noch 15 Dealer jetzt, glaube ich, nicht. Aber die Leute könnten dann halt sagen, naja, dann besorge ich mir halt über einen Arzt das Doppelte, was ich brauche, und den Rest verticke ich im Park an Minderjährige, und dann habe ich irgendwie noch ganz. Cool. Gehe ich für die Kohle, kaufe ich mir eine Dauerkarte bei Hertha oder so. Das sind auch genau diese Menschen. Ja. Das sind auch genau diese Menschen. Aber zum Bundesverfassungsgericht wolltest du noch anschließen? Ja, nee, also so wie ich die einschätze, sozusagen, würden die das am Ende mit den Argumenten, die da angeführt werden, und zwar nicht so sehr durchs öffentliche Interesse, als vielmehr durch das wissenschaftliche Interesse, was da auch mit verbunden ist, weil du da ja jede Menge Superstudien anfangen könntest, ja, wo jetzt immer nur gesagt wird, ja, aber ist alles voll schlimm und bös und gefährlich und das mit der Prävention funktioniert gar nicht. Vor allem die Methode Henkel, die gerade besteht, dass man den Girly halt so ausräuchert. Oh, stopp, Moment, da möchte ich gerne was zu sagen. Sehr gut, dass du es ansprichst. Da habe ich eine These, dass die am Ende sagen würden, sozusagen die Wissenschaftsfreiheit kann man nicht sagen, weil die sozusagen die Kommune ja sozusagen nicht von der partizipieren darf, aber sozusagen dieses Gut der Wissenschaft und der Überprüfbarkeit von dem, was denn da sein könnte und so, das ist halt, das wiegt halt irgendwie so hoch, und die Risiken, die man eingeht, weil man es ja tausende Möglichkeiten gibt, da den Zugang zu begrenzen, sind so einigermaßen kontrollierbar und gering. Ich glaube, die würden das durchgehen lassen. Deshalb halte ich das nochmal für sehr interessant. Wird es wahrscheinlich so eine Parallelentwicklung geben. Mal schauen, wie das läuft. Das wird auf jeden Fall eine Million Jahre dauern. Das, ja, in Deutschland dauert es immer lange. Also 15 Jahre dauert das bestimmt noch. Girly, ja. Da gab es letztens vorgestern. Zur Methode Henkel, muss man sehen, besteht ja daran, dass man da irgendwie Scheinwerfer ausstellt und sehr viele Polizeikontrollen macht und sehr viel Mann ansetzt, was zur Folge hat, dass die Dealer sich einfach in die Nebenstraßen weiterziehen. Ja. Das ging halt irgendwie so ein, zwei Wochen so weit, dass sie halt sogar, sie stehen ja bei mir auf der Warschauer Brücke, dass sie sich sogar hoch bis vor meinen Hausergang standen. Ich bin doch gerade auch wieder bei dem, weißt du, den Dönermann mit, der auf der Ecke, der Gerät, ne? Ja. Hast du auch gehört, ne? Ja, der Gerät. Hat der Gerät? Ja, der hat der Gerät. Das habe ich nicht gesehen, das ist ja krass. Da müssen wir gleich mal drauf vorbeilaufen, zeig ich das mal. Das ist echt krass, wenn er sich deshalb bewegt, ist schon imposant. Das ist wirklich imposant. Ja, eigentlich müsste ich da vorwerfen, dass sie einfach anbeten, das Gerät. Also klar, es führt halt zur Verdrängung, das ist auch irgendwie keine kriminologische neue Entdeckung, ja. Das ist einfach auch logisch. Ja, also. Aber du bist halt kein Lederanzug tragender Innenminister. So, nur der Punkt ist, vorgestern gab es, oder gestern habe ich eine Pressemeldung gesehen, dass sie hier am Zopp einen 15-Jährigen rausgefischt haben, der irgendwie mit dem Fernbus ankam und 2 Kilo Gras dabei hatte. Und dann kam hieß der Fernbus her? Weiß ich nicht, es spielt auch keine Rolle. Es spielt auf jeden Fall, hieß es, das Gras sei für den Verkauf im Girly bestimmt. Mhm. Und ja, das ist eine weitere Erfolgsmeldung, bla bla bla, und Polizei findet, es alles, es läuft. Und vorgestern haben sie schon wieder 5 Dealer im Girlie festgenommen. So, Frage, pass mal auf. 2 Kilo, damit ist doch der Markt eine Woche lang bedient, oder? Nee, keine Woche. Keine Woche. In Berlin geht es am... Also ist, ich weiß es nicht, wie der Konsum. Ich hätte genau das gleiche. 2 Kilo zwischen. Ey, Alter, im Girlie, da gehen die auf jeden Fall 2 Kilo am Tag weg, oder? Meinst du nicht? Ja. Ich weiß es nicht. Also die Leute, was ist ein durchschnittlicher Einkauf? So ein Gramm? 10 Gramm? Weiß ich nicht, ja, kommt doch drauf an. Für was die auch einkaufen. Ach so. Na, also wenn du Käufer wärst, wie viel würdest du kaufen? Ja, das kommt, ich meine, stell dir vor, du möchtest. Wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, manchmal kaufst du nur eine Tiefkühlpizza, aber manchmal kaufst du auch ein bisschen mehr, weil du für die Woche planst. Gibt halt Leute, die trinken halt ein Feierabendbierchen, gibt aber auch die Leute, die kaufen sich halt Feierabendkasten. Feierabendkasten und greifen an der Kasse auch nochmal zu den kurzen. So. Ja, okay, stimmt. Ja, okay. Aber 2 Kilo pro Tag. Darüber hinaus habe ich keine Ahnung. Aber 2 Kilo muss auch schon ein bisschen viel sein, oder? Das geht in, oder das ist ein Rucksack. Ja, rein. Aber darum geht's gar nicht. Worauf es mir eigentlich ankommt, ist, ich glaube, ich glaube nämlich, ehrlich gesagt, die Erfolge, die da passieren, sind vorgeschoben. Und zwar und zwar ganz einfach. Also, das Zeug war für den Verkauf im Girlie bestimmt. Wer sagt das? Ja. Ja, okay, das kann sein, dass sie jetzt einen hochgenommen haben, der irgendwie Lieferant ist für Leute, die im Girlie verkaufen. Mag sein. Ja. Immer noch schwierig, würde ich sagen, bei einer Stadt, in der 3,5 Millionen Menschen leben und die irgendwie 7.500.000 Stadtteile hat. Betrunken. Das ist halt für diesen einen bestimmten Park, ja, den wir jetzt gerade besonders unter die Lupe nehmen, das ist da irgendwie. Mag sein, eher unwahrscheinlich, würde ich sagen, aber okay, das stehe ich dir noch zu. Nur, der Witz ist, was im Girlie passiert ist, schon wieder 5 Dealer festgenommen. Das ist vor Monaten auch schon passiert. Nur da war das Wording einfach anders. Da hat man gesagt, ja, 5 Lieder festgenommen, aber die waren nach 2 Stunden schon wieder auf freiem Fuß, hier auf die Fresse, geht nicht, verbrennen die Leute. Ja. Diese Armutsmigranten. So. Jetzt heißt es ja schon wieder 5 Lieder festgenommen. So. Das ist einfach nur die Tonart in den Pressemitteilungen hat sich geändert, sonst ist nichts passiert. Aber 5 Dealer festnehmen. Polizist ist einfach an einem Eingang reingegangen, hat die 5 mitgenommen und das war's. Ja, aber das ist vorher auch schon passiert. Ja. Das ist nicht neu. Ja. Und okay, was wirklich stimmt, was ganz cool ist, ist, dass dann nicht mehr so viele Dudes am Görlitzer Bahnhof an der Treppe abhängen. Weil das ist schon echt ein bisschen penetrant, wenn du da irgendwie 10 Leuten sagen musst, Alter, komm, lass mich eben, ich möchte einfach nur irgendwie zurückkommen. Ja, aber das ist hier mittlerweile Reva da und so auch so. Ja, klar, das ist halt überall. Das ist das Problem, also das Vergleich zu Görlitzer Park und hier Warschauer ist, die sind zwar, die fragen dich, aber die kommen nicht in deinen Schutzbereich rein, während es hier auf der Rivala schon sein kann, dass die dich antatschen, also in deine Schutzzone eindringen. In den Tanzbereich. In deinen Tanzbereich, ja. Ja, man will halt einfach, also das ist fies. Und aber es ist vor allem, das muss ich sagen, dass sich nicht der typische Drogendealer, den man sich vorstellt, die quasi deinen Schutzbereich verletzen, sondern dass sich das dann der deutsch wirkende eher, der meint, dich begrabbeln zu müssen. Weiß, also keine Ahnung. Also ich finde halt generell so Dealer eher anstrengend. Und die sollen mich, ich hab mich dann gewöhnt. In Ruhe lassen. Ich guck, also ich sag nicke oder sag no thanks und dann weiter. Ich finde es ja auch okay, wenn sie ihr Angebot unterbreiten. Ich habe kein Interesse insofern. Das ist wie auf dem Fischmarkt, wo mir Fische angeboten werden. Ja, aber ich finde. Weil den könnten die auch Stände aufmachen. Aber ich finde auch generell nicht okay, wenn mir irgendjemand einfach was auf der Straße andrehen will. Ja, das ist ja das allgemeine Problem. Das ja. Da stimme ich dir zu. Ja, genau. Genauso wie ich auch von Leuten nicht angequatscht, wenn ich eine Hose kaufen will, will ich nicht von denen angequatscht werden. Kann ich ihnen helfen? Nein. Ich kenne meine verdammte Hosengröße und ich weiß, welches verkackte Hosenmodell von welcher dummen Firma. Das kaufe ich schon seit Jahren. Das mache ich immer so. Ich gehe jetzt dahin, probiere ich nochmal an und dann bezahle ich die. Aber lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich will es einfach nicht. Das ist aber Höflichkeit. Ja, ich weiß. Anstrengend. Ich weiß. Können ich diese Hosenautomaten aufstellen? Stell doch im Internet. Mach ich doch. Ja, dann. Wer quatscht dich denn da an? Ja. Ja, hast du nicht neulich bei Modomoto bestellt? Ja. Ja. Da quatschen die dich auch nicht voll. Aber eine rote Hose haben sie ihm geschickt. Ja. Ja, ja, hat er zurückgehen lassen. Nee. Ach nee, das Hemd, ne? Das Hemd habe ich zurückgehen. Das war ein bisschen zu eng. Ja. Das war echt. Passte aber gut zur Hose. Es passte sehr gut zur Hose, aber ich habe einfach einen exorbitant großen Bauch. Kann man da nicht angeben, bitte keine roten Hosen? Nee, ich hatte sich bei der Bestellung tatsächlich rote Hosen nicht ausgeschlossen. Ah. Aber blaue Hosen. Ja, ich so eine extra Checkbox, bitte keine blauen Hosen. Nee, aber ich meine, da kann man schon sagen. Nee, es gibt so eine Auswahl hier, was ist. Nichts Glänzendes, keine Netzsachen, keine roten Hosen. Aber du hast wenigstens sozusagen, wenigstens in deiner Oberkörperform, die ist ja noch so gleichbleibend von der Statur. Ich bin ja halt so eher Bodybuilder-Style. Ich sehe ja aus wie so ein auf die Spitze gestelltes Dreieck. Das ist doch hier alles so. Ja, und das unförmig. Heißt, meine Schulter ist einfach so unfassbar breit, dass ich, wenn es da passt, dass ich am Bauch ein Zelt habe und wenn es am Bauch passt, dann passt es einfach viel zu eng. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Manchmal, wenn ich irgendwie Sonne blende, dann stehe ich mich einfach nur hinter und denke, ich krieg nichts davon ab. Ja, unten halt schon, weil meine schwarze... Ja, klar, stimmt, sorry. Ja. Nee, bei mir ist doch alles, das ist hier alles echt komisch. Hast du Glück gehabt? Nee. Dann erzähl doch jetzt mal, wo wir schon bei Drogen sind, du bist ja jetzt mit dem E-Golf gefahren. Ja, ich fand das die Überleitung, die ich im Kopf hatte, das war nämlich ziemlich, ziemlich berauschend. Wer von euch ist schon mal Elektroauto gefahren? Ich. Ah, was uns abgesoffen ist. Was? Wie abgesoffen? Das kann nicht Republika? Absaufen. Republika? Ja, das war nicht wie ich abgesoffen. Das war nicht auf der Straße, das war auf dem Parkplatz. Ja, ja, aber auf dem Straßenstrich dort. Ja, ach so. Genau. Aber habt ihr auch mal so richtig Gas bezahlt? Wo ich immer guffe, wie sind da hier, na? Wie heißt es da noch? Schöneberg, die Dings, na? Wie heißt die Straße? Ich weiß es gerade nicht. Google mal. Habt ihr auch mal richtig aufs Gaspedal drauf gedrückt so? Ja, auf jeden Fall. Dann war es so. Ich stand nicht immer drauf aufs Gas so. Geht so. Stand ich erstmal hin, auf dem Hin- und Rückweg saß ich immer guffelnd im Auto und habe immer auf irgendwelche Leute gezeigt, die witzig gekleidet und knapp und mit hohen Schuhen. Und sehr hohen Schuhen. Und ich hab erst und Dennis hat erst, als wir sozusagen diesen Rotlichtbereich schon verlassen hatten, hat er erst gepeilt, was da los war. Also, nachdem du es mir gesagt hast. Nachdem ich es dir erklärt habe. Und vor allem habe ich dann noch so scherzhaft vorher, also ich bin in dieser Gegend, war ich auch schon öfters in Hotels. Und ich habe mich immer gewundert, warum es diese Ecke so billig ist. Für welchen Zeitraum hast du da bezahlt? War einfach so ein Wochenende in Berlin, wenn ich in einer Veranstaltung war. Also 48 Stunden hast du bezahlt. Und ich habe mich natürlich mit diesem Sexshop an der Ecke schon gewundert, aber hey, Berlin, Großstadt, dachte ich mir, passt schon. Mir sind die Frauen da nie aufgefallen. Wie heißt das? Das sind ja nicht nur Frauen, das ist ja der Witz. Da laufen ja auch Männer in hohen Schuhen. Ja, es ist mir nicht aufgefallen. Wie auch immer. Okay, ja, du bist dran jetzt. Also das ist das grüne Auto Göttingen hat ja jetzt seit einiger Zeit E-Autos, also E-Ups und E-Golfs und aufgrund eines lustigen Bugs, den ich gleich noch beschreiben werde, konnte ich diesen Golf irgendwie mieten und das Ding ist ja schon ziemlich krass geil. Es hat einen so einen Anzug, dass mir jedes Mal selbst schlecht geworden ist. Also Elektromotoren halt direkt aufdrehen. Ja, und dieser Golf scheint auch noch besonders viel Power zu haben. Das sind so 150 PS umgerechnet und ja, gut. Zweifach mit Mixerantrieb. Ja. Was halt ganz krass ist, dass ich irgendwie sofort diesen Mindfuck im Kopf hatte, jetzt passt bloß auf, Strom sparen, wie beim Smartphone halt auch, macht das Display nicht zu hell, weil einmal Gas geben, ja genau, da war so eine Restkilometer-Anzeige, einmal Gas geben, 5 Kilometer weg. Muss man schon ein bisschen aufpassen. Also, ja, wir hatten den Wagen geliehen, um Altglas wegzubringen, mehr nicht. Machen wir so einmal pro Halbjahr, ist immer ganz lustig. Also, und dann einmal die Zietenterrassen, den Berg hoch und wieder runter. Das war die gesamte Tour, aber es hat schon Spaß gemacht. Auf den Hügel hoch, Anna, okay, ja. Ja, ja. Also ich kenne das ja nur von diesen Toyota Primussen, die hier als Taxis rumfahren, die auch so einen Elektroantrieb haben. Mit Antrieb. Ja, aber du bist doch mit den Citroën-Dingern auch mit mir gefahren. Ja, ich erwähne es nur gerade jetzt bei diesen du meinst diese richtigen Autos? Ja. Also die Citroën-Dinger sind auch schon echt knuffig. Vor allem auch eng. Ja, viel zu klein für mich. Ja. Das ist fürchterlich. Und aber diese Toyota Prius, die haben auch so, wo du die ersten 10 km/h Elektro fährst und dann plötzlich wird das Ding echt laut, weil dann so Elektro ist, so summt es hin und dann plötzlich so. Ach so, Hybrid, ja. Und dann plötzlich andrehst so. Ja, und halt, wie es halt das so ist. Ja, bei einem normalen E-Golf ist das halt anders. Man fährt los und denkt, okay, ist abgesoffen, weil nichts passiert, geräuschlich und plötzlich macht das Katzung. Also, das ist schon ziemlich cool. Ich bin ein bisschen begeistert, hatte das auch schon vorher von vielen anderen gehört. Ja. Und so ein normaler Golf ist einfach nochmal so ganz interessant. Ne? Aber was ist das? Also hier so ein moderner, letzte Generation Golf, okay? Ja, ja, ist aktueller Golf und so und alles ganz modern und ganz schick. Von wie kostet der denn eigentlich? Wenn du sagst? Ich habe das recherchiert, der kostet 35.000 Euro in der Minimalausstattung. Oh, ja, das ist ja schon mal eine ordentliche Hausnummer. Wobei, ich weiß gar nicht, was so ein Golf normalerweise kostet. Der ist auch nicht ganz billig, ne? Ja, aber der fängt doch bestimmt bei 20.000 an, oder? So ein Golf. Der fängt ja bei 15 an. Also ich weiß, dass 15? Meine Mutter sich... Ja. Ich weiß es nicht, aber ich schätze... Was, 15? Nee, meine Mutter hat sich letztens einen gekauft, also vor 3-4 Jahren. Der lag auch bei 30. Ja, aber wenn du dir halt auch Goldfelgen holst, dann passt das. Da war nicht viel dran. Diese legendären Goldfelgen. Naja. Ich kann es hier nochmal wirklich jedem empfehlen, sich in dem nahegelegenen Carsharing-Anbieter der Wahl einfach mal für eine Stunde so einen Wagen zu leihen. Das kostet 17.000 ist der Einstiegspreis. Gut geschätzt. Ja. Na gut, okay. Aber das kostet ja quasi nichts als Carsharing-Wagen und dann einfach mal ein bisschen rumheizen. Ja, aber wie bist du an diesen Wagen jetzt gekommen? Das ist auf jeden Fall ein bisschen wie Autoscooter fahren. Naja, erstmal, das grüne Auto Göttingen hat ja E-Autos, ne? Jetzt komme ich zu den Fragen. Da gibt es ja auch so einen Trainer. Ach, den soll ich jetzt einspielen? Ja. Soll ich den wirklich einspielen? Ja, mach doch. Da muss ich auf meinen Reaper erstmal umschalten, alles. Ach so. Ja, aber Sie, warten Sie, jetzt kommt's. Noch Fragen? Weil die Frage ist, wie funktioniert es denn eigentlich, wenn man eine Bahncard hat, auf der eine Kreditkarte drauf ist, die über Flinks da in Göttingen ein grünes Auto leihen will? Ich glaube, das Problem hast du mir schon mal beschrieben oder hast du schon mal in einem anderen Kontext beschrieben. Erzählen Sie mal von Ihrem Passierschein A38. Genau, ich weiß nämlich ein bisschen mehr. Insofern weiß ich zumindest jetzt von der Hotline, dass dieses Problem nur in Göttingen existiert und nur beim grünen Auto. Und zwar ist dieses Problem so gekennzeichnet, dass wenn man eine Bahncard, Kreditkarte hat, der Chip auf dieser Kreditkarte nicht der gleiche Chip ist wie auf der normalen Bahncard und auf den normalen Karten für Carsharing-Anbieter so üblicherweise drauf ist. Es hat ein ganz anderes Werk, ein ganz anderes System, ist eben eine Kreditkarte. So und das Göttingen gibt es halt Tresore, mit denen man sich die Schlüssel holen kann und die sprechen eigentlich nur das alte System oder das andere System. Und ich hatte immer mal den Chef vom grünen Auto getroffen versehentlich und der meinte, ja, das ist halt blöd, weil es gibt in Göttingen quasi anscheinend nur mich oder so, also quasi keine Personen, die eine passende Karte haben und für meine 3 Buchungen pro Jahr will er halt nicht alle Tresore umbauen. Gut, das ist 4 Jahre her, mittlerweile dachte ich mir, naja, vielleicht doch mal irgendwie alles umgebaut und ich wollte jetzt fürs aktuelle Getränke Flaschen wegbringen und so mal wieder gucken. Und da waren tatsächlich alle Wagen drin, komplett alle Stationen. Und ich war total begeistert, wie viele Wagen es überhaupt gibt in Göttingen. Bis sich herausgestellt hat, dass es natürlich wieder nicht funktioniert hat. Das Verfahren ist immer so, ich buche, ich gehe dann zum Auto hin und die Karte funktioniert nicht. Ist nicht so schlimm, ruft man an, die machen den Tresor auf. Hab dann irgendwie nächsten Tag nochmal nachgefragt, was das eigentlich soll. Und hieß es, ja, nur in Göttingen gibt es eben dieses Problem mit den Tresoren. Das wäre am Wochenende auch wieder aktuell aufgefallen. Deswegen hatten sie an diesem Wochenende irgendwelche Hacks reingebracht, die dazu führten, dass es nur noch einen Laster an der Aral-Tankstelle zu buchen gab. Wo gibt es denn generell die Stationen in Göttingen halt eigentlich alles? Also ich habe das gesehen am Hauptbahnhof, irgendwie ja. Ein paar Autos rum, aber sonst? In der Goßlerstraße ist noch so ein Parkhaus. Ah, okay. Da sind auch ja, drin. Also Universität gibt es. Es gibt noch am Klinikum, an der Norduni. Es gibt am Neuen Rathaus. Es gibt am Heinholzweg und glaube ich noch 2. Ah, ja, also es gibt schon noch, wenn du, wie heißt die Straße, wenn du vom Neuen Rathaus Richtung Krone fährst, diese Straße da. Aber also, wir wissen glaube ich alle, worum es geht. Außer die wenn du quasi anfängst, die Runde um die Stadt zu drehen. Ja. Und da auf der rechten Seite ist auch nochmal ein paar Flüssigkeiten. Ja, das kann auch sein. Also die haben wirklich so, ich glaube, 6, 7 Stationen und haben tatsächlich immer noch nicht alle Tresore umgerüstet. Genau genommen wahrscheinlich nur 2. Aber weil irgendwie was genau dieses Wochenende schiefgegangen war, wurden mir alle Fahrzeuge angeboten und auch anderen wohl. Und weil das so schiefgegangen ist, haben sie gleich einen Filter reingesetzt, der im Ergebnis hat, dass nur noch ein Fahrzeug irgendein Bulli angeboten wird. Aber dieses Problem haben alle grünes Autokunden mit einer Bahncard laut Hotline. Aber kurz. Aber kurze Frage, wieso darf das Auto dir nicht angezeigt werden, dieser E-Golf? Ist das nicht deine Preiskategorie oder was? Nein, der Tresor spricht nicht mit meiner Karte, weil, wie es auch geschehen ist, ich komme dorthin und kann den Tresor nicht öffnen, weil dieses grüne Auto nicht in der Lage ist oder nicht bereit ist, die Investition zu tätigen, auch den zweiten Transponder reinzusetzen, der eben zu diesem anderen Kartensystem kompatibel ist. Ja, aber wäre es denn, aber die machen das im Gegensatz zu irgendwie in Drive Now in Berlin, musst du ja einfach nur die Karte an Windschutzscheibe hält, dann schließt das Ding sicher auf. Und der Schlüssel liegt ja dann im Handschuhfach. Nee, das ist ein Göttingen Tresor für alle Autos vor Ort. Ja. Aber der muss ja mit der Karte sprechen. Und es gibt mehrere Systeme für diese Karten. Die normalen Karten und die Kreditkarten. Ja. So, und die Kreditkarten passen halt nicht. Weil die Bahn halt irgendwann mal die Kreditkarte eingeführt hat, ohne darüber nachzudenken, dass ein anderer NFC-Chip drauf ist. Zumindest funktioniert es nicht bei dem Tresor. Ja. Das mag vielleicht bei den Flinkstar Autos ganz gut funktionieren. Das Problem war mir auch nicht unbekannt. Seit Jahren ist das immer wieder so, dass ich einen Wagen buche und dann den nicht fahren kann oder dass ich keine Wagen kriege, weil es keine Tresore gibt. Jetzt ist das Problem mal gelöst. Und es ist ein Geheimtipp für alle, die dieses Problem auch haben. Einfach mal bei Flinkster anrufen, denen so ein bisschen was vorheulen und ich bekomme jetzt eine Flinkster-Karte. Eine ganz normale, extra Flinkster-Karte. Unbegrenzt gültig, macht alle Tresore auf. Gibt es halt auch die Möglichkeit, alle Wagen zu buchen. Der goldene Master-Key. Wer in Göttingen dieses Problem hat, einfach mal anrufen, gibt es eine extra Karte und schon geht es. Obwohl das eigentlich gar nicht das Problem von Flinkster ist, sondern vom grünen Auto. Das ist aber bei, du kannst ja auch mit der Multicity-Karte kannst du auch Flinkster-Autos nutzen und vice versa. Genau. Das hat zu einem Datenbank, da warst du mit mir am Ostbahnhof, das hat ja zu diesem Datenbankfehler geführt, dass ich irgendwie schon in der Datenbank war und er gesagt hat, nee, du kannst dich hier gar nicht anmelden, das geht irgendwie nicht. Und dann hat er irgendwie in Frankfurt angerufen und dann wurde ihm mitgeteilt, naja, wir können dir keine Karte ausstellen, weil du hast im Prinzip schon eine. Aber ich habe dann auch darauf bestanden, jetzt noch eine zu bekommen. Da haben die mir einen neuen Datenbankeintrag geschaffen. Ja. Also ist aber auch normal, dass man bei Flinkster was bucht oder auch gerne mal bei Call a Bike, was die gleiche Software ist, dass irgendwas nicht funktioniert, man anrufen muss. Das ist normal. Ich habe das einfach gemacht, weil ich mir nämlich unsicher bin, das konnte mir auch keiner erzählen, ob ich nicht, wenn ich mit Fremdkarten bei denen kaufe, irgendwie noch versteckte Extragebühren loslasse. Ja, gut. Aber davon ab, auf jeden Fall mal ein E-Auto leihen und es geht auch eigentlich ganz gut soweit. In allen Städten gibt es da mittlerweile, glaube ich, Angebote. Mach das mal. Ja. Müsst ihr vorher einen Führerschein noch machen? Mach das mal. Okay, wir haben jetzt noch ganz schnell die Frage per Mail. Darfst du den noch machen? Oder schon machen? Oder? Ich darf den. Bist du schon volljährig? In Niedersachsen darf ich den schon machen. Okay. Da ist der Führerschein mit 17 erlaubt. Habe ich übrigens gemacht, ne? Echt? Das Fahren mit 17, ja. Und wie war's? War gut. Lass mich raten, deine Oma war die eingetragene Person? Nee, meine Mama. Aha. Hm. Normalerweise ist das die Oma. Die hat mich sogar einmal von einem Unfall bewahrt. Okay. Bist du einem Sülle-Transporter aufgefahren? Nee, ich hätte so einen dummen Fußgänger mitgenommen. Aber vielleicht hätte ich ihn auch nicht mitgenommen, das weiß ich ja nicht. Ich kam ja schon 5 Meter vorher zum Stehen. Ja. Vielleicht wäre es halt knapp geworden, aber wer weiß das schon. Also keine 100 Punkte für den Fußgänger bekommen. Nee, aber fand ich, hat mir schon Sicherheit gebracht. Ja. Weil das war am Anfang ganz nett. Es war am Anfang ganz nett, einfach jemanden dabei zu haben, der halt Auto fahren kann. Mir schien es immer unsinnig. Ich muss da widersprechen. Ja. Meine Mutter hat mir sämtliche Sicherheit genommen beim Autofahren. Weil sie halt beständig auf Dinge hingewiesen hat, die unnötig waren und beständig mir Angst gemacht hat vor Dingen, die nicht nötig waren. Ich habe das Autofahren gelernt, als niemand mitgefahren ist. Ja, gut, okay, das kommt natürlich auch immer ganz drauf an, aber man kennt die Studien. Kommt auf die Mutter drauf an. Man kennt die Studienlage, ja, das ist ja irgendwie, das hilft auf jeden Fall. Also weniger Unfälle, weniger. Ja, aber in dem Moment, wo ich Führerschein hat man noch, um irgendwo hinzukommen. Wenn ich dann immer irgendwen dabei haben muss, dann bringt mir das ja gar keinen Vorteil. Nee, du machst den Führerschein ja, du kannst dann ja auch irgendwann hinkommen und zwar genau zu dem Zeitpunkt wie früher auch, nämlich dann, wenn du 18 bist, kannst du dann irgendwo hinkommen und das Jahr vorher benutzt du einfach, um Fahrpraxis zu sammeln. Ja, aber da kann man ja gar nicht so viel Fahrpraxis sammeln, weil man... Mit der Oma. Die Oma muss halt dabei sein oder die Mama. Ich war ja nicht ständig, ich weiß ja nicht, wie oft ihr das macht, aber ich bin nicht so oft mit meiner Oma zusammen einfach nur rumgecruised. Du kannst ja auch einen anderen Erwachsenen eingeben, meinetwegen deinen Nachbarn oder so. Es muss halt jemand sein, der also mindestens 3 Jahre über 25 oder so muss der, glaube ich, sein. Ja, das ich durfte das nicht mit meiner Schwester nicht machen, aber mit meinem Bruder oder so. Naja. Noch ganz schnell die Mail-Fragen, oder? Ja, ich habe die noch rausgesucht. Sind sie wieder aufgetaucht? Ja, sie sind aufgetaucht. Ich habe sie ja die letzte Sendung unterschlagen aus Versehen. Der Toni hat nochmal wieder die Bahnfragen 21 bis 25 geschickt. Wo sind die nochmal? Die sind da nicht drin. Ich habe die nicht reinkopiert. Deswegen lese ich sie jetzt vor. Ja, und zwar müssen wir die ganz schnell beantworten, weil wir haben nicht so viel Zeit. Nee, haben wir echt nicht. Doch. Nee. Doch. Nein, Dennis. Doch. Nein. Dann lass die Frage lieber verschieben. Da kommen 4 Fragen, schaffen wir doch. Letztes Mal war das auch nicht so lang. Das sind 5, aber egal. Ja. Also, die Sache mit den Simulatoren. Es gibt heute eine große Reihe von Zugfahrsimulatoren. Nicht gemeint Spiele mit dem Thema Eisenbahn. Habt ihr solche schon einmal genutzt? Und wenn ja, waren sie langweilig? Schreibt da so ein paar Beispiele auf. Also ich habe hier so ein Steam-Spiel, der Train-Simulator, was ganz lustig ist. Du sitzt halt da und fährst Zug. Und zwar sitzt du in der Fahrerkabine und musst die Knöpfe drücken und Gas geben und alles. Nicht Gas geben, aber den Antrieb hochfahren und fährst dann die richtigen Strecken in Echtzeit auch. Und du machst dich lustig wie ein Fußballmanager. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man gut damit klarkommt, das nur einmal alle paar Monate 5 Minuten zu spielen, weil dann hätte ich auf jeden Fall auch Wenn ich das spiele, dann bin ich sich schon so Nachmittage beschäftigt. Und manchmal. Na klar, du fährst ja in Echtzeit. Ja. Ist ja klar. Und manchmal, wenn ich wirklich Entspannung möchte, gucke ich mir tatsächlich Let's Plays davon an. Von Gronkh oder sowas spielt er. Nee, aber gibt es Leute, die auf YouTube nicht stundenlange Let's von Zugsimulatoren oder ganz gut sind auch so Bussimulatoren. Es gibt auf YouTube auch ein- und ausfahrende S-Bahnen, wo sich dann Leute auf Gleise hier Westkreuz stellen oder so. Oder mal die S3 von Ostkreuz nach Friedrichshagen. Warum denn auch nicht? Immer die Fahrt zum nächsten Bahnhof, dann aussteigen, einen kommenden Zug anschauen, einen wegfahrenden Zug anschauen, dann wieder weiterfahren. da kann man auch Zweijährige hinsetzen. Ich finde das super. Ich bin mit der Ringbahn auch schon virtuell mitgefahren. Hat jemand die Ringbahnfahrt vorne, durfte die Kamera einstellen, das ist einmal eine Stunde und mit der Ringbahn bin ich gefahren. Also das ist ja der Wahnsinn. Ja, also das Internet hat alles in dem Punkt. Hoffentlich finde ich so ein Video nie. Früher gab es immer Bahn-TV, da konnte man nachts auch drauf hängen bleiben. Ja, oder jetzt im ARD, auch die schönsten Bahnstrecken Europas. Ah, das okay. Gibt's ja nicht mehr, oder? Doch, als Filmmaterial gibt's noch, senden sie nachts. Ah, nicht schlecht. Aus der aber Grundschule. Du, Cornelis, du ja. So Zugsimulatoren, nee, oder? Hab ich, nee, bin ja nicht Spieler. Du bist ja nicht aber Spieler. Nee, hab ich irgendwie nie gemacht. Ist ja kein Spiel, ist eine Simulation. Ist eine Simulation. Ja. Das macht nee. Ja keinen Spaß, verstehst du? Deswegen ist es kein Spiel. Da fahre ich lieber mit ICE3 und stelle mich vorne hin und gucke die ganze Zeit raus und so. Diese Frage ist okay. Die Sache mit der Schwebebahn. Das Schwebebahnprojekt für Berlin. Nürnberger Firma von 1907 scheiterte am Magistrat, welcher der AEG Schnellbahn AG, Berliner Firma, den Vorzug gab und trotz deren Pleite 1930 die Nord-Süd-S-Bahn daraus hervorging. Wie hättet ihr entschieden? Da gibt es jetzt noch so Bilder von den Zeichnungen von der Schwebebahn. Ich zeige die mal in die Runde und keiner interessiert sich dafür. Ich guck ist das nicht die mal irgendwo auch rausgefallen ist vorne? Das weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung zum Thema. Ich wusste, da so ein bisschen Ahnung, aber auch nicht so richtig viel, um da jetzt eine Entscheidung nachzuvollziehen. Aber ich weiß, dass es mal eine gab, die irgendwie bei Tests, glaube ich, da irgendwie ziemlich fies verunglückt ist. Ich wusste gar nicht, dass es eine Schwebebahn für Berlin geplant war. Also ich weiß, dass es mal eine Magnetbahn in Berlin gab. Die echt? So eine Monorail-mäßig? Ja, ja. Und zwar zwischen Gleisdreieck und noch einer anderen Station. Und die wurde dann in den 90ern nach der Wiedervereinigung aufgegeben. Ist die auch die waren nur zwischen einer Station, oder? Zwei. Die M-Bahn. Ja voll genau, nutzlos. Hier die M-Bahn. Die M-Bahn, genau. Das war so eine Technikbrecke ja. für so ein Transrapid. Und die ist, ja, die ist auch durchgeschossen. Das ist lustig. Hier. Warte, ich gebe euch mal direkt einen Link aufs Bild. Ich mach das mal schön. Ja. Was heißt denn durchgeschossen? Ja, warte, ich habe Cornelis jetzt schnell. Erklären. Ich pack das in Chat rein. Ja. Da müsste es sein. Die ist einfach zu weit gefahren. Das ist schön. So ein bisschen einmal wie das Bild von dieser Dampflok, das ja auch manchen WGs hängt, die auch zu weit gefahren ist. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber das ist halt wirklich passiert. Ja, ist doof. Das ist die M-Bahn von Berlin, ja. Danach hat es halt nicht mehr so richtig gut funktioniert. Ja. Aber ich habe von der Schwebebahn keine Ahnung, aber so eine Schwebebahn für Berlin wäre natürlich lustig. Weil, ja. Was ist denn der nennenswerte Vorteil gegenüber der S-Bahn? Na, weniger Platzverbrauch. Wieso? Und wahrscheinlich bessere Energie und so. Wenn naja, weil du kannst ja unter der Schwebebahn unterlatschen und bei der S-Bahn nicht, da hast du halt 12 Meter verbraucht und bei der Schwebebahn ist vielleicht so ein Meter für den mittleren Pfahl. Ich sag, weiß ich nicht, wie das dann so gesetzlich ist, ob man dann den Raum da unten drunter nicht trotzdem irgendwie sichern muss. Weiß ich nicht. Musst du ja nicht, hast ja in vielen Städten auch unten drunter noch anderes Zeug. Ja, kein Plan. Und es gibt ja auch sogar U-Bahnen, die durch Häuser fahren in Berlin. Also ich meine. Ja, aber ist es nicht auch viel schwieriger zu warten oder so? Also. Vermutlich. Deswegen. Ich bin mal mit der Schwebebahn gefahren in Dingsbums da in Laten. Das war sehr schön mit 14. Da bin ich einfach hingefahren und habe als kleiner freundlicher Schüler gefragt, ob ich da mitfahren kann. Und da haben die gesagt, nein, das geht nicht, da muss man sich ein halbes Jahr vorher anmelden. Da habe ich so traurig gehuckt und gesagt, na gut, es geht doch. Mit dem Schülerferienticket bin ich hingefahren und bin Schwebebahn gefahren. Das war sehr toll. Ja, ich nicht. Ich bin mit der Schwebebahn auch nicht gefahren, muss ich mal machen noch. Bevor die in Wuppertal halt endgültig wegrostet. Ich meine auch Transrapid übrigens, aber egal. Und Wuppertaler Schwebahn ist auch toll, da hatten letztens übrigens eine Folge gemacht. Die Sache mit dem demokratischen Design. Als zum sehr erfolgreiche Trump-Familie Citadis, ja, wird in Frankreich mit sehr verschiedenen Kopfformen speziell nach Designwünschen der jeweiligen Städten gebaut, welche oft durch Bürgerentscheide zustande kommen. Gefahr oder Chancen für Ästhetik im öffentlichen Raum? Gefahr. Demokratie ist für Ästhetik immer Gefahr. Ja, definitiv. Immer. Weil du kannst Design nicht demokratisch. Wobei die Bahn recht schick ist. Immer mal hier so ein. Ja, das ist halt Geschmackssache, ne? Und da, wo Leute über Geschmack abstimmen, ja, da kommt nicht Helene Fischer raus. So. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Das ist nicht schön. Ja. Also, so Sitze. Ach, das ist auch lustig. Da gibt es verschiedene Kopfformen, die ich auch schick finde. Aber ich weiß nicht, ob die mit den EU-Crash-Normen eigentlich funktionieren. Helene Fischer? Die Crash-Normen von EU mit Helene Fischer weiß ich gar nicht. Kann nicht. Ja, da ist ja auch Ergonomie so ein Punkt, ne? Bei Helene Fischer. Ja, ich wollte eigentlich sagen Aerodynamik. Ja, Aerodynamik, genau. Gut, bei so einer Straßenbahn ist es vielleicht bei so einem Russlanddeutsche, die so im Wind, das muss ja auch kritisch. Ja, ich finde das lustig, aber die Kopfhörer, ach, ich weiß nicht. Also die hier in den Wikipedia-Artikel abgebildet sind, sehen alle ziemlich okay aus. Ja, ja, vielleicht, aber... Boah, so krass könnte mir echt kaum na, am Ende, sein. Na, sie sehen doch alle ziemlich ähnlich aus. Scheißbahn. Na, am Ende ist es halt so, ist eine Straßenbahn Teil des öffentlichen Bildes. Und natürlich will die Stadt darauf einschließen. Es ist halt, du könntest dir in Berlin keine Straßenbahnen vorstellen, die nicht gelb sind. Warum nicht? Weil ich das kann so mir ist. Jetzt sofort in diesem Augenblick Straßenbahnen vorstellen, nein, die nicht gelb sind. Es gehört einfach dazu. Nicht für Berlin. Oh, die ist aber hässlich. Welche, die letzte? Schaut mal im Wikipedia-Artikel bei Lyon. Nee, da unten kommen noch mehr. Da kommen ganz viele. Die Galerie. Und die von Lyon zum Beispiel ist wirklich hässlich. Eine Sekunde. Na, ich sehe hier keinen. Ja, wenn du mit Wikipedia-Artikel ganz runter scrollst, ja, zur Galerie und dann ist da, kommt da irgendwann weiter nach rechts Lyon, nach Angers und vor Mulhouse. Die finde ich ja lustig, ehrlich gesagt. Naja. Die sieht so ein bisschen aus wie so Eve aus Wally. Ja. Das stimmt. Aber auch sie erinnert mich eher ein bisschen an Marvin. Ja, oder Marvin, die wirkt sehr freundlich. Die ist nicht glücklich, die ist echt nicht, nein, die ist doch nicht glücklich. Doch, das ist so freundlich. Ist nee, es ist Marvin, ich hätte Angst, dass die selbstständig entgleisen möchte, wenn ich damit fahre. Genau. Ja. So, ich komme jetzt zur nächsten Frage. Wenn ich sie wir haben nur noch eine, ne? Noch zwei. Die Sache mit den Nerds. Die Eisenbahn-Nerds gibt es ja in allen verschiedenen unerdenklichen Ausprägungen und Fachrichtungen. Welche sind euch da besonders positiv oder negativ aufgefallen? Habt ihr letztes Mal über Eisenbahn gesprochen? Ja. Heimat, Recht, Bahn und Moral. Bahn. Da gibt es echt Leute, die solche Fragen stellen? Ja. Ja. Tut mir leid, ihr wir hatten früher die besten Fans, ihr habt die besten Fans. Wir hatten früher eine Kategorie, die hieß Bahnfragen. Das ist ja krass. Dieser Frageblock besteht übrigens aus 100 Fragen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ja, es gibt 100 Fragen zur Bahn von hier Toni. Ja. Genau. Wir haben erst 25 geschafft. Die besonderen Nerds, ich weiß nicht, die mit den Sichtungen sind eigentlich ganz fies. Weil das sind so, ja, die sind recht ehrgeizig. Oh, ja, da habe ich letztens auch ein YouTube-Video gesehen. Ich habe dem Kind wieder S-Bahn-Videos gezeigt, ja. Und dann hat das sich jemand am Westkreuz hingestellt und irgendeine komische Linie fotografiert oder was, aufgenommen. Und hat dann so diese billig gemachten Intro-Blöcke, ihr kennt das so mit hier ganz hässliche Schrift geschrieben und jetzt kommt das hier und dann so schön so von unten nach oben durchs Bild scrollend in weißer Schrift, einfach ganz hässlich und auch für den ja links versetzt, aber nicht so linksbündig, sondern einfach nur schäbig. Und dann stand da, jetzt kommen hier halt irgendwie alle, und zwar ausnahmslos alle verschiedenen derzeit sich noch im Fuhrpark der S-Bahn Berlin befindlichen und fahrbereiten S-Bahn-Modelle. Baureihen, sag ich doch. Aha. Es gibt auch noch die Kursbuch-Nerds, oder? Ja, die sind auch schlimm, weil die haben so einen komischen Anspruch auf, ja, das muss jetzt gedruckt sein und das muss für Europa sein. Die haben sich alle total aufgeregt, als dieses Thomas Cook Europa-Ding nie erschienen ist. Oder jetzt, wo die Bahn diesen Hafas zum Download eingestellt hat, da sind ja Protestwellen entstanden und Petitionen und Leute ihr Grundrecht auf Fahrpläne in kryptischen Dateiformaten fordern. Die sind komisch, ja. Es gibt dann auch noch die, wie Züge gepolstert und Sitze eigentlich gemacht sind, Nerds, zu denen ich mich zähle. Ja, aber du hast ja, das ist eher bei dir Fetischismus, ehrlich gesagt. Okay. Doch, also ja. Du gehst schon einen richtig guten Sitz, gehst du, das ist schon da geht Entspanntheit da aus dir heraus. Ja, aus Gründen und tief in mir drin ist es verankert. Und ich bin halt eher so der Fahrgast-Nerd, also für so. Ich bin halt so der Typ, der sich einsetzt dafür, dass eine Bahn für alle da ist. Ist ja auch gut. Ja. Die Sache mit dem Deutschlandtakt. Die TU Braunschweig arbeitet an einer Machbarkeitsstudie für den Deutschlandtakt, für einen Deutschlandtakt im Schienenverkehr. Würdet ihr zugunsten des integralen Taktfahrens auch hier und da langsamere Schienenverbindungen in Kauf nehmen? Ja, definitiv. Ja, weil würde ich sagen, nicht verstanden. Der integrale Taktfahrplan ist quasi der heilige Gral. Du musst es jetzt erklären. Der integrale Taktfahrplan sagt einfach, dass du am Ende zur Systemminute 59 an einem Bahnhof ankommst und direkt umsteigen kannst, ohne große Wartezeit. Und du hast dann so viele Knotenpunkte im Netz und du hast einfach integriert das alles. Das hat alles aufeinander abgestimmt. In der Schweiz hast du es so, dass du wirklich effizient Stundenverbindungen hast zwischen Städten, die genau eine Stunde oder Halbstundenverbindungen oder Halbstundenverbindungen, ja, und du quasi an deinem Zielort direkt weiter umsteigen kannst, ohne irgendwie 30 Minuten zu warten. Und das ist so der integrale Taktfahrplan. Das wird dann quasi der heilige Gral non plus ultra ist dann, wenn du den Schienenverkehr und den Nahverkehr integrierst ineinander. So wie es auch teilweise in der Schweiz ist, dass quasi du kommst mit deinem Bus am Bahnhof an und wenige Minuten später fällt dein Zug und du kommst am Zielort an und kannst wenige Minuten passend in den Straßenbahn einsteigen. Alles ist integriert und du musst nicht irgendwelche Fahrpläne studieren, sondern du weißt einfach, ich gehe da hin und es kommt sofort was. Ja, geil, fange ich jetzt schon an zu sabbern. Muss die Bahn nur noch pünktlich kommen, dann funktioniert alles. Wollte ich gerade sagen, wenn die dann nicht pünktlich dazu kommt. Dazu würde es sich auch vielleicht lohnen, die Geschwindigkeiten runterzusetzen, auch nur ein bisschen, dass dann mal Luft nach oben ist, genau, um was einzuholen. Genau. Aber das will man ja auch gar keinen Fall. Naja, aber wenn du zum Beispiel die IC-Verbindung Göttingen-Hannover nimmst, die ist 40 Minuten, richtig? 34 bis 33. Ja, okay, das heißt, müsste man beschleunigen im Zweifel für eine halbe Stunde. Was man auch könnte, weil sie fährt nur 250, darf aber 280 von der Strecke her. Sie trauen sich bloß nicht mehr seit Eschede. Ja. Haben sie zwischendurch mal ausprobiert vor einer Weile, hat man darüber gesprochen, wird aber eigentlich nicht gemacht. Das, also könnte man es auf 30 Minuten senken, ja. Da vielleicht schon, ja. Aber dann wäre es wieder knapp, das ist auch nicht so toll. Ja, aber das ist vielleicht auch mehr Disziplin fürs Netz. Ja. So viel dazu. Aber Deutschlandtakt ist das Beste. Disziplin ist immer, ja, Deutschlandtakt ist das Beste. Deutschland! Ihr habt hier gerade so gelästert über uns. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen und jetzt wenn wir den Deutschlandtakt endlich haben, dann können wir auch mal hier die ARIA Awards in Deutschland auch mal. So. Dann haben wir die Australier. Weißt du, was wir machen? Also, wenn du hier in deinen Mutterschaftsurlaub verziehst, ja, dann machen wir hier einen Bahn-Podcast richtigen. Ja, mach dann, das doch. Dann haben wir hier keine Nullfraktion auf der Couch. Mach das doch. Die so. Fußballmanager. Dann machen wir die restlichen 75 Fragen. Ja, genau. Das wäre gut. Ja, doch mal was. Definitiv. Das war Folge Dings da, oder? Auch wirklich gute Fragen dabei. Hast du noch was zu sagen? Meine Gags waren die besten. Niemals. Alter, Kinderflicker, ich bitte dich. Kinderflicker war brutal. Den habe ich vergessen, den habe ich verpasst. Der war richtig gut. Ich habe gesagt, Sebastian Edati macht sich selbstständig mit einem Foto-Upload. Oh, nee, jetzt nicht wiederholen. Das ist echt nicht gut. Nicht wiederholen. Ich hab ihn gehört, der ist zum Podcast zu hören. Ich finde, ja, okay. Ja, das war Folge, was ist das denn eigentlich, 58? 57, sag mal, Mann. 57, zweite Ausgabe, oder wie? Genau. Nein, Take 2. 1. Take 2. Nie passiert. Und wir verabschieden uns und melden uns dann, wenn wir wieder senden, weil wir wissen nicht wann, aber es wird irgendwann wieder passieren. Und bis dahin... Ja, vielleicht gibt es nochmal so eine eklige Sache mit Skype oder ja, so. Das wird... Bis dahin... Vielen Dank an unseren Gast, der so schön durchgehalten hat, den also diesen Bahnschwachsinn angehört hat zum Schluss. Nee, ist mir der Bahn wirklich super. Also, wow. Ich hab echt die Fragen nicht verstanden, insofern ist okay. Ja, aber unsere Hörer. Müsst ihr mal rausfinden, wie der nicht aussieht nach zwei Folgen mit ihm? Naja. Wir schicken dir weiß ja auch nicht, wie du aussiehst. Ja, egal. Naja. Gibt ein Foto auf schöne Ecken. Echt? Oh nein, ich habe nur den Link angeklickt. Unter Wer wir sind oder Impressum. Okay, dann check das mal aus. Das ist ein Vorteil. Ja. Das war's. Vielen Dank nach Göttingen. Vielen Dank für euren Gast. Und wir hören uns demnächst wieder. Sagt Tschüss alle. Tschüss alle. Tschüss. Tschüss alle.